Füll mein Herz mit Liedern, lass mich für immer singen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind endlich da. Ja, schönen guten Abend, hallo, ich begrüße euch am Welttag des Wäschefaltens. Ja, irgendwie hat meine Stimme auch zusammengefaltet heute, aber nichts Schlimmes. Ja, müssen wir alle tun. Es gibt gewisse Techniken. Es gibt Techniken, wie sie schneller trocknet, wie man auf der Reihe sein bisschen Platz spart oder meine Lieblingstechnik einfach in den Schrank schmeißen. Ja. Nass, ne? In den Schrank schmeißen. Oder? Ja, natürlich schon trocken. Ne? Ab in die Sonne irgendwo an den Nagel hängen, dann wird es schön knusprig und dann tock ab in den Schrank. Nee, ist da noch passend morgen der Welttag des Bügelns, nachdem man heute getrocknet hat und gefahren? Nee, eigentlich müsste das Bügeln müsste gestern gewesen sein. Ja, Bügeln. Bügeln macht Spaß, ja. Ich bin für Mangeln. Oh ja, Mangeln. Weitere Wäschetipps gibt es von Sträter. Genau. Mann. Wir leben in interessanten Zeiten. Ja, die Woche fand ich ein bisschen lahm, aber sonst geht's schon. Echt lahm? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es dreht sich alles und immer schneller auch. Und ja, ich habe nicht so richtig hingeguckt. Ja. Den Text hier, den habe ich erstmal gelesen und dann habe ich gedacht, wow, die Konrad-Adenauer-Stiftung, so ein guter Text. Und dann habe ich erst gesehen, dass da oben steht von Professor Dr. Susanne Schröter. Und die ist uns ja nun bekannt als jemand, die kein Blatt vom Mund nimmt. Das ist wahrscheinlich die gleiche Reihe, wo letzte Woche auch der von hier der Esther Bockweid war, oder? Ja. Kann gut sein, ja. Schichtsbewusst. Ich finde es lustig, dass halt gerade wo die CDU und die CSU alles herschenken in der Richtung, dass trotzdem auf der Seite der Parteistiftung offenbar doch noch ein bisschen über Dinge nachgedacht wird und durchaus auch mal Stimmen gehört werden, die eben nicht in das rot-grüne Kartell gehören, wie die Frau Schröter oder auch die Frau Bockwein. Ja. Zu den bemerkenswertesten Kuriositäten der Gegenwart gehören Menschen, die mit der Parole Queers for Palestine oder Gays for Gaza auf anti-israelischen Demonstrationen erscheinen. In Gaza herrscht mit der Hamas eine islamistische Miliz, die eine strikt patriarchalische Geschlechterordnung vertritt und homosexuelle Handlungen mit Gefängnisstrafen ahndet. Im Westjordanland ist die Gesetzgebung liberaler, dennoch leiden Homosexuelle unter massiver Diskriminierung, werden mit Gewalt bis hin zum Mord bedroht und fliehen nach Israel, wo sie in Freiheit leben können. Die pro-palästinensischen Demonstranten möchten dies jedoch nicht gelten lassen und werfen Israel Pinkwashing vor. Die Regierung werbe mit sexuellem Liberalismus, um Kritik an der Besatzungspolitik und die Diskriminierung der die Palästinenser abzuwehren, heißt es. Das ist interessant. Ich würde sagen, das ist Whataboutism, weil wenn ich den Leuten, die wegen Homosexualität verfolgt werden, eine Möglichkeit gebe, dieser Verfolgung zu entgehen, ist es kein Pinkwashing, sondern es ist ein humanitärer Akt aus meiner Sicht. Aber ja, eben, was das für eine geile Ansage ist. Ja. Bei uns werden die Leute nicht umgebracht. Tja, also, ja, das ist Pinkwashing. Müsst ihr euch hier wieder moralisch erheben oder was, um von euren Schandtaten abzulenken? Geil. Ja, genau, vor allen Dingen, und die betreiben ja auch einen Genozid und so, ne? Außer an den Leuten, die anderswo da umgebracht werden. Tja. Das Beispiel zeigt eine absurd anmutende Solidarisierung sexueller Minderheiten mit Gruppierungen, die ihnen intrinsisch feindlich gegenüberstehen und bei gleichzeitiger Verurteilung derjenigen, die sie akzeptieren und wertschätzen. Dass es sich bei den Demonstranten keineswegs um Verwirrte handelt, die einer selbstgebastelten Irrlehre aufsitzen, wird daran deutlich, dass ähnliche Positionen auch von international anerkannten Wissenschaftlern vertreten werden. Eine von ihnen ist Judith, der Name sollte lieber nicht genannt werden, Butler, die mit ihrer Monographie Gender Trouble bla bla bla den sogenannten Queerfeminismus begründet hat. Und dann kommt halt da das ganze Transphob, Zweigeschlechtigkeit ablehnen, positive Äußerung zur Vollverschleierung, Relativierung der Massaker des 7. Oktober 2023, was Frau Butler so macht. Man könnte hinter dieser kognitiven Dissonanz das Ergebnis eines Lebens im realitätsfernen akademischen Elfenbeinturm vermuten, doch dies reicht nicht aus, um zu verstehen, warum Butler und ihre Adepten so beharrlich ausblenden, dass Islamismus in extremer Weise frauen- und queerfeindlich ist. Es ist daher notwendig, sich mit der Ideologie zu befassen, die diese Wahrnehmungsverzerrung möglich macht. Es handelt sich um die sogenannte postkoloniale Theorie, die wiederum andere populäre linke Theorien wie die Critical Race Theory, die Social Justice Theory oder den intersektionalen Feminismus einschließt. Obgleich sie kein hermetisch abgeschlossenes Gedankengebäude darstellt, lassen sich Grundmerkmale identifizieren, die dazu geführt haben, dass Islamisten zu Allianzpartnern beim Kampf für eine gerechte Welt stilisiert und jegliche Kritik als islamophob oder gar als rassistisch abgewehrt werden. Ja, globaler Süden als Opfer, globaler Norden als Täter, vor allem der Westen und so weiter und so fort. Weiß, männlich, christlich, heterosexuell werden zur Täterbeschreibung, während Opfer weiblich, muslimisch, nicht weiß, homo und transsexuell sind. Wer einer Minderheit angehört, gilt als prädestiniert für einen Opferstatus. Wer zur Mehrheitsgesellschaft gehört, wird als potenzieller Täter markiert. Dann geht es noch darum, wie die Antikoloniale zur postkolonialen Bewegung geführt hat und was der Antiimperialismus mit der ganzen Sache zu tun hat, sowie der Orientalismus. Einer von ihnen war der palästinensischstämmige Literaturwissenschaftler Edward E. Said, der eine atemberaubende Karriere in den wichtigsten Elite-Universitäten der USA absolvierte und 1978 eine Monographie mit dem Titel Orientalismus verfasste. Die darin vertretene These war schlicht, der Westen projiziere die Negation seines eigenen überhöhten Selbst auf den Orient, werte letzteren damit ab und nutze diese Abwertung, um Kolonialismus und Imperialismus zu rechtfertigen. Der Orientalismus, so schreibt er, sei ein westlicher Stil, den Orient zu beherrschen und zu unterdrücken. Obgleich der Islam nur am Rande behandelt wurde und Said später bedauerte, dass sich Islamisten auf ihn beriefen, wurde die Publikation vornehmlich für die Konstruktion eines Narrativs verwendet, bei der Muslime als globale Opfer des Westens verstanden werden. Moment, dann hatte ich noch... Ja, sie spricht zum Beispiel darüber, dass halt viele, viele muslimische Interessenverbände halt von außen, zum Beispiel aus Katar, finanziert werden. Zumindest in den USA kann man solche Dinge nachweisen. Also Generalisierung des Islam wird halt von den Gegnern der Islamkritik als islamophob komplett charakterisiert. Islamophobisch sei es weiterhin, negative Phänomene mit dem Islam in Verbindung zu bringen. Zu den erstgenannten Kriterien ist zu sagen, dass auch Muslime mit großer Selbstverständlichkeit von einer wahren Religion ausgehen und zudem der Ansicht sind, dass sich Muslime und der Westen in einem Kampf der Kulturen befinden. Das dritte Kriterium wird gewöhnlich genutzt, um Kritik an Muslimen oder dem Islam als islamophobisch abzuwehren. In Deutschland findet es sich in dem 2023 erschienenen Bericht einer unabhängigen Expertenkommission Muslimfeindlichkeit, der vom Bundesministerium des Innern und für Heimat herausgegeben wurde. Muslime würden zu häufig mit Gewalt und Rückständigkeit assoziiert, liest man dort. Ihnen würden patriarchalische Geschlechterverhältnisse unterstellt und mangelnde Integrationsbereitschaft unterstellt. Man unterstellt denen das. Versteht ihr? Böse Lügen. Diese falschen Zuschreibungen seien in den als rassistisch klassifizierten Strukturen der Gesellschaft verankert. Als Maßnahmen gegen diesen antimuslimischen Rassismus empfahlen die Autoren Zensur und Kontrolleinrichtungen im Bildungs- und Kulturbereich und in den Medien. Ja, da, super. Großartig. Großartig, großartig, großartig. Ein anderes Beispiel ist der European Islamophobia Report, der seit 2015 von Harit Hafez und Enes Bayrakli herausgegeben wird. Er stellt ein Register von Personen dar, die als islamophobisch bezeichnet werden. In der Ausgabe des Jahres 2018 löst er internationalen Protest aus, weil neben islamfeindlichen Rechtsextremen auch liberale Muslime, wie die deutsche Anwältin Ceren Ates Mitglieder der türkischen Opposition aufgelistet wurden, dass der Bericht in Zusammenarbeit mit der Erdogan-nahen SETA-Stiftung herausgegeben wurde, zeigt, welche Interessen mit dem Report vertreten wurden. Der türkische Präsident ist bekannt dafür, dem Westen Islamophobie vorzuwerfen und Muslime zu einem gemeinsamen Vorgehen dagegen aufzurufen. Ähnliches gilt für die iranische Führung und die Organisation der Islamischen Kooperation, der 57 islamische Staaten angehören. In einem ihrer Berichte heißt es, Islamophobie umfasse auch die Beleidigung heiliger islamischer Symbole und verehrter Persönlichkeiten. Auf dieser Grundlage lässt sich problemlos Gewalt gegen Personen rechtfertigen, die angeblich den Islam beleidigen. Tatsächlich wurden die Fatwa gegen Salman Rushdie, die Bedrohung des dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard, der Anschlag auf die Redaktion des Satire-Magazins Charlie Hebdo und die Ermordung des Lehrers Samuel Paty sowohl von Islamisten als auch von Vertretern der politischen Linken mit dem Verweis auf die Islamfeindlichkeit der Betroffenen entschuldigt. Der französische Philosoph Pascal Bruckner schreibt dazu, dass Linke und Islamisten vom gleichen Geist der Abrechnung mit dem bestehenden System beseelt seien. In den USA dominieren Rechtfertigungen des Islamismus bereits nach den Anschlägen des 11. September 2001 den politischen Diskurs innerhalb der akademischen Linken. Die Gewalt der Dschihadisten wird dabei als Folge der westlichen Dominanz interpretiert. Also, ich habe jetzt eine ganze Menge draus vorgelesen. Das ist aber mindestens zwei, dreimal so viel von dem vom Umfang her. Also ich empfehle jedem, der an dem Thema interessiert ist, da nochmal reinzugucken. Aber wie gesagt, ich finde es toll, dass von unserem Steuergeld das ja in die Finanzierung der Parteienstiftungen einfließt. Wenigstens hier und da auch mal jemand Vernünftiges zu Wort kommt. Ja, das ist ein guter Anfang. Ja. Es fehlen die Konsequenzen. Ne? Da kannst du dir vorstellen, wenn du lustig bist. Ja. Am Ende nicht, dass die Konsequenz folgt. Ja, es ist halt eine leere Forschung irgendwie. Naja, schade eigentlich drum. Ja, es ist halt so ein bisschen jetzt ein Feigenblatt. Ne? Guck mal, wir haben ja auch die Bockwald und die Schröter schreiben lassen. So einseitig sind wir ja gar nicht. Dass daraus keine Konsequenzen gezogen werden, wenn die SPD das nicht will, steht in einem anderen Buch. Ja, gut, ich meine, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass das ja zwei Paar Schuhe sind, diese Parteienstiftung und die Parteien selber. Theoretisch natürlich alle möglichen Leute da entgelagert werden. Ich kann mich noch erinnern, hier mein Hannoveraner, ehemaliger Generalsekretär der FDP, hier der Herr Patrick Döring, der war dann auch irgendwie nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2013 wegen Wählerwillen mit dem schlechtesten Ergebnis von allen bekannteren Bundespolitikern mit irgendwie 1,5% oder so. Ist ja dann auch erstmal in diese, also es heißt hier nicht Naumann-Stiftung, aber es ist quasi die niedersächsische Version von der Naumann-Stiftung gewechselt. Rudolf von Benningsen-Stiftung heißt das, glaube ich. Ja, und das ist halt schon so, oder diese Versagerin da von den Feministen in Berlin, von der FDP, die jetzt auch irgendwie bei der Naumann-Stiftung da irgendwie ihren Quatsch reinreibt. Das gibt es halt schon, aber prinzipiell sowohl im Guten wie auch im Schlechten, weil wir kommen ja später auch noch zu einer halbwegs vernünftigen Analyse von FDP-Mitgliedern und unter dem Max Mordhorst vom Bundestag, ein junger Abgeordneter gewesen. Und der hatte jetzt am Freitag, war das glaube ich, in einem Twitter-Space, der über mehrere Stunden ging, wo er mit allen möglichen Leuten da diskutiert hat, also allen möglichen random Twitter-Benutzern oder X-Benutzern, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Da hat er quasi auch mal den Fakt fallen lassen, dass also ganz viele von diesen Stipendiaten von der Naumann-Stiftung, die er da kennengelernt hat, eigentlich Grünen-Sympathisanten sind. Also wirklich offene Grünen-Sympathisanten. Und dass man sich da nicht irgendwie glauben muss, nur weil die Naumann-Stiftung irgendwelchen Leuten ihr Studium da finanziert, dass dann hinterher irgendwie Verfechter der liberalen Sache werden oder so. Also da merkt man immer wieder, dass das halt wirklich zwei getrennte Dinge sind. Ne? Und das ist ja häufig so das Problem, dass so Konservative und Liberale dann das doch wirklich zulassen und sich dann irgendwie sagen so, ja, ach ja, die Leute müssen ja nicht komplett irgendwie unserer Meinung sein oder so. Aber, die sind für Vielfalt des Denkens. Aber bei diesen linken Stiftungen, da ist das undenkbar. Ne? Also die sieben da Ast rein raus und bei denen ist das wirklich Kaderschmiede für ihre Ideologie. Also die würden das nie im Leben zulassen, dass da irgendwie einer irgendwie eigentlich konservativ tickt, aber sich von den Grünen da irgendwas finanzieren lässt oder so. Das würde ihnen gar nicht einfallen. Oh, es kommt eine Freiheitspflicht. Das ist ja ärgerlich. Ich finde es so geil. Ich finde, diese Konstruktion ist einfach der Hammer. Verpflichtender Freiheitsdienst. Wer bringt sowas? Nochmal. Verpflichtender Freiheitsdienst. Das ist wieder mach diese Dialektik, ne, von den Grünen. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Der Zivildienst war ja schon vergeben. Verpflichte mich, aber mach mich nicht frei. Oder? Verpflichtender Freiheitsdienst. Das, George Orwell ärgert sich seit Stunden, dass ihm das nicht eingefallen ist. Seit er das gelesen hat. Wenn er mit dem Rotieren aufhören könnte, über das Aufschreiben. Ja, die Grünen, ausgerechnet die Grünen in Bayern. Und leider, Gott sei Dank, hat hier das AKF das Bild von Frau Schulze gefressen. Ja. Also die Grünen möchten jetzt, dass alle Menschen, ach komm, ja, danke. Ich wollte es den Zuschauern ersparen. Ja, so ist es. Guck, so, das ist das Letzte, was ihr seht, bevor ihr zum Zivildienst, zum verpflichtenden Freiheitsdienst eingezogen werdet in Bayern. Zünftig. Ich freue mich schon auf das Schreiben am nächsten Tag, dann muss dann die der Herr Staatsanwalt da zustellt oder so. Sie sind zu Ihrem verpflichtenden Freiheitsdienst nicht angetreten. Ja, genau. Also, der Plan ist, alle Männer und Frauen zwischen 18 aber und 67. Was ist denn eine Frau? Ja, frage ich mich auch. Aber das tut dir hier nichts zu sagen, da beide Geschlechter gemeint sind. Gibt ja nur zwei. Ich sage das einfach nochmal, solange man es noch sagen darf, bevor das als Lüge klassifiziert wird. Hüte dich. Ja. Und auch eine wichtige Frage ist natürlich, gilt eine Demo gegen Rechtsbesuchen auch als verpflichtender Freiheitsdienst? Ja, in gewisser Weise könnte das hinkommen. Wenn du in der richtigen NGO einen Platz findest, würde das, glaube ich, in dem Konstrukt funktionieren. Also alle Männer und Frauen zwischen 18 und 67. Oder wie ist das, wenn ich gegen den Feind der Grünen irgendwelche falschen Vergewaltigungsvorwürfe mir ausdenke. Ist das auch... wenn du das 6 Monate lang tust, also ehrenamtliche Tätigkeiten sollen angerechnet werden. Bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten. Ja, also wenn das nicht ehrenvoll ist. Der Mammon dürfte ja auch noch aus der Zeit kommen, wo man Zivildienst oder Bund gemacht hat. Ja, also aus der Zeit komme ich auch noch. Du hast auch Zivildienst gemacht, stimmt. Und wie ist mit dir Preis? Ja, ich bin mehr oder weniger drumherum gekommen. Das heißt, du wirst jetzt vielleicht einen Brief kriegen, wenn die Idee von der Frau Schulze rauskommt. Jo. Weil man kann ja auch jetzt noch gezogen werden, so wie es aussieht. Naja, also entweder Wehrdienst, Dienst im Bevölkerungsschutz, Feuerwehr, Hilfsorganisation, Gesellschaftsdienst. So soll das heißen. Ich habe jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit auch auf meinem Kerbholz. Also ja, dann kann man sich fragen, auch wie Rentenpunkte, dann gibt's wie Rentenpunkte, gibt es bald Ehrenamtspunkte oder Freiheitspunkte. Freiheitspunkte. Ja. Soziale Freiheitskreditpunkte. Ey. Freiheitspunkte. Soziale Freiheitskreditpunkte. Damit wir als Gesellschaft robuster werden, unsere Freiheit verteidigen und das Miteinander stärken, braucht es uns alle. Der Freiheitsdienst ist ein Gemeinschaftsprojekt für Deutschland, von allen für alle. Durch den Freiheitsdienst verbinden wir Generationen und Milieus, stärken die Gesellschaft und verteidigen, was uns wichtig ist. Von allen für alle, ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, die Bayern dürfen dann Berlin wieder aufbauen. Milieuübergreifende. Machen sie doch schon mit ihrem Geld, ne? Ja, aber dann auch in Person. Mit dem Freiheitsdienst stärken wir die Widerstandskraft unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, sichern unsere Verteidigungsbereitschaft und führen die Generationen zusammen. Jeder und jede hat etwas für unsere Gesellschaft zu bieten. Deshalb können wir unseren Freiheitsdienst für Deutschland in 3 Zweigen absolvieren. Wehrdienst, Bevölkerungsschutz und Gesellschaftsdienst. Der Freiheitsdienst ist viel mehr als der alte Wehrdienst. Er zielt auf eine Gesamtverteidigung mit gesellschaftlicher Widerstandskraft. Schwurbel, Laber, Bla, magische Worte. Ja, sie brauchen irgendwelche billigen Hilfskräfte oder so. Gesellschaftliche Widerstandskraft durch Mitwirkung in irgendwelchen Desinformations-NGOs. Oder? Kann ich da nicht einfach jeden Tag so einen komischen Kulturjoghurt trinken? Und ich freue mich schon drauf, wenn Emilia Fester und diese ganzen Leute dann sagen, also ich brauche das jetzt nicht mehr machen, weil ich war ja schon Bundestagsabgeordnete mit teures Geld, mit Mitarbeitern. Das muss ja auch zählen für Gratisarbeit von euch. Ja, sie hat doch ihre Jugend geschenkt. Ja, stimmt. Ja, genau. Die ganze Jugend ist Genau. Ja. Verschwendet deine Jugend. Sie konnte schon während Corona nicht einfach irgendwelchen Typen küssen und aber ihre ganze Jugend. Ja, schlimm, die Einschränkungen. Das war stimmt. Könnten ja noch jünger ansetzen. So eine Klimajugendweihe oder Verteidigungsjugendweihe. Oh ja. Nur das Wort Deutschland darf man ja nicht benutzen. Rituale sind immer was Gutes, ne? Ja, Bevölkerung. Das vor allem 6 Monate Wehrdienst. Jeder, der Wehrdienst, ich bin Zivildienstleister, aber jeder, den ich kenne, der Wehrdienst gemacht hat, würde darüber lachen, weil du in den 6 Monaten halt gerade mal gar nichts hinkriegst. Zumal mit Leuten, denen du erst beibringen musst, wie sie sich die Schuhe binden müssen und wie man das Gewehr hält. In 6 Monaten kannst du die Leute immerhin prima zu Alkoholikern machen. Das ist möglich. Nicht zu vergessen heutzutage, erstmal die Uhr lesen oder eine Karte. Fight auf 11 Uhr, was? 11 Uhr, Vater, 11 Uhr. Ich hab gar keine... Nee, von Feind auf Smiley-Emoji. Ja, genau, die machen dann so eine neue Uhr. Das ist eine neue Funkdisziplin. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, Smiley-Emoji, Sturm-Emoji, Wasserpistolen-Emoji. Weißt du noch, wofür der mit den roten Backen steht? Eieiei. Ja, wenn ihr demnächst einen Brief kriegt, dann dankt doch einfach der Frau Schulze hier. Ich weiß, man jetzt immer noch nicht, wie man die eigene Freiheit fördert, indem man eine freiwillige Feuerwehr mitmacht. Aber ja, das ist ja eh auch ein Schwur. Ich wäre eher dafür, zu fördern, was der Freiheit dient. Ja. Statt so einen Pflichtfreiheitsdienst einzuführen. Das hier ist ja, also hört es euch einfach mal an. Es gehört im weitesten Sinne auch zum Themenkomplex Bundeswehr. Ja, es wird uns gebracht von dem X-Account waldholzdieben@commiqueen. Und dieses Waldholz, das ist ja auch so ein Ding von Karl Marx oder irgendwie. Groß einen sich drüber auslässt, dass ja dass der Wald irgendwelchen Leuten gehört und bla bla bla und tralala und. Naja, mir hat das der basierte Brudi gebracht auf Twitter. Da. Ja. Ich habe mal eine Frage an all die linken Mäuse, die mir folgen, als linke Maus. Und zwar war ich wirklich bis vor einem Jahr oder so der festen Überzeugung, dass Bundeswehr abgeschafft gehört und dass Aufrüstung die größte Geldverschwendung der Welt ist. So, jetzt haben sich irgendwelche Neuronen in meinem Gehirn verbunden, so übers letzte Jahr. Und mir ist aufgefallen, dass der Gedanke, die Bundeswehr abzuschaffen und Aufrüstung zu stoppen, einfach völlig illusionär ist, weil wir einfach nicht in der Traumwelt leben, in der ich gerne leben würde. Ich bin eine Pazifismusmaus. Aber da Männer einfach pauschal keine Therapie machen, gibt es Krieg. Oh ja, okay. Und ich weiß es. Ich glaube, da können sich immer noch mehr Neuronen verbinden. Ein Jahr hat gedauert. Momentan sind aber ziemlich viele. Was ist im letzten Jahr passiert? Was hat sich verändert? Wie könnte die ihre Meinung geändert haben? Guckt sie vielleicht öffentlich-rechtliche Fernsehsender? Die ist ja wie Knetmasse im Kopf anscheinend. Da Männer einfach keine Therapie machen, ja. Das ist wie in dem NPC-Meme, wo sie den Chip mit Corona rausnehmen und den Chip mit Putin reintun. Sich richtig viele dieses Video jetzt anschauen und sich denken, ja Maus, die Gedanken hatte ich vor ungefähr 10 Jahren, als ich so 12, 13 war, hat sich mir das erschlossen. Oder sich das Video anschauen und sich denken, hey, ich habe mich richtig in Helena getäuscht. Ich dachte, sie ist eine von den Guten. Aber Leute, wenn wenn man nicht in die Bundeswehr investiert und aufrüstet, und ich bin prinzipiell gegen beides, dann ist man ja ein Target, dann ist man ja ein Ziel. Und dadurch, dass es Krieg gibt... Ich find's geil. Ich find's wirklich geil, dass erwachsene Menschen dokumentieren, wie doof sie sind. Entschuldigen, Mädchen. Aber das ist wirklich so, ach, dann wird man ein Ziel, wenn man keine Verteidigung hat. Hast du mal Schach gespielt? Ich höre die ganze Zeit nur den Groschen fallen. Klack, klack, klack, klack, klack. Und wie geil, dass sie sagt, sie weiß nicht, wie ihr Publikum darauf reagiert, dass sie jetzt sagt, eine Verteidigung ist nötig. Anscheinend erwartet sie halt da wirklich dann so Pazifisten aus Betonköpfe, die dann sagen, nee, ist immer doof. Oder wie auch immer, keine Ahnung. Wenn man sich dann nicht wehren kann, dann ist das ja ein richtiges Problem. Und Leute, ich check gerade nicht mehr, wie ich 24 Jahre lang irgendwie denken konnte, dass die Bundeswehr das Problem ist. Nee, Krieg ist das Problem. Wenn man sich nicht wehren kann, dann ist das ja ein richtiges Problem. Ja. Stimmt doch gar nicht. Männer sind das Problem. Ne? So Männer sind das Problem. Mensch. Wenn man sich nicht wehren kann, genau. Sag doch dem Putin nicht, dass er mich angreifen kann. So. Wie war das? Wer in seinen jungen Jahren kein Sozialist ist, hat kein Herz, und wer in seinem Alter kein Konservativer ist, hat keinen Verstand? Ja, irgendwie so war das, ja. Also es gibt eine Hoffnung. Mäuse, jetzt sind eine Verstandsmaus, sagst du, ja. Ich glaube, das Zitat von Churchill war, wer in jungen Jahren keine Sozialismusmaus ist, der hat sich nicht gemausert. Irgendwie so. Ihr Mäuse. Aus die Brüllte. Also wenn ihr es wirklich nicht wisst, das Zitat ist, wer mit 30 noch kann, noch, nee, wer das mit 30 kann Sozialist ist, hat kein Herz. Wer mit 50 noch Sozialist ist, der hat kein Hirn. So. Ja, also kein nicht, Verstand. Nicht mit konservativ, ja. Gibt es verschiedene Variationen von, ja. Eben. Ich mach's mir heute einfach. Aber ein Zitat ist ein Zitat. Und dadurch dann die Bundeswehr. Checkt ihr, was ich denke gerade? Ja, Groschen für Groschen, checken wir das. Und ich war so richtig lang einfach so richtig Anti-Bundeswehr. Und don't get me wrong, also so, dass das ein Unternehmen ist, das von Rechten unterwandert ist und alles, das negiere ich. Ein also ich Unternehmen, bin nicht dafür, dass Bundeswehr... das von Rechten unterwandert ist. Bundeswehr ist ein Unternehmen. Womit nur Staatstreue oder, ne? Ja, aber ich meine, das ist ja gerade dieses Hufeisen ja auch. Ne? Also ich halte das auch durchaus für möglich, dass die irgendwie in einem halben Jahr oder so da komplett auf der anderen Seite dann irgendwie rauskommt. Na, häufig wissen diese Leute ja dann wieder nicht, wo Schluss ist. Das ist ja so, ja, erst war ich komplett in diesem Ding irgendwie und da habe ich ja gemerkt, das ist ja Quatsch. Und dann muss ja immer wieder komplett dann das Gegenteil davon dann stimmen. Na, also. Von Maus zu Mauser, sagt der nicht einfach. Ne? Ja. Blutmaus und Bodenmäuschen. Ja, hat ein bisschen gebraucht bei mir, aber jetzt habe ich es verstanden. Wer so ist, wie sie ist. Aber dafür, dass Deutschland ein verteidigungsfähiges Land ist, bin ich schon. Und das war ich irgendwie nie. Warum? Warum? Aber jetzt ist Deutschland sogar schon ein Land. Das ist ja auch schon... Bisher war das doch nur irgendwie gar nicht identifizierbar. Und so. Leute, die der Meinung sind, dass man die Bundeswehr abschaffen sollte und Aufrüstung stoppen sollte, sagt mal bitte, warum. Ja, ist doof, weil hier ist ja keiner von denen. Ja, wenn man die Connection nicht macht zwischen Bundeswehr und Landesverteidigung, dann kommt man wieder nicht drauf. Finde ich aber auch nicht so abwegig, könnte man drauf kommen. Mit 20. Ich meine, nicht allein die Truppenstärke der Bundeswehr sichert ja, da sichert halt die Diplomatie, die Handelsnetzwerke und so weiter. Aber das will ja alles zu weit führen sowieso. Aber generell ist es ja so, Antikrieg, Soldaten, Polizei ist scheiße, das sind ja die ganzen ideologischen Talking Points, die immer wieder propagiert werden, und deswegen ist sie ja auch anscheinend vor ihrem eigenen Publikum ein bisschen besorgt, weil ich weiß nicht, dass Linke sich gegenseitig zerfleddern soll schon mal vorgekommen sein in der Vergangenheit. Ich meine, jeder tut das, aber Ja, eigentlich traurig, sich das anzugucken. Jetzt muss ich noch verstehen, dass eigentlich schon eine Armeestärke in unserem Land ist. Aber das dauert. Damit meinst du nicht die Bundeswehr, weil die ist ja nicht, die ist nur bedingt einsatzbereit. Nee, also so Konglomerat aus syrischen Splittergruppen, afghanischen Mujahedin und was gerade so da ist. Stimmt, der Mauspanzer, der ist mir dabei gar nicht eingefallen, stimmt. Dieses sinnlose Riesenexperiment. Aber sie geht wahrscheinlich jetzt auch los und kauft sich so Revell-Modelle und klebt so Panzer zusammen und Flugzeuge und so. Ja, ich war gestern auch einigermaßen überrascht, dass so ein paar Leute, die normalerweise auch dieser Fraktion von den Eine-Welt-Utopisten angehören und normalerweise sich da gegen wehren, gegen die Vorstellung, dass Menschen aus anderen Ländern nicht nur die tollsten Vorstellungen irgendwie haben, auch wieder meinten, dass man jetzt irgendwelche Verpflichtungen braucht und so. Da, wo ich da war, aber da erzähle ich später noch ein bisschen was drüber. Schauen, ja, aber ich warne halt auch auf der anderen Seite vor dem zu extremen Militarismus, weil es ist ja nicht so, nehmen wir einfach mal das Beispiel. Es ist ja nicht so, dass der einzige Grund, warum Putin nicht nach Europa einmarschiert, irgendwie die Armee und die NATO und das, was da im Weg steht. Es gibt auch andere Gründe, warum es irgendwie nicht sinnvoll wäre, das zu tun, aus seiner Perspektive. Und deswegen, das sollte man auch mal im Hinterkopf behalten. Allerdings, wenn man natürlich alle Handelsbeziehungen und jegliche Diplomatiekanäle abbricht, gibt es nur noch wenige Optionen, mit Leuten umzugehen. Das ist natürlich auch wahr. Dann braucht man die große Armee besser. Ja, unsere fantastischen linken Abgeordneten, die jetzt im Bundestag angefangen haben, bereiten uns schon mal darauf vor, auf das super Schauspiel, was wir demnächst wahrscheinlich geboten kriegen. Da wird dann wahrscheinlich Amerika ein schlechter Witz dagegen sein mit Rashida Taleb und diesen ganzen Schmierentheatern da. Weil jetzt haben wir hier nämlich auch die Melonen und wie heißt das Tuch? Die Tuchleute halt. Kufi. Wie auch immer. Kufi oder so. Im Bundestag. Ja, die sich tierisch da freuen. Ne? Und das sind natürlich auch so die Leute, die, wenn sie in Gaza wären oder so, ganz sicher da nur geherzt und ist das jetzt das Halstuch, das gemeint ist? Werden würden für ihre fantastische befreiende Arbeit. Ja, es ist einmal das Palli-Tuch von der Linken und dann hat aber auch die Rechte halt diesen Melonenanstecker. Das sind ja beides Gaza, Hamas. Melone? Warum ist das denn okay? Weil das die Farben von der Palästina, also ich mag den Namen gar nicht sagen, von den Arabern, die sich in Gaza aufhalten. Passt zu den Grünen, außen grün, innen rot. Ja, stimmt. Das sind die Linken hier direkt. Aber es, ja, das die sind anderen, die anderen Grünen, also. Gibt es da noch einen großen Unterschied mittlerweile? Nee, gibt's nicht. Ja, außer in den Klamotten vielleicht. Und währenddessen bei ihren Schützlingen hier, das hat ja auch diese Woche die Runde gemacht, dass es da jetzt Proteste gibt gegen die Hamas. Und das sagt ja auch der Ahmad Mansour. Er sagt, haben sie sich seit gestern gefragt, warum es hier plötzlich so still geworden ist? Warum kaum noch jemand über Gaza spricht? Vielleicht liegt es daran, dass derzeit Menschen in Gaza selbst auf die Straße gehen, nicht gegen Israel, sondern gegen die Hamas. Diese Bilder passen offenbar nicht in das gewohnte Narrativ. Und möglicherweise ist es so, dass Kritik an der Hamas in bestimmten Kreisen gar nicht erwünscht ist. Und vielleicht sollten wir uns ernsthaft fragen, warum solche Demonstrationen gegen die Hamas ausgerechnet im umkämpften Gazastreifen möglich sind, während in einem Stadtteil wie Neukölln jede Form von Kritik an der Hamas kaum möglich ist. Warum ist das Schweigen hier so laut, während dort Menschen ihr Leben riskieren, um sich gegen eine Organisation zu stellen, die sie seit Jahren unterdrückt? Ja, alles gute Fragen. Nun, weil unsere ganzen Freunde in Neukölln in Wirklichkeit Unterstützer der Hamas sind. Wäre doch eigentlich so nach Occam's Razor die klarste Möglichkeit. Ja, Leute, die müssen rausstehen, sind die. Also ich würde aber die ganze Sache unterstellt hier eine Sache, die ich auch, also finde ich erstmal gut generell, aber wenn jetzt unterstellt wird, dass die Hamas so geschwächt ist, dass deswegen jetzt nur wieder die jetzt aufkeimt, weil die keine Angst mehr haben, weil die Israelis die Hamas so geschwächt haben, halte ich auch vielleicht für eine gewagte These. Und dann erinnere ich nochmal daran, dass ja im Hintergrund Gespräche laufen, dass die Hamas sogar sagt, okay, wir behalten zwar unsere Waffen, aber wir geben die Regierungsbeteiligung auf. Und da laufen im Hintergrund auch Sachen. Deswegen sehe ich das vielleicht als kleinen Impuls von der Fatah, ja, was ja an sich gut ist. Ja, also vielleicht ein positives Zeichen. Ja, aber man soll es auch nicht überbewerten. Aber die Ägypter haben ja mittlerweile auch gesagt, dass sie da Druck machen wollen, weil die Ägypter halt auch die Befürchtung haben, dass die ihre eigenen fundamentaleren Islamisten im Land nicht mehr so ganz unter Kontrolle halten kann, wenn da jetzt nicht bald was passiert. Das wäre auch nicht so gut. Jetzt noch ein Bürgerkrieg in Ägypten? Ja, nicht gut. Ja, und dann wurde ja auch, hat sich auch der neue Bundestag jetzt konstituiert mit 2 Wochen Verspätung, wie man sagen möchte. Und ja, der Alterspräsident heutzutage ist das ja jemand, der dem Parlament am längsten angehört. Das war ja früher nicht so. Man hat das ja extra geändert, weil nämlich eigentlich der Alterspräsident nach Lebensjahren, so wie das früher mal war, das wäre ja nämlich der Herr Alexander Gauland gewesen. Beim vorletzten Mal, glaube ich. Und da hat man natürlich gesagt, es geht natürlich nicht. Und hat das extra geändert, diese Regelung, auf diejenige Person, die dem Parlament am längsten angehört. Und das war nun mal dieses Mal ein gewisser Gregor Gysi. Und der durfte da also so eine Rede halten ohne Redezeitbeschränkung, bis er dann quasi die Wahl durchgeführt hat für den Bundestagspräsidenten und dann sein Amt an diese Person abgegeben hat. Und diese Vorgehensweise, die hatten wir in der Weimarer Republik auch schon. Und der Gysi hat ja auch quasi beklagt, dass diese Dame hier mit dem Namen Clara Zetkin, die das ja auch schon mal gemacht hat als Alterspräsidentin nach Lebensjahren, hier nämlich in der, das war jetzt hier die 6. Wahlperiode der Weimarer Republik. Und das hier ist ein Audiomitschnitt von dieser Rede, die die Dame da gehalten hat. Und habe ich mir auch angehört, ist ziemlich schwer zu verstehen auch. Und die ganze Zeit sitzt da so jemand neben ihr, der das irgendwie alles nochmal vorerzählt oder zumindest das meiste davon, was sie da irgendwie sagt, ist auch ganz komisch. Und ich lese hier mal nur das vor, was hier auch in dem Artikel drin steht. Das ist hier auf der Webseite von SWR Kultur. Und am Ende von dem ganzen, von dem Audiomitschnitt ist dann auch noch, also diejenige Person, die da dann gewählt wird zum Reichstagspräsidenten, ist ein gewisser Hermann Göring gewesen. Und der kommt dann da auch noch vor in dem Audiomitschnitt. Aber was sie hier schreiben ist, in rasch aufeinanderfolgenden 6. und 7. Wahlperioden besiegelten das Ende der Weimarer Republik. Sie fanden in der zweiten Hälfte des Jahres 1932 statt. Anders als aus der 5. Wahlperiode sind davon nur wenige Mitschnitte überliefert. Aus der 7. Wahlperiode zum Beispiel nur ein einziger von 5 Minuten Länge. Wir hören exemplarisch den ersten Mitschnitt der 6. Wahlperiode, mit dem auch die erste Reichstagssitzung nach der Wahl beginnt. Es ist der 30. August 1932. Die NSDAP ist größte Fraktion. Der Mitschnitt beginnt mit Geräuschen und Atmo aus dem Parlament. Clara Zetkin spricht ab Minute 4. Die Alterspräsidentin Clara Zetkin in Klammern KPD hält eine von keinem Abgeordneten unterbrochene 40-minütige Rede, in der sie vom zusammenbrechenden Kapitalismus spricht, auf die proletarische Revolution setzt und mit dem Wunsch schließt, trotz ihrer Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Rätekongress Sowjetdeutschlands zu öffnen. Dazu kam es nicht mehr, denn Clara Zetkin starb ein Jahr später im Exil in der Sowjetunion. Nach einem großen Applaus werden die Abgeordneten des neuen Reichstags namentlich aufgerufen. Diese Passage ist ausgeblendet. Nicht im Mitschnitt enthalten ist die unmittelbar danach stattfindende Wahl des neuen Parlamentspräsidenten. Wir hören den Schriftführer, den Kommunisten Ernst Torgler, das Abstimmungsergebnis bekannt geben. Von 587 abgegebenen Stimmen fielen auf Hermann Göring in Klammern NSDAP 367. Göring tritt ans Rednerpult, verspricht sein Amt unparteiisch und gerecht auszuüben und hält den Reichstag wegen der starken NSDAP-Fraktionen für durchaus arbeits- und beschlussfähig. Ja. Und dann streiten sie sich übrigens dann darum, wann die nächste Sitzung da irgendwie stattfindet und vermuten dann irgendwie schon, dass sie dann quasi das gar nicht stattfinden lassen wollen und so. Also ist echt ganz interessant, aber diese Rede von der Tante auf jeden Fall halt, also das ist wirklich eine absolute Schande. Und was darin auch vorkommt, sind so Begriffe, die man danach überhaupt nie wieder gehört hat, wie zum Beispiel Faschismus hier, Faschismus da, Faschismus überall. Okay. Und da merkst du halt wieder, dass diese Leute wirklich halt stecken geblieben sind. Ne? Und das soll dann irgendwie progressiv sein oder irgendwie fortschrittlich oder so. Die hatte damals ja auch einen Podcast, Zetkin und Naiv. Wahrscheinlich, ja. Ja, das würde echt gut passen. Also, und das ist so eine linke Heldin. Also eine, die diese Weimarer Republik genauso weghaben wollte. Die Demokratie und alles. Die Republik. Ja, das wäre wirklich viel, viel besser geworden mit denen. Mit Sicherheit. Der NSDAP, ganz mit bestimmt. Sicherheit. Ja. Und die hat der Gysi auch gelobt oder so, der fand er gut, ja? Oder wie? Ja, genau, er hat sich halt darüber beschwert, dass man nicht genug Straßen nach der benennt und. Okay. Klette? Wer ist Klette? Ja, die Daniela Raftklette. Raftklette. Achso, ja, okay. Jetzt erinnere genau, mich. Die ist zum 1. Mai eingeladen und wenn sie nicht erscheinen kann. Was sie wahrscheinlich nicht wird, weil sie in Haft sitzt und gerade ja ihr Prozess läuft in Zelle. Ja, wird sie wahrscheinlich dann eine Rede denen geben, die sie dann da irgendwie vorlesen werden oder so. Ich finde es faszinierend, dass man sich so offen mit, naja, ich meine, die ist ja nicht mal weg, also sie ist zwar Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen, aber das, was sie an Straftaten begangen hat, ist ja ganz billige, basale Raubüberfälle. Also genau, die ist ja nicht mal eine von diesen imaginierten Kämpferinnen, das liegt ja wie eine Ensling so oder Meinhof, sondern sie ist ja nur wirklich eine ganz basale Kriminelle. Und das, was sie als letztes gemacht hat, das war 2016. Also das liegt ja eben 10 Jahre zurück. Das war nur, um ihr eigenes Untergrundleben zu finanzieren und das von den anderen beiden wahrscheinlich. Also gut, das ist alles noch in der Schwebe, aber ich denke, die Beweise sind ziemlich gut. Ich denke nicht, dass sie da rauskommt mit einem Freispruch oder ähnlichem. Ja. Was fährt denn diese Leute jemanden wie, ey, das ist halt, wie, ich sag's ungern, aber es erinnert mich halt auch wieder an George Floyd, wo einfach Leute zu was hochstilisiert werden, nur weil es halt in den Kram passt. Und ohne moralische Instanz irgendwie da drin. Ja, das hier ist es ja eigentlich nicht zu vergleichen. Das hier ist ja sogar noch viel schlimmer. Ich meine, gut, George Floyd hat auch was gemacht, jetzt, wo das dann dazu gekommen ist. Aber ich meine, der hat da irgendwie mit einem falschen Geldschein bezahlt und ist aufgeflogen und und die hatten ja letztens auch die Silke Meyer-Witt in irgendeiner öffentlich-rechtlichen Talkshow. Ja, auch eine RAF-Mitglied. War das nicht bei Lanz sogar? Kann sein, ja. Und die war aus dem Grund da, weil sie ein Buch geschrieben hat. Das heißt, man hat einem ehemaligen RAF-Mitglied Werbeplatz in von uns finanzierter Fernsehunterhaltung, wenn ich das mal in Anführungszeichen so nennen darf. Die haben auch für gute Einschaltquoten gesorgt früher, ne? Die RAF. Das kann man so sehen. Das, also. Später Dank. Ja, wo meine, sind wir hier? Wir doch alle, dass diese Leute damals aus dieser Generation, die diese Leute verehrt haben, heutzutage da im politischen Mainstream von Deutschland. Ja, fuck nochmal, ich war auch ein linker Spinner, als ich jung war. Und ich habe auch meinen Teil irgendwie an Heldenverehrung für die RAF gehabt. Das sage ich ganz offen. Weil man halt den Kopf voller Scheiße hat, wenn man jung ist. Und wenn man hinterher begreift, was das bedeutet, Menschen umzubringen, nur wenn man politisch anderer Meinung ist oder weil man versucht, das System zu zerstören. Das ist halt purer Narzissmus. Es gibt ja auch einen gewissen intellektuellen Anreiz, nehmen wir mal das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und sowas. Aus rein wirtschaftsmathematischer Sicht wäre es volkswirtschaftlich möglich, sowas zu machen. Dass es aber sehr viele andere negative Effekte für die Wirtschaft hat, das wird einfach politisch dann ausgeblendet. Und es wird nicht zu Ende gedacht, wie die Leute müssen zu ihrem Glück gezwungen werden, weil man es besser weiß. Das ist der Kern, der es halt auch für sehr viele gebildete Akademiker so interessant macht, weil die denken sich, ach, ich bin damit gemeint. Ne? Das ist das typische, ja, nach der Revolution habe ich hier das Sagen. So, genau, ne? Ja, weil es immer so gelaufen ist. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich das schaffen kann, diesen Schwenk zu machen und zu verstehen, dass das scheiße ist und dass man diese Leute eben nicht auf den Podest stellen sollte. Warum können das Leute bei der ARD oder beim ZDF nicht? Warum können das die Penner da von dem 1. Mai nicht? Warum macht man sich mit sowas gemein? Ich verstehe es nicht. Ja. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich noch sagen wollte. Bei der Rede von Gysi hat auch einer von der CDU so ein Buch von Hubertus Knabe hochgehalten, demonstrativ. Und das Buch heißt, glaube ich, Sie sind unter uns oder so. Also die Täter von... Oh ja, das war auch mein MVP an dem Tag im Bundestag. Der hat da während die Täter sind unter uns, hieß genau. Das, glaube ich. Das ist ein Buch von Knabe, genau. Da habe ich sehr gelacht. Der war echt da... Das ist gut gewesen. Der Abakan fragt halt, was wohl passieren würde, wenn man die Frau Schäpe für eine rechte Veranstaltung so anfragen würde. Dann wäre die Hölle los. So viel wissen wir auch. Wenn sowas ruchbar würde. Halte ich ja, für genauso falsch und dumm muss man wie das andere. Ja. Die wird ja nicht großartig glorifiziert. Oh, ich denke schon, dass die auch ihre rechte Folklore haben mit politische Gefangene und bla bla bla. Also, denke ich schon. Das siehst du nur nicht, weil das halt eine super kleine Szene ist im Endeffekt. Weil du damit halt in der breiten Masse die Leute nicht erreichst. Ne? Also ich rede dann schon von der breiten Masse immer der Leute. Ne? Und ich glaube nicht, dass die breite Masse der Konservativen, die so hochjubeln würden, wie es mit der Hammerbande auf der anderen Seite ist. Ja, die Linken wehren sich ja gegen das System und wenn einer krass sich wehrt, dann ist das natürlich, wie soll ich sagen, heroisch, sticht das raus und wird dann bewundert. Ne? Denken, das bis ist, heute hast du überall in dem linken Ding drin diese Ernesto Che Guevara-Verehrung, ja. Obwohl wir alle inzwischen wissen, was das für einer war. Ja, das ist für die gute Sache, dann ist das eben schon mal erlaubt. Also, ne? Ja, ja, bla bla bla, also ja, das ist hier dieses, wer war das? Welcher Philosoph war das wieder? Sartre? Worauf willst du hinaus? Die Hölle sind die mit dem wilden, edlen Wilden, der alles zerschlagen muss und das auch darf, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich halt an den bösen zivilisatorischen Mächten zu rächen. Irgendein Franzose war das doch. Okay. Ja, und dann gibt es ja hier auch noch den Herrn Lühmann, den kennen wir ja auch schon. Das ist ein grüner Landtagsabgeordneter, der mir ständig in Hannover über den Weg läuft. Und bevor der im Landtag Abgeordneter war, ist er uns auch schon begegnet hier in der Sendung, nämlich durch seine ständigen Einladungen als Politikexperte in irgendwelche öffentlich-rechtlichen Sendungen, wo irgendwie vergessen wurde, darauf hinzuweisen, dass der gute Mann ja bei den Grünen ist. Also Demokratieforscher nannte er sich, glaube ich. Und so wurde er da immer vorgestellt. Und der hat jetzt hier mal wieder ein bisschen ins Klo gegriffen bei X und hat geschrieben, weil Ulf Poschert hat sich da jetzt verabschiedet und gesagt, es ist mir zu doof hier. Und Herr Lühmann sagt, klar kann Poschert seine ganzen Tweets löschen, aber wir haben das bei seinem Account so gemacht wie bei vielen rechtsradikalisierten Accounts. Um die Reichweite nicht zu erhöhen, Screenshots gefertigt. Bei Bedarf oder Gedächtnislücken einfach gern melden, @ulfposch. Kein Ding. Und dann... Und dann kurze Zeit später hieß es dann, ich habe einen provokanten Tweet gelöscht, der als Scherz gemeint war. Habt ihr alle erkannt, ne? Das war Satire, fragt Böhmermann. Den hier aber viele als unangemessen betrachteten. Keinesfalls wollte ich damit Ulf Forsch zu nahe treten. Ich habe den doch nur im Scherz als rechtsradikalisierten Account bezeichnet. Übt wieder einer Rudern, ne? Rückwärts rudern. Zu nahe treten und biete ihm stattdessen gern ein Gespräch darüber an, so er es denn annehmen mag. Es tut mir leid, wenn bei irgendwem ein falscher Eindruck entstanden sein sollte. Ich werde das hier noch ein paar Tage so stehen lassen und dann den Account deaktivieren. Dieses toxische Umfeld tut mir offenkundig nicht mehr gut. Ja, ich glaube, auf Blue Sky ist auch nicht besser, Herr Lehmann. Und da sollte man die Reißleine ziehen. Ja, denk an dein Mental Health. Ja, ich dann nur. Junge, Junge, Junge, ey. Ja, also nichts daran war als Satire gemeint oder als Scherz. Willst du mir erzählen, was du willst? Nee, dafür klang das ein bisschen zu hasserfüllt. Aber der Typ ist ja sowieso, es gibt ja noch größere Collagen von seinen Sachen da. Der ist in Ja. der Wolle gefärbt. Was halt so ein Demokratieforscher halt so tut. Ja. Demokratieforscher-Dinge. Rumlabern oder so. Schlimm. Jetzt muss ich hier nochmal kurz was einschieben, bevor die andere Sache kommt. Ja, diese Partei hier. Erkennen Sie, wir, naja, lieben Sie nicht, aber. Oh, Conny. Wir kennen Sie und ich habe euch auch schon Oh. prophezeit am Oh. Wahlabend. Wisst ihr noch, als euch prophezeit habe? Oh. Musst du wieder ein paar Opfer bringen, Conny. Ich habe euch genau dieses prophezeit, nämlich diese Analyse hier von einem gewissen Konstantin Kuhle, Ja, Landeschef, das ist ganz schön dünn, der ihr sagt, wenn uns genauso viele Frauen gewählt hätten wie Männer, wären wir nicht aus dem Bundestag ausgeschieden. Ja, gerade so eben. Gerade so eben, ja. Und das ist ja wieder. aber es ist doch eine Milchmädchenrechnung. Wenn ihr euch, was ihr hättet dann tun müssen, deiner Meinung nach wahrscheinlich weiter in die woke Ecke Ja. verbogen hättet, hättet ihr auf der anderen Seite genauso viele Wähler verloren und ihr werdet genauso Genau. vor der Tür gelandet. Das Ende, ist ja das, Conny. was überall immer passiert, ne? Dieser gleiche Fehlschluss wie von Star Wars und allen anderen Sachen auch, dass man ja immer denkt, ja, wir haben ja diese dummen weißen männlichen Leute, die mögen uns ja schon, für die braucht man nichts mehr machen, die denken da eh nicht weiter drüber nach, die wandern ja einfach programmiert irgendwie durch die Gegend und da ändert sich ja nichts dran und jetzt können wir ja komplett alles hier ändern und in eine andere Richtung treiben. Die verlieren wir damit ja nicht. Die haben wir Der ja schon. FDP ist female. Dafür gewinnen wir ja noch die ganzen anderen Leute alle mit dazu und dann wird das schon werden, ja. Ich sag das, was der X-Ray im Chat sagt: Konstantin Kuhle ist ein U-Boot und schadet der FDP mehr, als dass er ihn nutzt. Tja, naja, also ich muss bei ihm ja immer noch zu seiner Verteidigung sagen, so grün er auch sein mag, er ist trotzdem kein Grüner. Also er könnte bei denen würde er nicht glücklich werden, weil dafür ist er dann Er doch kann noch ja zu zur SPD vernünftig. gehen, das ist so dasselbe in. ja, nee, die SPD ist doch auch entradikalisiert. Das war ja gerade der Grund, warum man solche Leuten halt nicht mehr koalieren kann. Ja, ja aber ich spule es nochmal von Anfang an irgendwie und schaue, was wir haben. Also das Ding ist von Rundblick Niedersachsen, das ist so ein, von denen hatte ich ja auch schon mal Quellen eingereicht. Einer von den Gründern von denen, wenn ich mich da richtig erinnere, ist ein ehemaliger Pressesprecher von der FDP-Landtagsfraktion. Deswegen ist das also eine Publikation, die der FDP durchaus gewogen ist. Das zur Einordnung. Und was sagen Sie hier, wie weiter nach dem Absturz die FDP in Niedersachsen will raus aus der Krise? Mit Urwahlideen, Selbstkritik und neuen Tönen. Ja, die neuen Töne, weiß ich nicht. Habe ich da nicht so richtig gehört. Also ich war gestern da, ich war in Celle und es war auch notwendig, weil irgendwie wird es nicht mehr gestreamt, keine Ahnung. Sie übertragen diesen Landesparteitag nicht mehr bei Facebook oder YouTube oder irgendwo. Und ja, von daher war ich da irgendwie einer von drei Leuten, die da oben auf dieser Plätzen irgendwie saßen, was auch ein bisschen wenig ist. Und ja. Und Krass. was haben wir hier noch so für. Also er war natürlich auch da, weil er kommt ja aus Niedersachsen, hier der designierte neue Bundeschef der FDP, Herr Dürr. Mein Anspruch ist, dass wir die modernste Partei in Deutschland werden. Ja, das sind aber Aussagen, oder? Da warten wir alle drauf. Ja, genau, Firma mit Inhalt. Ja, das haben wir gerade schon gesehen. Und hier haben wir eine Frau, die sagt, ich fühle mich als Frau in der FDP gut aufgehoben. Ja, was hat er denn, der Konstantin? Ja, das ist eine gute Frage. Also sie, ich weiß nicht, ich glaube, die ist Lehrerin oder so, ist mir bis jetzt noch nicht großartig negativ aufgefallen, ist, glaube ich, halbwegs vernünftig. Ich finde, der Ulius Jüri spricht was Interessantes ein. Hat die FDP in Niedersachsen was darüber gesagt, was sie von den neuen Ideen zur Meinungsfreiheit hält bei der Veranstaltung? Nein. Weil das wäre ja eigentlich ein Thema, wo ich jetzt erwarten würde, dass die Freien Demokraten, ich weiß, der Kubicki schreibt was dazu, aber das ist der Ja. Kubicki, das erwarte ich. Also, Aber der Rest könnte sich da eigentlich mal reinwerfen. ich meine eigentlich nicht, wenn da nur in einem Halbsatz. Also, sie haben auf jeden Fall viel gemeckert, natürlich, über das, was da jetzt los ist, diesen ganzen Rundumschlag gegen alles da irgendwie und dass sich die CDU da alles gefallen lässt und alles mitmacht. Aber ich meine, mich zu erinnern, dass der Fokus eher auf den Schulden und so generell halt eben lag und jetzt nicht einer irgendwie konkret gesagt hat, dass mit hier nur noch die falschen Tatsachenbehauptungen oder so. Aber ich hatte mich auch mit einer vernünftigen Person weiblichen Geschlechts da auch unterhalten, die da ein bisschen mehr zu sagen hat als ich und der hatte ich das nämlich von dieser 60 Minutes Reportage erzählt. Das hat die nämlich noch gar nicht mitbekommen. Und also hier mit den drei Staatsanwälten. Und da meinte sie dann so: Ja, ist ja auch schade, dass heute keiner was zum Thema Meinungsfreiheit gesagt hat. Also, na, also, ja. Also, es gibt durchaus Leute, die sich darüber Gedanken machen. Aber nicht dieser Herr hier, das ist Lars Alt. Ein ehemaliger Chef der Jungen Liberalen in Niedersachsen. Und das habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass die Jungen Liberalen in Niedersachsen ja nicht ohne Grund als ziemlich linker Verein gelten. Und der gute Mann hier war da mal der Vorsitzende davon. Das, was sie ihm hier als Zitat rausgenommen ist, ist, wir sind im Wahlkampf weder begeistert noch sympathisch wahrgenommen worden. Einen besserwisserischen Buchhalter wählt keiner. Und was er sonst noch so in seiner Rede gesagt hat, ist, also hat sich irgendwie über News aufgeregt und dass man doch mit denen nicht, also dass man sich doch an denen nicht orientieren sollte und so. Also hier von Reichelt, ne, das Ach gut, stimmt. Nachrichtending und Außerdem so. haben wir doch mit dem Merz auch ein besserwisserischen Buchhalter hin. Haben die Leute doch auch gewählt. Das stimmt so nicht. Das ist nicht so empirisch nicht so stark, die Aussage. Untermauert. Ja, aber er sieht halt auch so FDP aus, wie man FDP aussehen kann, wie Jo. das Klischee. Das sagt nichts Selber Gutes. Buchhalter, so. Ja, und ich hatte euch ja letzte Woche gefragt, ob ihr Jan-Christoph Oetjen kennt, Europaabgeordneter. Das ist nämlich dieser Mensch hier. Und der sagt, wir haben es nicht geschafft, unsere Wirtschaftskompetenz zu vermitteln. Außerdem hat er sich auch tierisch drüber aufgeregt, dass man noch mehr Frauen gewinnen müsste und so. Das ist sowieso schon lange irgendwie Ach sein so. Ding, wo er immer mal wieder was drüber sagt. Aber natürlich nicht mit Quote oder so, was die dann halt immer so meinen irgendwie. Aber ja, also auch niemand, dem ich das irgendwie zutraue, da irgendwelche sinnvollen Sachen irgendwie zu machen. Ja, diese Dame ist die Generalsekretärin der FDP Niedersachsen, Frau Haake. Und sie sagt, Deutschland hat sich viel zu lange auf Made in Germany ausgeruht und wir haben uns zu lange auf Christian Lindner ausgeruht. Ja. Es gibt dort Druckstellen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Lindner-Sache ist ja so ein zweischneidiges Schwert aus meiner Sicht. Also die haben sich da ja, oder generell die FDP richtet sich jetzt halt immer drüber auf, dass das alles so eine One-Man-Show und die anderen Leute nicht wahrgenommen werden und so. Aber es hat halt Ist eben auch er eigentlich raus oder den. was? Nee, ne? Der wird jetzt erstmal raus sein. Okay. Also der wird jetzt nichts mehr machen erstmal. Kannst du von ausgehen. Also es hat halt auch Vorteile. Nämlich aus meiner Sicht der Vorteil ist nämlich, dass also A, er ja durchaus eine Identifikationsfigur für viele Leute war und B, die vernünftigen Sachen, die er dann, wenn Wahlkampf ist, immer gesagt hat, eben die Leute ja auch mal geglaubt haben und dann gedacht hätten, das wäre das Programm der FDP gewesen. Ich sage nur 2017 mit dem ganzen Jahr hier, Flüchtlingskrise und so müssen wir alles aufarbeiten und die Leute müssen alle wieder zurück, wenn das alles da wieder Frieden ist und so und nichts von wegen irgendwie hier, jetzt sind sie nun mal da oder so, wo man ja nichts mehr gemacht hat oder dann zur Corona-Zeit mit ja, ach ja, Impfpflicht, ja, da können sie ja uns wählen, weil wir sind ja auch gegen die Impfpflicht und diese ganzen Dinge, ne, wenn ihr euch erinnert. Und auch jetzt halt wieder, ne, also wenn sie da jetzt wieder reingekommen wären, dann also die ganzen Leute, die dann die FDP gewählt hätten wegen vernünftigen Dingen, die Christian Lindner sagt, die hätten sich dann vielleicht wieder überraschen können, dass sich dann die anderen, die da irgendwie irgendwelche Programme da geschrieben haben mit hier, sag schnell, Pay Gap und diesem ganzen Zeug, dass die dann irgendwie um die Ecke kommen und ihre Sachen dann machen, wo die Leute dann wieder denken, ja, das ist doch gar nicht, wie kommt der denn da jetzt plötzlich drauf, so, das ist doch hier irgendwie, das hat doch gar nichts mit euch zu tun oder so, so wie beim Selbstbestimmungsgesetz, was ja auch im Wahlprogramm drin stand von der FDP, da stand da drin, wir wollen das Selbstbestimmungsgesetz haben und wir wollen diesen Offenbarungsverbot, das wollen wir erweitern. Das haben sie sich da reingeschrieben, wo dann alle Leute gedacht haben, das wäre irgendwie ein Kompromiss oder so, wo sie irgendwie da den Grünen das dann zugestanden haben oder so. Nee, das steht im Wahlprogramm drin von der FDP. Und also aus meiner Sicht profitieren die halt eher davon, dass ein Christian Lindner vernünftige Sachen sagt und die Leute alle denken, was der sagt, ist Gesetz. Na, also das ist gar nicht mal so zum Nachteil, wie viele von denen das da immer denken. Ja, und hier haben wir jemanden, über den ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen habe, aber ich habe ihn nicht namentlich genannt. Das ist nämlich dieser Herr Schubert, der schon ein paar Mal gegen den Herrn Kuhle kandidiert hat, weil er nämlich nicht aus Hildesheim kommt, wie hier steht, sondern aus Göttingen auch, also da, wo Herr Kuhle herkommt. Und gestern hat er da auch wieder eine Rede gehalten mit dieser Tafel, die er hier hochhält. Und da geht es um die Wählerwanderung. Und ja, also da sehen wir auf der rechten Seite die Wähler, die verloren gegangen sind an die CDU und AfD und so. Und auf der linken Seite sehen wir die Wähler, die verloren gegangen sind an SPD und Grüne und BSW und so weiter. Und auf der anderen Seite ist auch noch was drauf, nämlich da steht dann halt eben mit der gleichen Grafik, steht dann halt auch über dem rechten Bereich, die FDP ist zu links und auf dem linken Bereich die FDP ist zu rechts. Ne? Und wir haben unsere Glaubwürdigkeit verloren. Kann ich nur unterstreichen. Das ist aus meiner Sicht halt auch das eigentliche Problem gewesen. Also da kann man dann so viele richtige Dinge erzählen, wie man möchte im Wahlkampf. Wenn die Leute dann das nicht mehr glauben, dass man da wirklich dran interessiert ist, es zu machen und stattdessen dann gegen Gender Pay Gap kämpft oder so. Mhm. Weil man sich denkt, dass man dafür ja ein Mandat hat oder so. Ja, das stimmt auch. Sie sind irgendwie für die Linken zu rechts und für die Rechten zu links. Das stimmt irgendwie, finde ich. Ja, das stimmt so. Ja auch. Aber für die man zu links ist, das ist halt der dicke Bereich da auf der rechten Seite und nicht der, ja, das stimmt. Der kleine Bereich auf der linken Seite. Hm, 2 Millionen Stimmen sind natürlich viel für die FDP, klar. Und ein anderer Redner hat gemeint, das wäre unterkomplex. Diese Wählerwanderung wäre unterkomplex. Also ich finde das komplex genug. Also. Ja, da kannst du jetzt keine einzelnen Themen dran ablesen, das ist schon klar, also wo sie dann irgendwie schlecht ausgesehen haben oder so. Aber ja, das ist der Schatzmeister. Ja. Könnte man auch machen. Nicht so wichtig. Ja. Wäre finanziell gut auf vorbereitet. Ja, gut. Ja. Der fasst sich schön knapp, finde ich gut. Sehr sympathisch. Und was man auch noch diskutiert hat, war die Wehrpflicht. Unter anderem. Wie nicht? Freiheitsdienst? Nee. Und da hat man dann auch irgendwie gebetsmühlenartig wiederholt, dass es ja gut ist, dass man sich ja auch mit diesem Thema beschäftigt, weil das ist ja ein wichtiges Thema und man sollte da nicht voreingenommen irgendwie rangehen oder so, wo ich mir auch wieder so denke, ja, auf der einen Seite beschwert ihr euch darüber, über irgendwie, wir müssen zum Kern der Sache irgendwie zurückkommen und das Problem ist, dass die Leute nicht mehr wissen, was wir genau meinen, wenn wir von Freiheit reden oder so. Und dann denkt man sich dann wieder so, ja, wenn das uns doch jetzt gelegen kommt, dann können wir doch jetzt einfach mal wieder irgendwelche Wehrpflichten einführen oder so. Also das haben dann noch längst nicht alle natürlich befürwortet und ich meine mich auch zu erinnern, dass das jetzt so nicht durchgekommen ist. Was sie jetzt irgendwie machen wollen, ist eine Musterungspflicht. Was ich natürlich aus meiner Sicht halt auch schon eigentlich Quatsch ist. Also. Und ja. Also zumindest wenn man jetzt irgendwie vom Liberalen her denkt und wieder so ein, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie hätte man dann aus meiner Sicht auch lieber lassen sollen. Ja, wenn man keine Dienstpflicht hat, dann braucht man keine Musterungspflicht eigentlich, ne? Und auch eine ganz gute Rede hat gehalten, einer von den jungen Liberalen Niedersachsen, der da, glaube ich, ziemlich rumleidet, weil er nämlich eher zu den Libertären dazu gehört. Und der hat dann sich zur Wehrpflicht auch nochmal gemeldet und aus der UN-Menschenrechtskonvention zum Thema hier, wie heißt es, Sklaverei vorgelesen. Was da so die Definition ist, und das ist natürlich sowas mit irgendwelche Arbeitszwang zur Arbeit und so, was da drauf natürlich passen würde. Und er sagt natürlich, da steht dann halt auch eine Ausnahme drin für Wehrpflicht, dass es da nicht darunter fällt. Aber muss man sich natürlich schon mal irgendwie Gedanken drüber machen, aber hat natürlich einiges an Atmen da irgendwie geführt im Saal. Ja, es ist alles nicht so einfach und so eindeutig, ne, mit dieser Freiheit. Und dieses hier ist eine Analyse zum Bundestagswahlergebnis 2025 der Freien Demokraten. Und das stammt hier aus der Feder von jede Menge Leuten aus Ostdeutschland. Aber nicht nur. Haben wir das Ende hier. Genau, na, also Frau Adler ist hier zum Beispiel bei. Und dann haben wir hier Sachsen, Erzgebirge, Sachsen, Niedersachsen ist ein anderes Sachsen. Ja, also es sind jede Menge Leute aus dem Osten dabei. Aber halt nicht nur, Herr Kubicki ist auch mit dabei. Und federführend hier der Max Mordhorst. Ist ja auch einer von den jetzt ausgeschiedenen Bundestagsabgeordneten, einer von den jüngeren. Und also die haben das hier ausgearbeitet, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall bisher das Vernünftigste, wo auch vieles drinsteht, was ich hier auch schon lange sage. Zum Beispiel dieses hier ist schon ziemlich sinnvoll. Das ist hier nämlich die ganzen Umfrageergebnisse verglichen. Und hier sieht man ja, dass wir hier schon mal so ein Tief hatten, wo man mit 5% gehadert hat. Und also diese Probleme ja im Endeffekt nicht neu waren. Und das, was man jetzt hier rausliest, ist halt eben, dass im Endeffekt die Corona-Zeit, wo man hier wieder so einen Aufwind erlebt hat, halt darüber hinweggetäuscht hat, im Endeffekt, dass wir diese ganzen Probleme im Endeffekt schon vorher hatten und dass ja dann ja, also dazu geführt hat, dass man die halt nicht angegangen ist, dass es dann im Endeffekt wieder genau auf dasselbe dann hinausgelaufen ist, und alles, was man da an guten Willen zur Corona-Zeit irgendwie aufgebaut hat, hat man halt überhaupt nicht kapitalisieren können, um da mal das Sprachbild zu benennen. Und ja, und das hat es dann im Endeffekt nicht rausgerissen. Ja, und das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also man kann das auf jeden Fall nicht so sehen, dass es jetzt irgendwie begonnen hat oder so, oder nur Schuld der Ampel ist oder so. Das muss man schon größer denken. Und was ich auf jeden Fall hier auch nur unterschreiben kann und nochmal vorlesen möchte, ist dieser Punkt Gesellschaftsliberalismus. Es gibt zahlreiche Beschreibungen für die Denkschulen innerhalb der FDP. Eine klassische ist, da die FDP die einzige Partei ist, die wirtschaftlich liberale und gesellschaftlich liberale Ideen vereint, gibt es auch Funktionäre wie Mitglieder, die entweder den wirtschaftlichen oder den gesellschaftlichen Liberalismus stärker betonen. Über die Frage des Wirtschaftsliberalismus ist man sich in der FDP weitgehend einig. Geringere Steuern, weniger Staat, Einhaltung der Schuldenbremse. Interessant wird es aber im Gesellschaftsliberalismus, der für die Existenz der FDP mindestens genauso wichtig ist. Denn aus unserer Sicht darf dieser so wichtige Gesellschaftsliberalismus nicht missverstanden werden als Anbiederung an rot-grüne Politik. Wie in der Frage zurzeit Unklarheit innerhalb der FDP herrscht, wird insbesondere dadurch deutlich, dass es unter den selbsterklärten Gesellschaftsliberalen die meisten Anhänger einer Impfpflicht gab. Die Freien Demokraten müssen eine Frage für sich beantworten. Bedeutet Gesellschaftsliberalismus das Übernehmen der gesellschaftspolitischen Ideen von Rot und Grün, oder bedeutet es eine eigene Definition eines liberalen Lebensgefühls, das wieder die individuelle Freiheit in den Mittelpunkt rückt? Denn gerade bei Corona, Meinungsfreiheit oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind die Positionen von Grünen und SPD gesellschaftlich illiberal. Die Freien Demokraten können sich bei diesen Themen als gesellschaftlich liberal hervortun, indem sie gerade nicht rot-grün nach dem Mund reden, sondern gegen freiheitseinschränkende Maßnahmen für Meinungsfreiheit, auch im digitalen Raum und einen spürbar schlanken Rundfunk einstehen. Selbstverständlich gibt es gesellschaftsliberale Themen, die wir mit Rot-Grün teilen. Mehr Rechte für Minderheiten. Ja, das ist, habe ich dem Herrn Mordhorst auch geschrieben und ich weiß auch, dass er es auch mitbekommen hat. Also bei X hat mir auch ein Herz dafür gegeben, dass dieses mit den Rechten für Minderheiten ja auch nicht ganz so einfach ist, weil die Rechte des einen sind halt immer auch die Pflichten von allen anderen. Ne? Also das, ist aber das sind ja Sonderrechte. Das ist zum Beispiel auch so. Nicht um die Freiheit des Einzelnen stärken, sondern die Freiheit der einen beschränken, die Freiheit der einen anderen weniger beschränken. Ja, und das sowas wie, wenn ich doch jetzt wen anzeige, hier irgendwie den bösen Mann, dann muss er doch selber dann beweisen, dass er es nicht gemacht hat oder so. Das wird ja auch als Recht geframed, ne? Oder dass die Lohnlücke geschlossen wird oder so. Ist ja auch nur gleiche Rechte und wir sind benachteiligt und so. Also ist ja auch noch. Ja, und die Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt, was ja auch wieder zweischneidiges Schwert ist, bleiben Anliegen der Freien Demokraten genauso wenig, wie man sich im wirtschaftsliberalen Bereich an CDU und CSU anbiedern darf, so darf man es im gesellschaftsliberalen Bereich eine Orientierung an SPD und Grünen geben, die sich dadurch auszeichnet, dass Teile unserer Partei die Vorschläge dieser Parteien einfach übernehmen und gerade in schnelllebigen Zeiten vermeintlich daherkommende gute Ideen wie die Impfpflicht fordern, bei der heute wohl jeder klar denkende Mensch dankbar ist, dass wir sie nicht eingeführt haben. Ja, Das hoffe ich doch, dass das jeder so sieht, ja. Aber naja, jeder freiheitlich denkende Mensch, würde ich sagen. Diese Uneinigkeit beim Thema Gesellschaftsliberalismus hat dazu geführt, dass wir uns insbesondere während der Ampelzeit vor sogenannten Kulturkampfthemen weggeduckt haben. Die innere Marschroute war klar, Fokus auf Wirtschaft, von Debatten über Gender und Religion, Meinungsfreiheit oder Kriminalität rückten wir ab. Denn es profitieren vor allem AfD und Grüne Linke. Die Marschroute war sicher begründet, überdeckte jedoch, dass wir diese Themen ausgelassen haben, weil wir uns bei vielen davon schlicht und ergreifend nicht einig waren. Dennoch werden Freie Demokraten nicht bei den Wählern reüssieren, wenn sie bei entscheidenden Themen kaum oder gar nicht stattfinden. Entsprechend ist es entscheidend, dass wir Sicherheits-, Kultur- und gesellschaftspolitische Kompetenz massiv aufbauen. Ja, das ist wohl wahr. Um neben dem Wirtschaftsliberalismus einen glaubwürdigen Gesellschaftsliberalismus zu vertreten, der einen Gegenentwurf zu links wie rechts darstellt. Ja, das wäre ja schön, wenn die sich damit durchsetzen, aber mit so ein paar Ostdeutschen wird das, glaube ich, nicht reichen. Aber ich habe auf jeden Fall meine Unterstützung schon ein paar Leuten damit geteilt, dass ich ihnen da gerne bei helfe, bei dieser Kompetenz im Bereich Sicherheitskultur und Gesellschaftspolitik mit Meinungsfreiheit und Kulturkampfthemen, weil das ist ja nun wirklich das, wo wir uns hier am besten mit auskennen, würde ich mal sagen. Ja, also das wollte ich hier mal vorlesen, die anderen Sachen sind auch nicht verkehrt. Aber wird aus der FDP die AfDP oder was? Ja, ich würde es Ihnen wünschen, dass Sie diesen Denkschritt vollziehen, aber ich glaube, der Wind weht von woanders her. Naja. Und keine Angst, wir sind gleich durch mit dem FDP-Part des heutigen Abends und das hier ist ein Artikel aus dem Cicero, von dem Chefredakteur sogar. Und hier fehlt eigentlich auch ein Disclaimer, weil nämlich der Cicero zumindest mal Geld bekommen hat von der FDP. Die haben die mal gefördert, quasi so ähnlich wie die SPD sich ja auch so ein paar Medien da bezuschusst. Hat die FDP in den Cicero Geld reingegeben. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch tun, aber das war auf jeden Fall so, dass sie da eine Beteiligung dran hatten. Und der Chefredakteur ruft jetzt hier zum Eintritt in die FDP auf und vergleicht das halt im Endeffekt mit zum Beispiel dem Hendrik Streeck, der ist ja jetzt für die CDU Bundestagsabgeordneter, jetzt im neuen Bundestag. Und meint, das ist ja durchaus eine sinnvolle Angelegenheit, wenn man jetzt sich um darüber aufregt, wie die Ausrichtung das Ziel von vielen Dingen ist, dass man dann ja die Möglichkeit hat, theoretisch sich dann auch dran zu beteiligen, dass sich das verändert. Wobei ich dann natürlich auch nur sagen kann, ja, theoretisch ist das so, aber praktisch muss man dann natürlich schon ja, entweder einen Namen haben wie der Streeck, ne, oder es müssen auch jede Menge Leute sein, die dann da auch wirklich einen Unterschied machen, weil nur alleine, da kann man sich in mundfusselig reden, aber im Zweifelsfall wird man dann nur komisch angeguckt, weil die Leute halt denken, man hätte irgendwie Verschwörungstheorien gehört oder weiß ich nicht was. Ist ja nicht so einfach. Aber wo ich dem Herrn Magier hier recht gebe, ist bei dem letzten, was er hier, glaube ich, gesagt hat, wo es hier um den neuen eventuellen Vorsitzenden ging. Nee, wo ist das? Die wandelnde Leiche namens FDP wiederbeleben, ja. Parteineugründungen sind fast immer zum Scheitern verurteilt. Siehe die kurze Blüte des Wagenknechtsbündnisses. Ja, wer weiß, ob das schon vorbei ist. Aber gut, da kann man ja eh nicht eintreten. Die FDP dagegen ist nach ihrem jüngsten Wahldebakel praktisch eine wandelnde Leiche, die jedoch aufgrund bestehender Struktur durchaus eine Chance zur Wiederbelebung hat. Aber ganz sicher nicht mit farblosen, glattgebügelten Personen wie Christian Dürr an der Spitze. Das ist wohl wahr. Der sich tatsächlich gerade anschickt, den Vorsitz zu übernehmen. Eine Figur wie Wolfgang Kubicki dagegen ist erkennbar aus anderem Holz geschnitzt. Leute wie er, aber eben auch kompetente, flamboyante Quereinsteiger könnten dafür sorgen, dass von der Christdemokratie maximal frustrierte Bürgerliche in Deutschland wieder eine politische Heimat finden. Und dass sie gut organisiert Gestaltungsmacht erlangen. Die FDP entern, warum eigentlich nicht? Parteien sind kein Privateigentum und die FDP könnte in ihrem jetzigen Zustand eigentlich nur froh über eine solche Massenbewegung sein, denn es wäre wohl ihre letzte Chance, um den endgültigen Niedergang als politisch relevante Stimme der Freiheitlichkeit abzuwenden. Ob es zum Publikumserfolg reicht, wird man dann schon sehen. Aber das derzeitige politische Theater in Berlin ist einfach zu trostlos, um es nicht wenigstens auf einen Versuch ankommen zu lassen, sagt der Herr Magier hier, der, wie gesagt, Chefredakteur vom Cicero. Ja, generell ist das ja auch die Idee, wie man Reformen in Parteien einträgt, dass solche bestimmten Interessengruppen eintreten und dann das verändern. Nur bei der FDP ist es jetzt so, ich denke mal, das haben wir ja gesehen, es gibt einen vernünftigen Flügel in der FDP, der ist allerdings nicht an den Schaltstellen der Macht in der Partei. Und die Leute, die an den Schaltstellen der Macht sind, die haben sich von rationellen Argumenten so weit entfernt, wie kann man die vernünftig überzeugen? Und ja, keine Ahnung. Du kennst es ja, Chris, von den Piraten. Mhm. Auf einmal sind ganz viele neue Leute da und dann ist die Partei geändert. Habe ich schon mal irgendwie miterlebt. Es funktioniert. Kann man nicht anders sagen. Es funktioniert. Ja, aber auch dieses, dass man immer alles mitmacht und alles aufnimmt, was die Grünen und Roten wollen und so, das habe ich da auch erlebt in der Piratenpartei, wo das hinführt. Das progressive Lager ist dann glücklich und es führt in die Bedeutungslosigkeit. Und dem progressiven Lager gehört ja auch diese Dame hier an, Ann-Christine Riedel. Publizistin steht hier, gelernte Islamwissenschaftlerin und Feministin, die mir auch schon mal begegnet ist, weil sie nämlich bei einer FDP-Veranstaltung da zum Thema Social Media referiert hat und sich auch nicht verkneifen konnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwie war da auch was mit Islam und dies, das, jenes bedeutet aber nicht dies und das und so. Also was man halt so lernt bei Islamwissenschaften, da lernt man halt dann auch so Sachen wie, dass ja hier dieses Scharia ja nur Streben bedeutet und diese ganzen Sachen, ne? Also. Oder nee, was war es? Dschihad war es, glaube ich, ne? Was nur Streben bedeutet. Und ja, was meinst du? Nee, ist richtig, glaube ich. Ja, und sie ist ja jetzt Vorsitzende von diesem liberalen Digitalisierungs-Internet-Kultur. Vorfeldorganisation, die mal der gute Jimmy Schulz gegründet hat. Das war ja mal ein Abgeordneter von der FDP, der in der DDR aufgewachsen ist und diese ganzen Bürgerrechtsthemen und Internet da richtig behandelt hat und der auch ein paar gute Reden gehalten hat im Bundestag und dann leider dem Krebserkrankung da vorzeitig ausscheiden musste aus dem Leben und Ja, in dem sein Fahrwasser, das hatte ich ja halt damals auch schon mal erzählt, sind aber lauter so komische Leute hier groß geworden, wie zum Beispiel die Ann-Christin Riedel, und die ist jetzt hier bei dem kommenden Taz-Lab von der Taz-Tageszeitung. Ist sie jetzt hier dabei mit Michael Seemann, falls ihr euch noch an den erinnert. Also erstmal ist Michael Seemann, soweit ich das weiß, ein Künstlername, also es ist ein Journalist, der unter Künstlernamen irgendwie rangiert. Und dann ist das also natürlich auch so ein linker Aktivist, der sich früher auch mal über Piratenpartei und dort solche Dinge, zum Beispiel mit dem Don Alfonso, angelegt hat, der natürlich auch unter Künstlernamen unterwegs ist, aber ja, eh nur Meinungsartikel schreibt und so. Und die unterhalten sich dann hier über die Broligarchie, die das Internet irgendwie schlecht macht. Also Elon Musk und bla bla bla. Und da könnte also von ausgehen, dass sie sich da so ziemlich einig sein werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau Riedel da irgendwie sagt, wir müssen das Internet in Ruhe lassen oder die Leute in Ruhe lassen. Oder es ist eigentlich gut, dass der Musk das da übernommen hat, damit hier irgendwie die linke Deutungshoheit irgendwie über Twitter irgendwie gebrochen wurde oder so. Das ist sowas, wird die da sicherlich nicht sagen. Die wird sagen, alles ist furchtbar, alles ist Antisemitismus und schlimm. Und den ganzen Quatsch da runterbeten, den die halt so runterbeten. Und das hier ist nur noch mal wieder ein Beispiel dafür, dass es halt bei den in diesem Milieu von progressiven Liberalen, da gibt es einfach keine Berührungsängste mit Linksextremen. Und da gibt es jede Menge Überschneidungspunkte. Und solange wie sich da nichts ändern wird, sehe ich da auch schwarz. Also. Und ich weiß noch nicht, was man da machen soll, weil diesen Leuten kann man eigentlich auch nur sagen, dass sie entweder mal klarkommen sollen oder sich halt ein anderes Hobby suchen sollen, weil also eine Kompromiss, Mittelweg gibt es da eigentlich nicht. Also schon allein, weil die da keinen zulassen werden. Und die haben sich ja auch wieder über Kemmerich und so Sachen aufgeregt, also aus dem progressiven Lager halt, dass das ja auch so, schon so schlimm war und so. Und erinnert euch da noch an Kemmerich und wie furchtbar das war, ja, wo ich mir halt auch denke, ja, ey, wenn die das damals wirklich gemacht hätten und sich nicht alle von dem distanziert hätten, dann würden wir jetzt, glaube ich, besser dastehen. Es sind Weil doch wie viele so sind. Hunderte gestorben, weil der Ministerpräsident war. Und das ist ja auch, Schlimm genug. und das ist ja auch so, der Bingo schreibt im Chat, Chris hat auch gefühlt jeden dritten Menschen getroffen. Ja, jeden dritten von diesen schlimmen, von denen natürlich, weil, ja, ich will ja natürlich auch wissen, wie diese Leute ticken, ne? Und ich gehe ja zu sowas dann extra hin und sitze da still rum und höre mir zu, was die von sich aus erzählen. Ne? So bin ich ja halt gestrickt. Ich will denen ja auch nicht Unrecht tun oder so. Ich will ja schon irgendwie hören, was sie selber da irgendwie für wichtig erachten und so. Ne? Ja. Ja, aber jetzt wirklich fertig hier mit dem Kram. Hey, ein Artikel von mir. Ja, Trump hat ja in Amerika jede Unterstützung für Diversitätsprogramme gestrichen. Und jetzt möchte man offensichtlich auch, dass zumindest Firmen, die amerikanische Aufträge abarbeiten, auch solche Programme nicht in ihren in Firmen betreiben. Keine Ahnung, ob da irgendwie das nur ideologisch getrieben ist oder auch irgendwie finanzielle Hintergründe hat oder so. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ja, die Trump-Regierung scheint das durchzuziehen oder durchziehen zu wollen, dass sie da reihenweise den Leuten Vorschriften macht. Und dann entweder mit Zöllen droht oder, keine Ahnung, mit Entzug von Aufträgen und so weiter. Ja, so sind die drauf momentan. Finde ich ein bisschen übertrieben, wie gesagt, aber okay. Mach den nächsten. Naja, wenn man sich das Formular anguckt, ist das schon sehr lustig, weil das ist eigentlich nur eine Seite und da steht nur drauf, der Zulieferer muss bestätigen, dass Okay. sie in Compliance mit allen für sie anwendbaren US-amerikanischen Diskriminierungsregeln. Und das ist eine Checkbox, die man ankreuzen kann oder verneinen kann. Und dann gibt es noch eine zweite Checkbox. Da ist das Formular zu Ende. Und do not operate any programs promoting diversity, equity, inclusion that violate any applicable federal anti-discrimination laws. Also, ja, dass sie irgendwelche DEI-Programme haben, die den US-Zeugs widersprechen. Ich würde aber ehrlich gesagt sagen, das ist eine ganz normale Sache im internationalen Handel. Ne, da gibt es viele verschiedene Sachen, die von Incoterms teilweise geregelt sind, teilweise nicht. Ja, welche Bedingungen ihr einzeln aufstellt, das bleibt mir selbst überlassen normalerweise. Ja. Auch wenn das irgendwie blöd ist oder so. Also Firmen, die mit Amerika handeln, haben jetzt quasi eine Anfrage bekommen von der Handelskammer, von der US-Handelskammer mehr oder weniger, ne, ob sie denn mit diesen neuen Regeln übereinstimmen oder nicht. Und da sollen sie jetzt erstmal sagen, ja oder nein. Und dann wird geguckt, was weiter passiert. So, ich fand das jetzt einfach. Ja, diese Sachen, die da abgelaufen sind, die waren ja auch. Sachen, sowas passiert mehrmals im Jahr. Die waren ja auch zum Gruseln. Bei allen möglichen DEI-Sachen. Also, es wird ja immer so dargestellt, als ging es da nur um Gerechtigkeit. Das ist auch in dem nächsten Artikel von der Zeit so: Schluss mit Woke. Donald Trump zwingt Unternehmen, ihre Bekenntnisse zur Vielfalt aufzugeben. Das trifft auch europäische Firmen. Nee, es ging auch hauptsächlich vielen Firmen auch darum, dass sie irgendwie für eventuelle Gerichtsprozesse dann eine Vorbereitung haben, dass da einen Zettel im Schrank liegen haben, wo drauf steht, sie haben schon Diversity und Equity Training gemacht und so weiter. Darum ging es den Firmen. Die werden das wahrscheinlich nicht vermissen, wenn sie das nicht machen müssen. Nehme ich mal so an, weil vielen. Kaum ein Ziel verfolgt die Regierung von Donald Trump so eifrig wie den Kampf gegen das Gute. Ach, Zeit. Oh ja, oh, das ist klasse. Oder das, was in vielen Firmen in den vergangenen Jahren als gut galt, nämlich das Bemühen um Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. In den USA gibt es dazu eine eigene Abkürzung, DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Ja, und was bedeutet diese Scheiße denn? Was bedeutet denn Equity? Also. Dass jeder was von deinem Geld abkriegt. Ja. Haben allerlei Programme eingeführt. Ja, was machen die denn? Wie sind die denn programmiert, diese Programme? Ach, die sind so programmiert, dass da irgendwelche linksextremen Aktivisten dann ankommen und denen sagen, wo unten und oben ist. Und sie fragen, hast du es verstanden? Und sie sagen, ja, wäre doch schade, wenn irgendjemand mit ganz vielen Medienkontakten da jetzt anrufen würde und sagen würde, dass ihr alle Rassisten und Sexisten seid. Na, ich erinnere nur an Sweet Baby Inc. Ja. Naja, und da gab es gestern einen Antrag in Celle, dass man doch jetzt die Wissenschaftler da aus Amerika nach Niedersachsen holen könnte und dass doch die Volkswagen-Stiftung, die allseits beliebte Volkswagen-Stiftung, ihr erinnert euch sicher, hatten wir ja auch schon ein paar Mal mit ihren komischen Woken-Vorträgen, die man sich bei YouTube anschauen kann. Total krass, ja. Die könnte sich doch darum kümmern, weil die ja so Wissenschaftsförderung irgendwie betreiben. Aber was ja jetzt eigentlich alle interessiert im Zusammenhang mit Celle, ist ja, warst du am Loch? Nee, ich war in der Nähe vom Loch. Also ich bin bei der JVA vorbeigegangen auf jeden Fall. Aber echt? Und dann hast du dir nicht das Loch angeguckt? Nee, die JVA. Ist das Loch, existiert das noch oder was? Ja, die haben das Loch aus der Wand geschnitten und haben das da in so einen Sockel gestellt. Achso, ich dachte, das da angucken. Ich dachte, die Gefangenen könnten da rein und rausgehen. Nee, sie haben so eine kleine wie eine Gedenkstätte gemacht, wo das Loch halt so in einem Stück Beton konserviert ist. Sehr süß. Das ist in Wahrheit Tobias Such mit Stimmenverzerrer. Nee, ich drücke mich eindeutig aus und meine Argumente sind nicht irgendwie reingeschissen oder so. Ja, er hat Nature eine Umfrage gemacht und 75% der amerikanischen Wissenschaftler, was für eine Headline, also hier haben die 1600 Leser von Nature, was schon ein großes Publikum ist, befragt. Und dabei ist rausgekommen, die Leute, die einen gefestigten Tenure-Sitz zum Beispiel in Amerika haben, die denken nicht drüber nach, Amerika zu verlassen. Und die Leute, die sowieso noch mehrmals die Universität wechseln müssen in ihrer wissenschaftlichen Karriere, denken darüber nach, nach Europa zu gehen. Und das größte Problem, was die Leute haben, ist, dass jetzt halt die Forschungsgelder gestrichen worden sind und die sich um neue Forschungsgelder bewerben müssen und die nicht wissen, dass sie diese, ob sie diese Forschungsgelder kriegen, und da sind sehr viele gleichzeitig davon betroffen. Und Deswegen sind sie nicht abgeneigt, nach Europa zu gehen, wenn sie dort Forschungsgelder angeboten bekommen. Also jetzt nichts, was einen wirklich überrascht. Die, die etabliert sind, wollen nicht gehen. Die, die nicht etabliert sind, die lassen sich alle Möglichkeiten offen. Und dann ist es ja auch im wissenschaftlichen Bereich so, dass da internationaler Austausch sehr rege passiert. Gerade bei den Doktoranden und den Postdocs und den ganzen anderen Leuten. Ja. Aber ja, die Trommel wird weiter gerührt. Ich finde das lustig, ne? Als ob jetzt alle Wissenschaftler Amerika verlassen würden. Ich würde sagen, für jeden Wissenschaftler, der Amerika verlässt, gibt es irgendwelche Wissenschaftler aus anderen Ländern, und sei es Indien und China, die sich die Hände reiben und sagen, ja, da würde ich jetzt gerne hingehen. Ja, wenn da die Bedingungen besser sind. Die werden die wichtigen Sachen ja auch behalten und ja, ihre, keine Ahnung, Social Things, genau, Professoren dann nach Europa schicken oder so, genau, weil wir die auch so dringend brauchen. Also. Die werden uns nicht Werner von Braun schicken, wie so wir das gemacht haben, sondern ja, die werden uns halt Judith Butler. Judith von Butler. Und Anita Sarkeesian, genau, und, ja, gut, und was von weiß Butler ich. Wird ja zu uns nicht kommen, aber von weil wir ja böse sind. Aber Butler bei die Fische werden wir nicht machen. Ja. Ja, die eine französische Universität hat ja auch so eine Kampagne gestartet, und da habe ich auch schon so ein, zwei Beispiele genommen. Und da ging es halt auch um intersektionale Sachen. Ja. Kulturmarxismus geschwurbel im Weiteren. Brauchen wir noch mehr von. Und Astrologie. Ja, das wird bei uns überleben. Hab, das ganze Astrologie. Scheiße wird bei uns überleben. Das wird bei uns Winterschlaf halten. Und ja, dann wird's. Dann verpuppt sich's, und dann muss man spätestens mit dem Flammenwerfer ran. Das liegt Eier. Ja. Ich meine, das ist ja wieder das Toleranzparadoxon, ne? Ich meine, Freiheit der Forschung und sowas ist eine Sache, aber die staatlichen Gelder sind dann das Hauptargument, wo ich sage, nee. Staatliche Gelder muss es dafür nicht geben. Wenn die Forschung so wichtig ist, dann kann die sich auch über Spenden finanzieren. Gerade bei Geisteswissenschaften, ja, die müssen keine riesigen Maschinen bauen, die haben keine technischen Budgets oder sowas. Die größten Kosten, die bei denen entstehen, sind die Catering-Kosten. Wir müssen aber die ganze Gesellschaft verändern. Warum muss der Staat dafür? Warte ab. Wenn beim nächsten Mal der Vance gewählt wird, wird es wahrscheinlich ein Asylgrund werden, aus den USA nach Europa zu kommen. Und ich rede jetzt über zusätzliche Forschungsgelder und nicht irgendwie Professurenlehrsitze oder sowas. Ja. Genau, werden Sie in Ihrem Heimatland verfolgt? Ja, ich bin Marxist. Willkommen in Deutschland. Kommen Sie rein. Hier gleich in der Karl-Marx-Universität. Der Herr Gysi hat sich wirklich entblödet und hat gefordert, eine Universität in Deutschland als Karl-Marx-Universität zu benennen bei seiner Eröffnungskacke da. Auch, ja. Ich meine, haben wir Chemnitz nicht extra umbenannt? Wir können ja in London eine Karl-Marx-Universität. Heißt Stalingrad noch Stalingrad? Heißt Leningrad noch Leningrad? Nee, also können wir das auch lassen. Ja, aber der Golf von Mexiko. Jetzt ist mit Königsberg. Nee. Die Universität von Sussex. Ja, mal gute Nachrichten aus Großbritannien. Das muss ja auch mal sein. Großbritannien, ich habe die Woche ein Video gesehen von diesem Mann, der von 6 Polizisten abgeholt worden ist, weil er im WhatsApp-Chat irgendwie schlecht über die Schule seiner Tochter gesprochen hat. Und das verboten ist, in Chats über die Schule zu sprechen in England. Ja. Also da ist wirklich Airstrip One nicht mehr weit entfernt. Aber hier gegen den Strom schwimmt hier die Office for Students, was ich sehr lustig finde, weil ich wollte rausfinden, was ist das für eine Organisation? Und wenn du Office for Students eingibst, kannst du ganz tolle Abos für Microsoft Textverarbeitung kriegen. Also die Universität von Sussex muss 585.000 Euro Strafe zahlen für Verstöße gegen, hört, Meinungsfreiheit, also Free Speech in dem Fall im Original, und Governance Breaches, also Regulierungsübertretungen. Und das hat mich doch sehr überrascht, dass sowas in Großbritannien passiert. Erstens, also das OFS ist eine Aufsichtsbehörde der Regierung über das Bildungswesen. Das kann zum Beispiel halt Geldzuwendungen verteilen und kann aber auch eben wie in dem Fall der Universität von Sussex Strafen aussprechen. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass die Universität von Sussex mit ihrem Trans-Non-Binary-Gleichheits-Statement denen es versäumt haben, die Meinungsfreiheit aufrechtzuerhalten und die akademische Freiheit in Gefahr gebracht haben. Und das ist ein Bruch der Vorschrift E1 in den Statuten des Office for Students. Und außerdem geht es hier noch dass nicht vernünftige Prozesse da sind, um Delegation Arrangements in den Dokumenten irgendwie zu regeln. Das habe ich nicht 100% verstanden, aber ich gehe mal davon aus, dass es um Bevorzugung bestimmter Gruppen halt bei diesen Delegations geht. Das ist auch wiederum ein Bruch der Condition E2. Also sind das zwei verschiedene Sachen, die sie, wo sie Verstöße haben. Und außerdem sagt die Untersuchung des Ganzen das, was wir auch seit 100 Jahren sagen, nämlich, dass solche Vorschriften, wo du Leuten den Mund verbietest über gewisse Themen, dass diese zu einem Chilling-Effekt führen und dass viele Leute an der Uni gesagt haben, dass sie sich selbst zensieren, nicht über bestimmte Themen sprechen oder auch Dinge nicht aussprechen, die komplett von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, ja, weil sie Angst haben, entsprechend sanktioniert zu werden von der Universität. Sie haben zumindest eine Professorin, die gesagt hat, sie hat ihre entsprechenden Vorlesungen angepasst, weniger Gender-Theorie kritisch gemacht. Obwohl sie der Meinung ist und auch dass der Office for Student der Meinung ist, dass sie absolut im Rahmen der Meinungsfreiheit waren. So. Und dann haben die dazu noch einen Kommentar abgegeben, dass sie freie Rede als absolut wichtigen Aspekt des höheren Bildungssektors ansehen. Alle Universitäten und Colleges haben die Pflicht, die akademische Freiheit zu verteidigen und die Freiheit der Rede innerhalb der gegebenen Gesetze aufrechtzuerhalten. Und deswegen sind sie der Meinung, dass es richtig war, dort eine Untersuchung durchzuführen und entsprechende Strafen zu verhängen. Und sie sagen halt, diese Trans Non-Binary Equality Policy sagt halt, dass du besser die Klappe hältst, wenn du genderkritische Ansichten hast, weil das unter dieser Vereinbarung oder unter dieser Regel halt dazu führen kann, dass du potenziell disziplinarischen Maßnahmen ausgesetzt wirst, bis hin zum Verlust deines Studienplatzes. Und natürlich hat das einen Chilling-Effekt auf das Ganze. Ja. Finde ich ermutigend, dass es da offensichtlich jemanden gibt, der sagt, nee, an Universitäten gehören keine Denkverbote, sondern hier muss die Möglichkeit bestehen, frei zu denken und auch frei zu reden. Und das auch mit immerhin etwas mehr als 500.000 Pfund Strafe unterstreicht. Ja, auch eine hohe Strafe hat bekommen Greenpeace, weil sie sich massiv eingesetzt haben in Amerika gegen eine Pipeline. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich da eben gesetzeswidrig verhalten haben. Ganz klar wird das bei der Tagesschau hier nicht, was sie da gemacht haben. Verleumdung heißt es hier unter anderem eben und anderer Vorwürfe. Ja, was ist denn andere Vorwürfe? Verleumdung alleine, dafür kriegt man eigentlich nicht mehrere 100 Millionen Schaden, hier haben mehrere Millionen Schadensersatz. Ich glaube, es waren sogar Hunderte. Mal gucken. Sie wollen sich nochmal dagegen wehren mit einer Berufung oder so. Also ist noch nicht ganz ausgestanden, die Sache. Aber ja, Greenpeace auch nicht ohne die Jungs, ne? Würde ich mal sagen. So kommen wir das rüber. Also, das ist auch ein bisschen übertrieben, haben wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, aber das ist ja der Ausblick in das, was sie gerade zimmern. Also sie machen die Regeln und dann kommen Leute mit viel Geld, wie so eine Firma daher und sagen, okay, die Regel hier gefällt mir. Die setze ich jetzt mal gegen Greenpeace ein oder gegen die neue Generation oder Von Greta oder von Luisa. Ja, vor allen Dingen geht es ja hier darum, dass ja, 600 Millionen. Boah. Dass sie da halt alle möglichen geschäftsschädigenden Sachen da halt passiert sind und die sich jetzt halt hinstellen und sagen, ja hier Greenpeace, ihr habt die Leute ja dazu angestachelt. Und die dann quasi sagen so, ja, weiß ich nicht, habe ich? Ja, natürlich haben die dazu angestachelt, also wir werden ja wahrscheinlich auch deren ja, irgendwie Insignien auch getragen haben und so und sind da ganz stolz drauf, wenn wir wahrscheinlich mit hausieren gegangen sein, dass sie da gegen die Pipeline vorgehen und so. Sie hätten die Proteste orchestriert und verleumderische Aussagen über die Pipeline verbreitet. Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Was zu wirtschaftlichen Schaden geführt hat. Ja, naja. Ne. Das ist ja, bei uns ein bisschen strenger gesehen. Ne. Ja, gut. Wie gesagt, die Amis machen das halt ein bisschen nach dem Daumen oder so mit Schadensersatz. Bei uns muss ein Schaden nachweisen. Der Stamm der Standing Rocks Seahawks. Der Nachbarstamm der Cheyenne River Seahawks. Na, die haben eine heilige Stätten oder so. Ja. Im Gebiet heilige Stätten haben. Ja, jetzt haben sie eine heilige Pipeline, das ist auch gut. Erinnert ihr euch noch, wie sie diesen Dom abgerissen haben? Also der war kein echter Dom, aber diese große Kirche da bei dem Tagebau, da war es scheißegal, ob da eine heilige Stätte steht. Ja. Wird auch wieder nur geguckt, wenn es halt die armen Marginalisierten sind. Ja, das ist bei Windrädern jetzt auch so, ist egal, was da ist und was die Leute wollen. Gebaut, peng. Ja. Auch mehrere hundert Millionen, hunderte Milliarden jetzt in dem Fall, um bei unserer Energiewende natürlich. Und da sprechen sich Chef von RWE und E.ON gemeinsam dafür aus, mal ein bisschen auf die Bremse zu treten. Unter anderem sind sie der Meinung, dass die Planungen etwas aus dem Ruder gelaufen sind. Und ja, man doch mit deutlich weniger Geld auskommen könnte, wenn man mal so ein bisschen seine Ausbauziele an die Realität anpassen würde. Sie haben verschiedene Kritikpunkte dazu zählen hier in einzelnen Energiewende im System denken. Behaupten Sie, das sei besser, wenn das alles ganzheitlich gedacht würde. Zumindest kostengünstiger. Fordern Erzeugung, Übertragung und Vertrieb von Strom müssten als Einheit betrachtet werden. Das ist der einzige Punkt, den ich nicht so ganz so überzeugend finde, aber der Marktfokus und keine Überregulierung überzeugt mich schon ein bisschen mehr. Zudem sollte die Politik mehr auf den Markt vertrauen und nur bauen, was die Kunden brauchen, statt an alten politischen Plänen festzuhalten. Bislang wird der Netzausbau in Deutschland stark politisch gesteuert, mit zum Teil überdimensionierten Zielen eben, genau. Für Windkraft, Photovoltaik und Stromtrassen. Also alles im Prinzip. Keber warnt, dass der Bau neuer Trassen und Offshore-Parks an falschen Standorten die Kilowattstunde unnötig verteuern würde. Und so weiter und so fort. Die Netzampel möchten sie auch haben. Eine Netzampel, die signalisiert, wo neue Wind- und Solarparks wirklich sinnvoll sind. Ja, nichts und auch. Wird sich wohl auch lustig drüber hinweggesetzt, über diese Frage nach der Sinnhaftigkeit. Sie möchten auch, dass man auf dem CO2-Preis sitzt, also da, ja, das befürworten sie offensichtlich. Ich finde es so ein bisschen kritisch, aber okay, was sollen sie machen, ne, da von E.ON. Genau, und die Förderungen überdenken, heißt es hier noch, dass man eben nicht so viel Geld ausschüttet an, ja, E-Autokäufer und so weiter. Vor allem die Solaranlagen auf den Haussichern bräuchten keine Förderung mehr, da sich der Kauf der Anlage schon rechnet, weil sie weniger Strom im System kaufen müssten. Und die Betreiber der heimischen Solaranlagen durch die Regulierung schon Kosten im System verursachen, die von allen getragen werden. Ja, eins nach dem anderen heißt es noch zuletzt, ein weiteres Beispiel für ineffiziente Investitionen sei das geplante Wasserstoffkernnetz. Birnbaum von E.ON argumentiert, dass es nicht sinnvoll sei, sofort eine flächendeckende Infrastruktur aufzubauen. Vielmehr solle sie gezielt dort aufgebaut werden, wo eben der Bedarf ist, statt auf Verdacht voraus einzubauen. Ja, ja, gut, das steht für viele Leute natürlich in dieser Abhilfe gegen Dunkelflauten oder so, ne, in dieser Geschichte, wenn es jetzt um Wasserstoff geht, aber das ist ja eh auch ziemlich Zukunftsmusik, da haben sie ja recht. Da sollte man nicht von vornherein so viel Geld reinstecken. Ja, und insgesamt rechnen sie da eben vor, dass sie einen dreistelligen Milliardenbetrag erstmal einsparen könnten damit. Ja, und ich glaube, wir haben auch irgendwie gesagt, dass 2050 auch reichen müsste eigentlich für Deutschland. Dass wir nicht irgendwo vorgehen müssen. Fand ich gar nicht so schlecht. Ja, hätten sie ruhig mal ein bisschen eher sein können, aber das ist ja eigentlich auch bekannt, oder das ist bekannt, aber ja, hat ja seine Logik eben. Ne? finde ich. Finde ich. 100 Milliarden für den Klimaschutz. Den Energiewendestart, das ist eine kleine Leseempfehlung, und zwar ist das auf dem Substack von dem Axel Bojanowski von der Welt, der Klimareporter da sozusagen, der Umwelt-Chefreporter. Und der berichtet über das Buch von, habe ich gerade vergessen, Daniel Gräber, glaube ich, genau, der unter anderem den Prozess verfolgt hat und auch durchgeführt hat, glaube ich, durch Cicero, genau. Genau, auch die Akten eingefordert hat von diesem Atomausstieg, das Desaster, was sie da am Ende noch geschaffen haben. Ja, das war nur als Leseempfehlung, also einfach ganz gut, aber vielleicht könnt ihr euch auch das Buch kaufen, wer mag, ne? Dieser Auszug hier bringt schon einiges an Erhellendes rein. Es geht halt eben darum, wie das alles losgegangen ist mit der Energiewende, wer sich das hat einfallen lassen und mit welchen Argumenten da das durchgeboxt wurde und wer und wie davon profitiert wurde. Also, wie gesagt, ein Lesetipp. Ne? Oh. Ja, ein Artikel über Journalismus. Linksmüde unterbezahlt. Ja, hier wurde mal wieder eine Befragung gemacht von Journalisten. Also Journalismus in Deutschland, das wird jedes Jahr gemacht und wird immer so referenziert. Befunde zu Situationen Selbsteinschätzung, einer Profession unter Druck. Ne? Also die armen Journalisten. Ja, einfach nur interessant, weil es ein paar Zahlen und Statistiken zu Journalisten allgemein da drin gibt. 1221 hauptberuflich tätige Journalisten wurden befragt, aber es wurde halt auch ausbewertet, wie viele Journalisten gibt es allgemein, und dann wurde das in Verhältnis gesetzt. Ne, rund 440.000 hauptberufliche Journalisten gibt es in Deutschland. 20% arbeiten für die öffentlich-rechtlichen Medien, ne, alleine. Und fast die Hälfte aller freien Mitarbeiter arbeiten hauptsächlich fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Nur 15% der Festangestellten sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Das ist bei 43% der Freien. Weißt du denn, wie die Quote ist überhaupt, Freie zu Festangestellten? Ja, die rohen Zahlen, die habe ich gleich nochmal in dem Papier selber. Ich lese jetzt, habe jetzt nur hier so die Notizen aus dem Text gerade. Mhm. Die wurden auch auf einem politischen Panel befragt. Zwar ordneten sich die Befragten im Mittel noch immer leicht links im Gesamtspektrum ein, allerdings weniger deutlich als in früheren Jahren. Also es geht um Selbsteinschätzung, das ist klar. Auf einer Skala von 0 ganz links bis 10 ganz rechts ergibt sich demnach ein Mittelwert von 4,21. Ja, also schon weiter weg von der 5. Und ja, es geht halt auch noch darum, was haben die Journalisten für Vorlieben, aber wenn wir in das Ding reingehen, dann können wir uns das in der Tabelle auch schnell selber angucken. Weiß nicht, ob du das auch hast. Ja, ja, genau, auf kann ich noch sagen, solche Erhebungen hatten wir auf jeden Fall schon häufiger hier, dass die Journalisten irgendwie alle überarbeitet sind und also nicht viel Schlaf bekommen und so. Das hatten wir schon mehrfach. Genau, no, also da kannst du schon mal gucken. Ab Seite 8 geht's los. Ne, also ich nehme jetzt einfach nur die Tabellen, das reicht eigentlich an Inhalt. Ne, wie viele redaktionelle Einheiten gibt es? Es gibt insgesamt Zeitungen 148, Anzeigenblätter 235, ja, die Anzeigenblätter, ne, schöne Werbung, Zeitschriften 402, Zeitschriften sind weiter stabil, schöner Wohnen und so. Privatrundfunk 170 Redaktionen, Privat-TV 94 Redaktionen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk 193 Redaktionen und Online-Only-Medien auch lustigerweise 193 Redaktionen nur und 66 Nachrichtenagenturen und Mediendienste. Generell ist diese Zahl in den letzten 10 Jahren sehr geschrumpft, weil es da ziemlich viele Konsolidierungen gegeben hat auf dem Markt. Das, wie gesagt, sind einfach nur die allgemeinen Zahlen. Und dann auf der nächsten Seite, da haben wir dann die Population der Journalisten in Deutschland. Ja, und wie viele angestellt sind. Ne, bei Zeitungen sind beispielsweise 11.335 angestellt und bei Online-Only-Medien nur 2.694. Also gut, ich meine, da gibt es sehr starke Überschneidungen und in der Beschreibung zu diesem Ding steht auch, dass die Autoren ein bisschen Schwierigkeiten hatten, wirklich zu unterscheiden, was ist denn jetzt noch online und was nicht. Irgendwie weniger als 1% der Leute haben überhaupt nichts online veröffentlicht. So, der befragten Journalisten, deswegen ist es halt schwierig, diese Unterscheidung überhaupt noch zu machen. Ne? Wenn man hier Mediensegment Print hat, ne? Und online only. Ne? Aber ja, trotzdem, es sind gar nicht so viele Leute. Ne? Müsst ihr euch überlegen. 40.000 Journalisten in ganz Deutschland. Und ich meine, die Leute, die wirklich zählen, nochmal 10% davon, das sind gar nicht so viele Leute, ne? Die hier die Meinung prägen bei uns. Größtenteils. Ja, am Ende bleiben so viel über, wie in der NPD sind. Interessant. Kleine extremistische Gruppe. Ja, auf Seite 10, da haben wir dann, wie sind die Leute überhaupt ausgebildet, die Journalisten? Ja, wer sind die Journalisten? Und wie viel verdienen die Journalisten? Alles mit Hochschulabschluss. Kommt noch jemand ohne? Also es sind jetzt nur noch um die 70,2%, glaube ich. Ja, da haben wir es sogar. 70,2% der Befragten verfügten über einen Studienabschluss. Es war mal, ein voriger Wert war höher bei 75,5%. Ja, der Rest von denen ist Abbrecher wahrscheinlich dann. Ja, aber dazu finde ich es interessant, die meisten studieren ja gar nicht Journalismus. Das ist dann auf der nächsten Seite, wie gesagt, da haben wir wieder eine Tabelle, da wie kommen die Leute, ist die journalistische Ausbildung erfolgt? Hochschulabschluss mit Fokus auf Medien waren nur 33%. Einzelne Kurse mit Zertifikat 50%. Praktikum oder Hospitation 75%, Volontariat 77,8%. Journalistenschule 15,8%. Also gut, kann man sagen, vielleicht 48%, also weniger als die Hälfte, hat überhaupt Journalismus auch studiert. Und ich meine, die Akademikerquote ist ja eine Sache, aber wenn dann auch unterstellt wird, die haben wirklich Journalismus studiert. Und ich meine, Hochschulabschluss mit Fokus auf Medien. Es hört sich an wie irgendwas mit Medien, das muss nicht unbedingt Journalismus gewesen sein. Ich finde es im Prinzip okay, wenn ein Soziologe oder ein Politikwissenschaftler bei einer Zeitung irgendwo schreibt. Ja, aber da ist es nicht ja ungewöhnlich auch so oder so. Aber genau, es sind einfach zu viele. Es gibt keinen, der aus. Du hast die Angestellten und die freien Journalisten. Und ich meine, die freien Journalisten sind halt auch häufig irgendwelche Forscher, die halt nebenbei das, solche Artikel schreiben. Also das, was du meinst. Ja, so ungefähr. Also, dass diese Journalisten dann ursprünglich mal aus der Physik kommen oder aus der Mathematik, das ist schon eher selten. Ne? Genau. Das ist schon, die haben schon eher Vorbildung wie eben Politikwissenschaftler oder Soziologe. Kühe, Schweine, ich komme hier aus dem Völkerrecht. So in der Art. Kühe, Schweine melken. Ja, auf Seite 16 fand ich dann interessant die Ressortzugehörigkeit. Ja, wer, wie ist das denn ungefähr aufgeteilt? Ja, da haben wir natürlich das Einkommen, das ist auch klar, aber ist auch gerade bei Freien sehr variabel. Ja, lokales, regionales, 13,8% da, ne, Schweinebauch und so. Politik 13,5 ist natürlich wichtig. Nachrichten und Aktuelles. Ach, ich dachte, wir reden generell über Nachrichten hier. Ja. Dann kommt Kunst, Kultur, Feuilleton. Da ist gerade der Anteil von freien Journalisten besonders hoch. Liegt halt auch daran, dass da viele Wissenschaftler zum Beispiel mit reinpassen würden. Oder Wissenschaftler, Geisteswissenschaftler, ihr versteht, was ich meine. Ne? Wir haben genug Artikel von irgendwie solchen Leuten. Ne? Service und Lifestyle 10%, Unterhaltung 9,9%, Wirtschaft 7,3%, Sport 6,6%, Wissenschaft, Bildung und Umwelt 5,5%, Gesundheit 3,7%, Gesellschaft, Soziales, Religion 3,4%. Da hätte ich doch fast gedacht, da wäre mehr, aber naja. Fand ich ganz interessant, einfach nur zu gucken, wie sind denn da die Leute. Absolute Zahlen wäre auch interessant zu wissen. Nach dem Motto, wie viele Journalisten arbeiten im Sportressort gegenüber Wissenschaft zum Beispiel. News und Nachrichten, naja. Ja, aber mir fällt aus jedem Ressort halt auch, fallen Leute ein, bei Wissenschaft zum Beispiel hier unsere gute MyThink, wer das Video von Homo Duplex noch nicht gesehen hat, den zweiten Teil. Zum Beispiel sollte das nachholen. Die zum Beispiel oder Leute wie Böhmermann, der sich ja auch als Journalist sieht, oder diese ganzen Brockschmidts und Marinitz und wie sie alle heißen. Ja, und dann kommen wir von dem härteren Teil auf den weicheren Teil. Ne, journalistisches Rollenverständnis im Zeitvergleich. Das ist dann ab Seite 18. Ne? Was ist besonders wichtig für Sie und wichtig, besonders so wichtig ist, Informationen vermitteln, die Menschen zu politischen Entscheidungen befähigen. Schon mal gut. Befähigen oder verleiten? Ja, ich weiß, es fällt mir heute schwer, das ein bisschen auszusprechen. Wenn ich ein bisschen murmel, Verzeihung bitte. Desinformation entgegenwirken. Auch oder verbreiten. Ja, vielleicht. Platz 2. Aktuelles Geschehen einordnen und analysieren. Einordnen. Immerhin auf Platz 4. Moment, sollte es nicht Beobachter sein. Wenn man schon einordnen und analysieren in einen Topf wirft, warum ist es dann nicht aktuelles Geschehen analysieren und einordnen? Oder weil das kommt mir so ein bisschen vor, wie ich mir halt heutige Journalisten vorstelle. Oh, die Weidel hat was gesagt. Das ist scheiße. Ich lese es jetzt mal. Ja. So, erst einordnen. Was ist passiert und danach interpretieren und nicht direkt aktuelles Geschehen ein- und analysieren und danach ein- und parteien. Das haben wir dann unten drunter. Ich mein, in dem immerhin nächsten. 80%. Ne? So. Also hier sind zwei unterschiedliche Befragungen. Ich konzentriere mich jetzt nur auf die erste, weil die Unterschiede sind nicht so super signifikant teilweise und die Methodik, egal. Gesellschaftliche Missstände beleuchten, 76. Ne? Zukünftige Auswirkungen, aktuelle Ereignisse aufzeigen. Okay, also in die Zukunft gucken. Glaskugel wahrsagen. Ne? Ja. Das Publikum bilden, weil die sind ja alle so, sind ja alle so doof. Ne, außer Wissen, jetzt wirklich explizite Wissenschaftsartikel. Ne? Aber es waren ja nicht 69% der Befragten im Wissenschaftsressort. Das habt ihr ja gesehen. Ne, also das Publikum bilden, wichtig. Auf mögliche Lösungen für gesellschaftliche Probleme hinweisen. Okay. Schwurbelwobel. Dass da nicht 100% steht. Wundert mich. Und kulturelle Vielfalt fördern. Und da war zum Beispiel in der zweiten Befragung statt Toleranz und kulturelle Vielfalt wurden nach Toleranz und Frieden gefragt. Gut, da waren wenigstens 5% mehr dafür, aber ja, deswegen die beiden, ja, sagen wir mal. Pazifisten. Rat, Orientierung und Hilfestellung für den Alltag bieten. Also das ist der Seniorenteil dann. Ne? Dann kommen wir zu den radikalen wo es schon kontrovers wird, wo nur noch 57% dafür sind. Die Regierung und Wirtschaft kontrollieren, beziehungsweise die Mächtigen kontrollieren. Wobei, hier ist es auch wieder interessant, die Regierung und Wirtschaft kontrollieren 57% und die Mächtigen kontrollieren nur noch 36%. Okay, gut, naja. Geschichten erzählen, die das Publikum emotional berühren. Ja, mehr mit Kinderbücher schreiben, sehr gut. 56%. Die haben es wirklich geschafft, dass die Mächtigen kontrollieren, auszutreiben? Fast? Weil mir das nur noch ein Drittel will. Das ist eine grundlegende Aufgabe der Medien. Okay, ich sag's nochmal. Die Regierung und Wirtschaft kontrollieren, 56%. Die Regierung und die Mächtigen kontrollieren, nur noch 36%. Der checkt's, ne? Ja. 4,1 oder was hatten die auf diesem Index bei der Selbsterschätzung, ob die links sind? Okay. Jetzt kommt was. Den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Ansichten zu artikulieren. Eigentlich auch eine wichtige Sache. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet als mit 55%. Und ja. Das ist dieser Job, wo man zurücktritt, wenn Elon Musk einen Gastbeitrag schreibt. Genau. Jetzt kommt die Frage, wo alle ehrlich geantwortet haben. Inhalte anbieten, die ein möglichst großes Publikum anziehen. Sagen nur 54,9%. Die anderen sagen, nein, wir doch nicht. Ja, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen, nicht so wichtig. Randgruppen und Minderheiten eine Stimme geben, 51%, ja. Menschen zur Teilhabe am politischen Geschehen motivieren. Jetzt kommen wir in die unter 40er. Unterhaltung und Entspannung bieten. Bemühungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unterstützen. Für den sozialen Wandel eintreten. Ja, Moment mal, wollen die mich verarschen? Für sozialen Wandel eintreten machen die ständig. Bemühungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unterstützen. Ich erinnere an Corona. Ja, Sie wissen, dass es nicht sollten, ne? Könnte man ja so interpretieren. Achtung, Achtung, die öffentliche Meinung beeinflussen nur 13,3. Achtung, Achtung. Als ob. Die nationale Entwicklung unterstützen. Oh, das Wort hat nicht vielen gefallen, nur 9,7%. Die politische Tagesordnung bestimmen. 7,8%. Das sind doch so ein paar Leute, ziemlich Größenwahnsinn. 8%. Die Außenpolitik unterstützen 0,8%. Das genau. Ist einfach unehrlich. Ein positives Bild der Regierung vermittelt 0,7%. Genau. Genauso genau. Unehrlich. Das 100% überein. 0,7%. Ja. Okay. Dinge so zu berichten, wie sie sind, war bei der ersten Umfrage nicht enthalten. Da haben beide anderen wenigstens 90,7. Also 9,3% haben absolut ehrlich geantwortet. Wir berichten die Dinge nicht so, wie sie sind. Immerhin, das waren wahrscheinlich die einzigen, die ehrlich geantwortet haben. Könnte man jetzt eine Statistik durchrechnen, alle anderen Fragen drauf. Aber ja. Ne? Regierungsbeste 0,8, ja, genau. Also, ja, okay. Ja, vor allem, wenn du das. Das ist eigentlich ernst, aber. Wenn du das im Zusammenhang mit der letzten Frage siehst, ein Gegengewicht zur Regierung bilden, ungefähr 20%. Wo ist denn der Rest hin? Ich meine, zwischen. Ein positives Bild vermitteln, 0,7, und ein Gegengewicht muss ja irgendwo ein Rest sein. Was machen die? Einfach sich nicht äußern? Die schreiben Sport. Okay. Ja, aber ich sag's auch nochmal, ich habe mich ja gerade ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ich habe bei dieser zweiten Befragung, die war ein bisschen seltsam von ihren Kriterien her, deswegen. Als Erzähler aber, die Welt in Geschichten vermitteln, das ist ja das Narrativ-Ding. Ne? Also, ja. Da könnte man, das müsste man eigentlich umformulieren in. Als Erzähler die Welt so in Geschichten so darstellen, wie wir sie haben wollen, beziehungsweise wie wir sie sehen. Aber die Welt wirklich vermitteln, das steckt da ja auch nicht wirklich drin. Also. Und das mit dem Sport lasse ich nicht gelten. Erinnere dich bitte an die Berichterstattung zu diesem Boxer Marokko oder was, bei der Olympiade, wie die Medien da wieder reingehauen haben. Ach, der war Politiker, ja. Oder wie? Nee, aber da haben die Medien doch auch die ganze Zeit von der Boxerin geschrieben. Ach so. Und wurden hinterher biologisch dann doch eines Besseren belehrt. Ja, aber ich dachte, es ging um die Mächtigen und so. So, jetzt kommen wir wo ums Wichtige. Ne? Das Wohlergehen der Journalisten ist natürlich unser aller Anliegen. Ne? Und die wahrgenommenen Einflüsse, jetzt geht es um das, was sie quält. Zeitdruck quält stark und extrem stark nur 57,9% der Journalisten. Finde ich einen etwas niedrigen Wert. Aber ja. Es wurde jetzt hier nur stark und extrem stark genommen. Ne? Also da ist die Bandbreite noch ein bisschen weiter. Es gibt bestimmt viele, die Zeitdruck stört, aber wahrscheinlich eher so mittel. Ne? Oder vielleicht stehen die auf Zeitdruck, sind Workaholics. Naja. Verfügbarkeit von Ressourcen für die Berichterstattung, ganz schlimm. Journalistische Ethik. Ist das ein positiver oder ein negativer Einfluss? Ist Zeitdruck ein positiver oder ein negativer Einfluss? Ach so. Ach, das können verschiedene, das muss nicht negativ sein. Ich höre auch über die Methodik von diesem Ding zu. Ich habe, wie gesagt, das ist alles ein bisschen seltsam. Aber nehmen wir es einfach mal so hin, wie es ist. Die wurden ja dafür bezahlt, also wird schon irgendwie passen. Ne? Möglichkeiten des Informationszugangs ist für Journalisten ein Problem. Nur für 44%. Die anderen sind alle embedded und haben ihre Buddies, mit denen sie direkt reden können? Oder wie soll ich das interpretieren? Persönliche Werte und Überzeugungen sind für 39% ein Einfluss. Ein positiver oder ein negativer, wie gesagt. Leitende oder beauftragende Redakteure und Redakteure sind nur für 32% ein stark und extrem starker Einfluss. Naja. Publikumsforschung, Marktdaten 30%. Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion 27%. Die Blattlinie bzw. redaktionelle Leitlinie 25,4%. Medienrecht und Medienregulierung ist nur für 24% ein starker Einfluss. Ich würde sagen 100%, aber gut. Feedback vom Publikum ist für 21,2 ein wichtiger oder positiver oder negativer Einfluss. Persönliche Beziehung zu Quellen ist für 17,5% ein starker Einfluss. Wie kommen diese Zahlen zustande, frage ich mich da wirklich. Also Zoe kennt Nathan und Nathan kennt Maya und... Ja, aber ich meine, ist jetzt eine persönliche Beziehung zu einer Quelle ein starker Einfluss auf deine journalistische Tätigkeit? Oder ja, überhaupt kann ja ein Einfluss? Nein, wenn du ein gutes, ja. Wenn du jetzt hier Society-Reporter im Münchner Schickeria-Dings bist und du kennst hier den Monaco-Franze oder so, dann kennst du, dann ist das ein wichtiger Einfluss auf deine Arbeit, weil der dir immer die neuesten Gerüchte steckt. Bitte geben Sie an, wie stark Sie jeweils Ihre journalistische Arbeit beeinflussen oder ob diese nicht relevant für Ihre journalistische Arbeit sind. Also wenn 20% gesagt haben, ist stark, dann werden wahrscheinlich mehr als 20% gesagt haben, ist nicht relevant oder nicht stark. Naja, gut, also hier ist nicht so viel Erkenntnisgewinn weiter drin, aber beim nächsten ist es interessant, da geht es um die wahrgenommenen Gefährdungen der Journalisten. Hier, jetzt wird's schlimm. Jetzt kommen die Tränen. Ne? Da haben wir auch wieder einige verwertbare Zahlen, weil hier mit den einprozentigen Zahlen, also, da ist nichts wirklich Witziges mehr dabei. Die öffentliche Diskreditierung der Arbeit. Ja, es wird mindestens selten wahrgenommen. Oft und sehr oft 5 von 6% wahrgenommen. Der Shitstorm wartet hinter jeder Ecke. Also es geht hier um, ob es überhaupt irgendwann mal vorgekommen ist, also mindestens selten und dann oft und sehr oft. Ne? Also öffentliche Diskreditierung der Arbeit ist schon mal vorgekommen. Ich meine, das ist halt, gehört eigentlich zum Journalistenleben dazu, will man sagen. Ne? Auf sie zielende, erniedrigende oder hasserfüllte Äußerungen. Ne? Ist nicht schön, ist aber auch nicht das Neueste der Welt. Obwohl doch Hate Speech, ganz schlimm. Ne? Oft und sehr oft kriegen es 5,5%. Und 58,9% haben es überhaupt mal erlebt. Also manche kriegen überhaupt gar keine Hasskommentare anscheinend, wobei die meisten online sind. Ich hätte jetzt gedacht, jeder, der im öffentlichen Leben steht, kriegt irgendwann mal so ein bisschen was ab. Aber gut. Andere Drohungen und Einschüchterungsversuche, 26,5%. Mindestens selten, ja. Gut. Oft und sehr oft 1,9%. Okay, schön, dass die Zahlen so niedrig sind. Verbreitung ihrer persönlichen Daten durch Dritte, 16,3%. Und ja, geht es da um Familien und Adresse oder sowas? Weil die Namen der Journalisten werden ja meist genannt. Mobbinger Arbeitsplatz. Richtig, 15,7 mindestens schon mal passiert und 1% passiert sehr oft. Rechtliche Maßnahmen gegen sie aufgrund ihrer Arbeit passiert 9,5, oft und sehr oft 0,6. Ja. Ja. Stalking 9,4%, Beschädigung von Ausrüstung 8%, Hacking oder Sperrung von Webseiten. Sexuelle Belästigung oder sexuelle Übergriffe passiert zum Glück oft und sehr oft 0%. Ne, vielleicht würden die sich sonst auch dann einen anderen Beruf suchen irgendwann. Und sonstige körperliche Übergriffe 5,2%, behördliche Überwachung 4,8%. Die Zahl könnte höher sein, aber gut. Festnahme oder Verhaftung 0,4%, ja, passiert selten, aber ist natürlich nicht schön. Ja, das waren jetzt die Befragungen dazu und ich meine, es ist ja klar, worauf, dann gibt es noch im Fließtext so ein paar Sachen, da geht es wieder um so ein bisschen AfD-Bashing und so, da gehe ich jetzt einfach mal nicht drauf ein und ja, und so, das so viel zu unseren Journalisten. Ein kleiner Überblick. Also wir müssen Angst haben um unsere Journalisten, weil 5,8% werden oft oder sehr oft öffentlich diskreditiert. Das ist das schlimmste Problem. Ja. Oh. Ah ja, hier geht es um den Springer Verlag. Und zwar eine Außenansicht über den Springer Verlag. Und es geht im Endeffekt darum, dass Springer ein bisschen sich verändert hat von seiner Geschäftspolitik. Und das Ganze hat was damit zu tun, dass sie Politico gekauft haben. Politico ist ja auch ein sehr großes Ding, vor allem in Amerika gewesen. Und Politico hat halt einen besonderen Stellenwert, weil viele Entscheider, viele Politiker dieses Magazin gelesen haben, jetzt online abonnieren. Und ähnlich wie Bloomberg haben die halt eine gewisse Abonnementstrategie für institutionelle Kunden, also Regierungsbehörden und so weiter und so fort. Da gab es ja jetzt gerade auch im Zuge von dieser ganzen Doggy-Sache in Amerika, warum haben wir denn bitte für ein paar hunderttausend diese ganzen Magazine abonniert? Muss das denn überhaupt sein? Die liest doch eh keiner, was ja auch so war. Ne, irgendwie 200.000 Abonnements bei nur 70.000 Angestellten. Angestellten in einer Behörde beispielsweise. Und Politico war immer sehr groß darin und das ist auch einer der Gründe, warum Springer die gekauft hat, weil die einfach profitabel waren und langfristig ein profitables Geschäftsmodell hatten mit diesen Abonnements für Behörden und andere Institutionen und NGOs und so weiter und so fort. Und ja, da hat sich auch bei der Geschäftspolitik bei Bild ein bisschen was geändert, weil Politico halt eher links ausgerichtet ist und der Springer Verlag ja eher generell konservativer ausgerichtet ist. Und der Autor beschreibt halt, wie gesagt, aus Sicht der amerikanischen Medienwelt, wie sich halt Bild, Welt, Springer jetzt ein bisschen verändert hat. Es gab da jetzt da wurde jemand aus dem Board of Directors rausgefeuert, weil er etwas kritisiert hat. Und früher ist es im Endeffekt so gewesen, das Einzige, worauf man sich bei Springer verlassen konnte, die transatlantische Beziehung und Allianz mit Israel sind hoch und heilig und da geht gar nichts drüber. Und gerade was die Israel-Politik angeht, werden jetzt immer mehr halt pro-Hamas-Stimmen in Anführungszeichen zugelassen, auch, wie gesagt, aus amerikanischer Sicht. Und das wurde halt von einem von diesen Direktoren halt so ein bisschen kritisiert und der wurde dann halt direkt gekickt. Und das zeigt halt, dass der Springer Verlag halt nicht mehr die Geschäftspolitik wirklich ernsthaft aufrechterhält, ein konservatives Blatt zu sein, sondern eher je nach Situation entscheidet und dann halt doch eher das Geldgeschäft immer Vorrang hat, im Gegensatz zu der Rolle, die sie früher hatten. Und ja, das nur als kleine Medienkritik zum Springer Verlag. Manche nennen ihn ja Springer-Stiefel Verlag. Keine Ahnung. Es ist halt ein Medienkonglomerat, wo die ein breites Meinungsspektrum zulassen. Das muss man ihnen immerhin zugutehalten. Medienkonglomerat ist ein gutes Stichwort. Aber wie gesagt, dieses Politico, ja, wer weiß, ob das auch so wird wie die Monsanto-Sache für Bayern. Die haben es gekauft und jetzt gibt es diese ganzen Abonnementpakete, die 100.000 im Monat von US-Behörden einbringen, nicht mehr. Ja, vielleicht ändert sich dann in der Geschäftspolitik auch wieder was. Ja, das hier. Es wurde der Reichelt wurde ja auch zu der Zeit gefeuert, ne? Also da gibt es auch einen gewissen Zusammenhang, warum das Skandalchen da auf einmal hochgekocht ist. Mhm. Ja. Die CDU will die Bürger nicht mehr informieren müssen und die SPD ihre Medien mit Steuergeld fördern. Hier hat Tichys Einblick in Gestalt von Thomas Punzmann die Woche zusammengefasst in einem langen, aber trotzdem konkreten Satz. Ja, die Zeitungen des RND berichten über das Abschlusspapier der Arbeitsgruppe unter der Überschrift Stärkung der repräsentativen Demokratie, heißt es dort gemäß einer Meldung der Nachrichtenagentur DTS. Wir wollen den Bundestag zu einem modernen Gesetzgebungsorgan weiterentwickeln. Der Bundestag muss die Regierung und die Verwaltung effektiv kontrollieren können. Weiter heißt es in eckigen Klammern und blauer Schriftfarbe, das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir hingegen abschaffen. Blaue Farbe bedeutet, das ist eine Idee der CDU, vorgetragen von Philipp Amthor. Was ein gewisses Geschmäckle hat, weil wir erinnern uns an Augustus Intelligence und die Aktienoptionen, die der Herr Amthor da gehalten hat, die er eigentlich nicht hätte haben dürfen. Nun, das ist aufgeflogen, weil es das Informationsfreiheitsgesetz gibt. Also, dass der Herr Amthor das nicht mag, das kann ich mir vorstellen, aber das kann, also, es gibt keinen Grund, dem Souverän dieses Gesetz wegnehmen zu wollen. Es gibt überhaupt keinen Grund, im Gegenteil, auch die eben schon erwähnten Geschichten mit den Sachen zum Atomausstieg mussten über dieses Gesetz freigeklagt werden. Und das hier ist nichts weiter als ein weiterer Anschlag auf die Grundfesten unseres Rechtsstaats. Man möchte in Zukunft das Gemauschel hinter geschlossenen Türen machen können und keine neugierigen Reporter oder am Ende noch Bürger, die dann nachfragen, was da eigentlich abläuft. Genau das ist es. Es ist wie so eine politische Hufeisenzangenbewegung. Ne? Auf der einen Seite kannst du nicht mehr an Informationen kommen. Du bist angewiesen auf die Medien. Und die Medien, die werden finanziert. Und wenn du dann was Falsches sagst, dann kommt das Lügengesetz. Weil du hast ja was gesagt, was die vom Staat finanzierten Medien nicht gesagt haben. Oder das Gegenteil. Ja, das ist schon, also wir sind da wirklich mittlerweile in einem Territorium angelangt, das ist also nicht mehr in Ansätzen, ne, da kommt einfach eine Geisteshaltung zutage, die einfach nur abartig ist, und warum die Leute da überhaupt nicht abgestraft werden innerhalb von ihren eigenen Parteien, ist einfach schlimm. Na gut, die CDU beginnt ja zumindest ein bisschen zu bröckeln, so wie es aussieht an der Basis. Habe ich jetzt die Woche einiges gesehen über Ortsverbände, die ausgetreten sind und so, also mal gucken. Ja, darüber schwebt natürlich als Ganzes noch der Digital Services Act, DSA. Das sagt ja auch, wenn Äußerungen in irgendeiner Weise ein systemisches Risiko für die Gemeinschaft darstellen, können die bei beobachtet und bei Bedarf unschädlich gemacht werden. Wunderbar. Ja, und die andere Klatsche von dieser Doppelklatsche in dem Artikel ist halt die SPD, die jetzt zuverlässige Medien finanziell fördern möchte. Ist schon mal überhaupt ein Witz, weil wir alle wissen, wie viele Medien die selber besitzen. Also das ist noch frecher als NGOs zu fördern. Ich sehe, es gibt noch einen speziellen Artikel dazu, dann können wir auch gerne über den sprechen. Ja, steht aber auch nicht viel mehr drin. Also ich wollte es auch nochmal, dass man nämlich eigentlich gefunden hat, die berufen sich auf TV-Media und sagen, ein Fonds, was immer so nach Investment klingt, wo man hinterher mehr rauskriegt als vorher oder so. Aber eigentlich heißt es ja nur ein Topf, wo wir gießkannenmäßig an unsere Freunde irgendwie verteilen. Also. Ja, und ich finde gerade im Zusammenspiel damit, dass man auf der einen Seite besser verbergen kann, was man tut, und auf der anderen Seite den Journalisten das Bargeld in die hintere Körperöffnung stopft, ist halt Transformation. Für mich hat das nichts. Ja, genau. Transformation, aber nicht so, wie du denkst. Also das hier ist ja Bananenrepublik, darf man ja, glaube ich, nicht sagen, aber ich habe die Fahne, glaube ich, nicht gezeigt, dann geht's. Aber ja. Und so Leute wie wir oder Danish oder sonst wer, die können alle mit dem DSA platt gemacht werden. Das sagt natürlich hier halt auch nochmal ausdrücklich hier. Vertrauenswürdige Medien, vertrauenswürdige Hinweisgeber, vertrauenswürdige Zivilgesellschaft, Vertrauen, Vertrauen. Ja, und immer schön unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ja, und der gute Jan Caron hat ein interessantes Experiment mit Grok gemacht zu dem Thema. Wir haben ja halt jetzt schon mehrfach gehört, dass Desinformation in Zukunft noch härter bestraft werden soll, dass Falschbehauptungen, Fake News etc. pp. Bekämpft werden muss, noch härter. Ja. Und wir sehen leider wenig Widerstand, der sich dagegen regt. Und der Caron hat das mal aus dem Blickwinkel Klimawandel betrachtet. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel die CDU dann sagt, auch das, was Leute über den Klimawandel sagen, was uns nicht in die Linie passt, ist in Zukunft destabilisieren, Fake News, Desinformation. Und der hat Grok gebeten, doch mal zu schauen, was es so führt zu dem Thema von den CDU-Mitgliedern so an Äußerungen gibt. Friedrich Merz: Wir können es uns nicht leisten, dass Desinformation den Klimaschutz sabotiert. Wenn Kritiker des Green Deal behaupten, er sei wirtschaftsfeindlich oder überflüssig, ohne stichhaltige Beweise, dann fördern sie eine gefährliche Skepsis, die an die Leugnung des Klimawandels grenzt. Uff. Klingt schon so, als könnte man in Zukunft nicht nur so eine Banderole von YouTube kriegen. Markus Söder: Es gibt eine Flut von Falschbehauptungen, die den CO2-armen Umbau als Jobkiller darstellen. Das ist nicht nur unwahr, sondern spielt denen in die Hände, die den Klimawandel als Problem ignorieren wollen. Wir müssen das mit aller Klarheit bekämpfen. Ach, übrigens, das März-Zitat ist aus dem März diesen Jahres. Das Söder-Zitat ist aus dem Februar diesen Jahres. Peter Liese, Europaabgeordneter. Der Green Deal wird... Ich muss mal sagen, hat es dir auch immer geprüft, diese Zitate? Also steht zwar eine Quelle dran, aber... Der Jan ist Journalist. Ich will nur hoffen, dass das nicht einfach von Grok jetzt kreativ beschrieben wurde, hier Quelle einsetzen. Nee, die sagt ja hier auch, also ist es ja unten auch immer dabei, was da steht. Was, wo das, ich habe es jetzt nicht vorgelesen, aber es steht ja, Söder sprach im Februar 2025. Das könnte sich ja im Endeffekt das Grog auch ausgedacht haben. Deswegen sage ich ja. Aber ich, wie gesagt, ich vertraue da dem Herrn Caron ja schon so ein bisschen. Okay. Dass er das auch prüft. Dann würde ich sagen, wir prüfen das im Nachgang auch nochmal. Das können wir gerne tun. Ja gut, aber es geht halt, wir können das auch abkürzen, es geht natürlich in dem Ding weiter, immer wieder, auch der Herr Spahn und der Herr Dobrindt und der Herr Linnemann und Urs Uschi, das Röschen und Dennis Radke und alle sagen, das sei Leugnung und das sei Untergraben der Politik und so weiter und so fort. Also das hört sich so an, als würde man zu dem Thema in Zukunft wirklich das Maul halten müssen, wenn man nicht irgendwie sich angreifbar machen will. Wunderschöne Aussichten. Gamergate, ein altes Wort, lange nicht gehört, da sind wir wieder. This train has no brakes und es lebt im Kopf der Journalisten, mietfrei. Ja, das ist auch so eine Überschrift, die man in zwei Richtungen interpretieren kann. Absolut. Harmit Kaur von CNN interpretiert das aber sicherlich so, wie man es erwartet von CNN. CNN ist Dreck und dieser Artikel ist auch Dreck, weil er wiederholt einfach all die vielen Dinge, die wir wissen, von denen wir wissen, dass sie gelogen sind. From flooding the zone to the use of memes, the tactics once employed by a niche community of gamers are all too familiar today. They've since developed into a political strategy that's routinely used in the halls of power. Also Musk, Trump, Bannon natürlich, das sind alle dabei in dem Artikel. Also, ja. Und als erstes Zitat kommt natürlich aus dem Buch Crash Override, How Gamergate Nearly Destroyed My Life von niemand anderem als Zoe Quinn. Und dann wird gleich ein Kotaku-Zitat nachgeschoben, spätestens dann weiß man, wo man ist. Anonyme Gamer machten Vergewaltigungs- und Todesdrohungen gegen Quinn, Anita Sarkeesian, Brianna Wu und andere, die für eine inklusivere Gaming-Industrie eingestanden haben und haben die gedoxt. Und die Teilnehmer von Gamergate haben auch die Companies, die Firmen unter Druck gesetzt und wollten, dass sie nicht mehr auf den Seiten inserieren. Also total gefährlich. Ja, ja, du musst ja ausziehen aus der Wohnung. Ja. Und die haben das System also gegamed, wie man neudeutsch sagt, dass man die Mentions von den Usern geflutet hätte und die auf Twitter dann fertig gemacht hat. Ja klar, wenn jemand Bullshit über Gamergate geredet hat, dann hat er locker mal ein paar Leute am Arsch. Das ist aber, wenn man Bullshit über Gamergate redet, vielleicht auch die eigene Schuld. Außerdem haben sie Twitters Hashtag- und Retweet-Funktion genutzt, um das öffentliche Narrativ zu kontrollieren. Das finde ich ein starkes Stück. Gamergate die Kontrolle des Narrativs vorzuwerfen, indem Gamergate am Ende als gewalttätige Hassgruppe geendet ist. Na klar. Wir haben das Narrativ, ja. Und wie immer sind die Medien, die Social-Media-Plattformen mitschuld und die machen das alles und die bringen den Ärger nach oben und so. Aber Gamergates Einschlag war spürbar über die Gaming-Sphäre hinaus. Es hat eine neue Generation desaffektierter junger Männer in die politische Aktivität gelockt, sagt die Expertin in ihrem Buch. Und da haben sie mitleidsvolle Alliierte gefunden bei Leuten wie Steve Bannon und Sargon von Akkad und wen sie hier sicherlich alles einschließt in diesem Far-Rights, die jetzt die jungen Männer beeinflussen wegen Gamergate. Und dann haben die Pro-Gamergeld-Influencer ihre Follower dann diesem gerechten Gedankengut ausgesetzt, dass die Machtinstitutionen irgendwie korrupt sein könnten und ein Narrativ verfolgen und so. Ganz schlimm, diese Faschisten. Und dann kommt wieder das berühmte Bannon-Zitat: You can activate that army, Gamergate. Von 2017, als Gamergate lange durch war, hat Opa dann nochmal was dazu gesagt. Und seitdem schreibt es jeder in dieser Sphäre ab. Und Gamergate hat ganz viele Vermächtnisse. Die guten natürlich, weil alle viel, viel diverser sind und alles viel inklusiver ist, die ganzen Spiele. Aber es gibt den bleibenden den Backlash gegen Diversität in den Videospielen. Aber auch Donald Trump. Und DEI und oh mein Gott. Und und für einen von den Experten heißt auch, Gamergate war das Zeichen dafür, dass Social Media, so wie es sich ursprünglich vorgestellt wurde, dass das nicht funktioniert, weil die Menschen nicht weit genug sind dafür. Ja. Dass man in einer Konversation mit allen Menschen steht, dafür sind die Menschen nicht bereit. Deswegen hat es Gamergate gegeben. Und deswegen gibt es tote Aktivisten, Morddrohungen und was natürlich, was weiß ich alles. Ja, und jetzt ist es die Hölle im Internet. Aber mit radikaler Neuordnung und Neudenken des Internets, sagt der Experte, kriegt man das wieder hin. It sounds like some commie gobbledygook to me, aber jeder wie er meint. Letzte Woche habe ich darüber berichtet, dass Netflix diesen tollen Film macht, Adolescence, wo es darum geht, dass ein junger Mann mit 15 irgendwie losgeht, nee, mit 13 ist die Figur, losgeht und Frauen oder Mädchen ersticht. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass dieser bleiche junge Mann aus dem Film halt in Wirklichkeit, dass die Täter der Fälle, die dem zugrunde liegen, alle nicht weiß waren. Trotzdem ist hier ein weißer junger Mann und mitgebracht habe ich das nochmal wegen diesem wunderbaren Satz. Lernt der Zuschauer in der letzten Folge, immer versucht, seinen Sohn für Fußball oder Boxen zu begeistern. Stattdessen saß Jamie immer bis spät nachts am Computer im Kinderzimmer. Wir glaubten, hier sei er sicher, sagt die Mutter Amanda Miller zum Vater, während sie weinend auf Jamies leerem Bett sitzen. Also wir sind hier wieder die ganze Runde gefahren. Wir sind wieder bei Herrn Pfeiffer und Herrn von Gravenreuth und Dorobert und solchen Leuten, die sagen, dass Videospiele irgendwie gewalttätig machen oder Computer gewalttätig machen oder Interaktionen mit Menschen auf sozialen Medien gewalttätig macht, wenn wir in Wirklichkeit halt Fälle haben, in denen die Motivation eventuell komplett anders lag. Aber Hauptsache, die Normis schlafen gut. Und die Normis schlafen gut, wenn man ihnen sagt, dass diese dreckigen Leute, die immer vor dem Computer sitzen und so, dass das die Bösen sind. Weil die Normis sagen, ich bin ja besser, ich guck hier den Serienmarathon den ganzen Abend. Das ist viel besser, als vor so einem Computer zu sitzen. Da nehme ich auch keine bösen Gedanken auf, wenn ich ARD und ZDF gucke. Ich mag diesen Böhmermann, der ist lustig. Bei ihrer Tat auch Alau Computer gerufen? Nee, ich glaube nicht. Incel Unite, Kekis für Kekistan. Irgendwie sowas gerufen. Mm. Ja. Das Perfide an der Sache finde ich, dass es ja auch offensichtlich ist, dass der Autor selber ja sagt, ich bin von diesem Fall inspiriert worden, diese Geschichte zu schreiben. Aber das Perfide ist halt, der hat die Tat am Ende genommen und die ganze Vorgeschichte hat er sich halt irgendwo hergezogen. Und das wird jetzt so dargestellt als, ja, das ist so beispielhaft für, wie es in der Realität passiert. Oh Gott. Ja, schlimm. Schlimm, schlimm. Ja, hier war ein sehr interessantes Video, das ich euch als Empfehlung mitgebe, wenn ihr es auf Englisch versteht. Ansonsten sage ich natürlich auch so ein bisschen, worum es geht. Und zwar ist das hier der Andy Ngo auf der rechten Seite. Ist ja ein Journalist aus Amerika, aus Portland, Oregon, der da damals die Antifa Auswüchse in Portland als einer der ersten und bis heute einzigen da berichtet hat, weil ja so das übliche Ding natürlich war, ja, die sind Antifa und ihr seid der Meinung, dass irgendwas von dem falsch ist, was die da machen, dann müsst ihr ja wohl Pfarrer sein, weil wer Antifa ist, der, wer Anti-Antifa ist, der kann ja nur ein Faschist sein und weil das sind ja die Guten und da geht es ja nur um Friede, Freude, Eierkuchen und glückliches Zusammenleben bei diesen Linksextremen und nicht um kommunistisches Umschmeißen von allem und unter Druck setzen von Leuten. Er hat natürlich auch Todesdrohungen erhalten, Hausbesuche, seine ganze Familie wurde angegangen und so. Und derjenige hier auf der linken Seite, das ist der, dem dieser Podcast gehört, Winston Marshall, das war ja der, ich glaube, Gitarrist von so einer Band. Der Bassist, glaube ich, von Mumford & Sons. Könnte auch sein, von Mumford & Sons, genau. Und der hatte ja die Frechheit besessen, das Buch von dem Andy Ngo, nämlich das, na, wie heißt das Buch von ihm? Ich Unmasked, weiß nur, dass es heißt über die Antifa. Unmasked hieß es. Hm. Und das habe ich auch bei mir im Schrank, habe ich dreimal mir schon durchgelesen. Sehr gutes Buch, wo ja auch so Beispiele drin sind, wie zum Beispiel dieser Typ, der wegen, dass er seine Kinder nicht sehen darf, dann da für Linksextremismus radikalisiert wurde. Ne? Das war so ein Beispiel, was ich schon ein paar Mal gebracht habe, immer wenn es ja heißt, von wegen so diese Leute, die da irgendwie sich benachteiligt fühlen, die werden von Haus aus rechtsextrem. Nee, das gibt es beim Linksextremismus ganz genauso. Das war ein Niederländer, der in Amerika lebt, namens Vance Bronson. Das ist der Nachname von dem, Vorname weiß ich nicht mehr, ich glaube Wilhelm oder so. Und jetzt hier in diesem Video, wo es um explizit um Transaktivisten geht, die da aktiv sind, da ist auch wieder ein Deutscher dran beteiligt, an dieser Gang von in Amerika Straftaten begehenden Transaktivisten. Und da hatte ich auch noch nie von gehört. Und der sagt ja auch, wie das heißt, das habe ich aber schon wieder vergessen, irgendwas mit S. Und wir haben doch darüber gesprochen. War das, als du nicht da warst? Die eine Folge? Ist das Sinism? Ja, von diesem einen Gründer, Sinni, irgendwas. Da ja, hat die drüber gesprochen. Da waren mehrere Deutsche dabei, ja, ja. Die haben schon, da sind ja, schon oder mehrere. Ich hab's verdrängt, aber das sagt ihr auf jeden Fall nochmal. Ja, gut, umso lustiger, dass das halt bis heute, also ich habe da noch nicht gehört, dass da irgendjemand in Deutschland irgendwie mal irgendwie, inklusive News und alles Mögliche. Also habe ich jetzt noch nichts von gehört. Also ein Deutscher hat auf amerikanische US Border Guards in der kanadischen Grenze geschossen und ist erschossen worden dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Ich könnte jetzt was durcheinander bringen. Aber ja, die Deutsche waren involviert. Okay. Ja, und darum geht es ja halt. Gut, dann waren das Old News für euch, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ich finde das sehr interessant, weil ich hatte gar nicht so viel Informationen dazu gefunden, obwohl es ja eigentlich sehr interessant ist. Ne? Ja, es wird halt wenig dazu nachgeforscht, weil das ja im Endeffekt so politisch nicht korrekt ist. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, halt mit einer Lawine dann von den, also die Schützlinge von den linken Medien halt da ja angehen damit. Da kannst du dir sicher sein, dass dann auf jeden Fall die großen Kanonen rausgeholt werden und da ordentlich geschossen wird. Aber der Andy Ngo, der ist das ja schon gewöhnt. Der wohnt jetzt mittlerweile in England. Weil in Portland, da kann er sich auf jeden Fall nicht mehr aufhalten. Ich glaube, seiner Familie geht es gut und die sind auch irgendwo weg, wo sie in Sicherheit sind. Ja, das ist auch ein sehr interessanter Artikel vom ZDF über den Mannheimer Attentäter und also erstmal schon wieder das Framing hier direkt. Der brutale Angriff schockierte ganz Deutschland. Der Angeklagte im Prozess um die tödliche Messerattacke in Mannheim hat die Tat gestanden und Anzeichen von Reue gezeigt. Na, was meint ihr, sind die Anzeichen von Reue? Er hat darauf verzichtet, den Zeigefinger zu heben. Nee, keine Ahnung. Schauen wir mal. Der Angeklagte im Prozess um die tödliche Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Tat gestanden und Anzeichen von Reue gezeigt. Ja, es ist eine tödliche Messerattacke, aber hat nichts mit Extremismus zu tun oder so. Oder damit, dass es da um Islamkritik ging oder so. Einfach eine tödliche Messerattacke. Mit Blick auf ein Motiv verwies er auf den Gaza-Krieg, der 2023 begann und sein Leben verändert habe. In Telegram-Chats habe er sich mit einem Gelehrten. Ja, wofür war der wohl Gelehrter? Wir werden es nicht erfahren. Über die Tötung von Ungläubigen ausgetauscht. Ungläubig? Sowie Informationen zur Terrormiliz Islamischer Staat in Klammern IS gesammelt, sagt Suleiman A. Der Afghane ist vor dem Oberlandesgericht unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat der mittlerweile 26-Jährige am 31. Mai 2024 bei einem Angriff in Mannheim 6 Menschen mit einem Messer verletzt. 5 Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa in Klammern BPE sowie den 29-jährigen Polizist Ruven Lauer. Der Beamte starb 2 Tage später an seinen schweren Verletzungen. Ein anderer Beamter schoss den Angreifer nieder. Der Bundesanwalt geht davon aus, dass der Angeklagte Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat hegt. Schließlich sei er zur Überzeugung gelangt, dass es nicht nur legitim, sondern seine religiöse Pflicht sei. Komisch. Vermeintlich Ungläubige zu töten, hieß es. Ja, komm mal jetzt wahrscheinlich bald zu gegen den expliziten Rat des Gelehrten, der ja wahrscheinlich zur Mäßigung aufgerufen komm hat. Komm mal jetzt bald zu der Reue. Ich habe die Reue irgendwie noch nicht so ganz gehört. Also religiöse Pflicht klingt jetzt für mich so. Der Angeklagte hatte zuletzt mit Frau und Kindern im hessischen Heppenheim gelebt, rund 35 Kilometer nordöstlich von Mannheim. Ich sehe es. Ein Zitat, ich sage, wie ich dazu gekommen bin, diese schreckliche Tat zu begehen, sagte Suleiman A. zu Beginn des Prozesses. Später ergänzte, da war ich entschlossen, dem Stürzenberger umzubringen. Leider. Ein Zeichen von Reue, er hat leider gesagt. Ja, dann. Zuvor hatte er geschildert, wie er durch Telegram-Chats in Kontakt mit der Idee kam, Ungläubige in Anführungsstrichen zu töten. Michael Stürzenberger ist BPE-Vorstandsmitglied und wurde bei einem Angriff ebenfalls verletzt. Ja, da müssen die Leute auch dran erinnern. Der hat jeder wieder vergessen. In seiner Aussage verwies Suleiman A. auf den Gaza-Krieg. Er habe mehrere Kanäle auf Telegram abonniert, wo er getötete Männer, Frauen und Kinder gesehen habe. Ich habe jeden Tag geweint. Und da ist der Stürzenberger natürlich dran schuld, ne? Also, ganz bestimmt. Bestätigung für seinen geplanten Angriff erhielt Suleiman A. nach eigenen Angaben auf Telegram. Ein Chatpartner, eine Art Gelehrter auf dem Messaging-Dienst, habe von der Tötung von Polizisten gesprochen über Mujahideen. Mit Mujahideen sind in der Regel Kämpfer islamistischer Gruppen gemeint. Er sei neugierig geworden, sagte der Angeklagte. Er habe mit ihm auch über eine mögliche Tötung Stürzenbergers gesprochen. Er habe ihn gefragt, ob er eine Straftat begehen dürfe, auch wenn er einen Aufenthaltstitel habe. Zitat, er hat mich bestätigt, dass ich das machen darf. Der Gelehrte. Tja, wenn ihr es nicht weißt. Ja, wo kommen wir denn da hin? Also, da haben wir es leider gemacht. Zu der tödlichen Messerattacke am 31. Mai 2024 selbst äußerte sich der Afghane detailliert. Er beschrieb, wie er auf dem Marktplatz zunächst gezielt Stürzenberger angegriffen habe. Mir stimmt nicht leider. Er habe mehrfach mit seinem Messer auf ihn eingestochen, sagte A. Danach habe er weitere BPE-Mitglieder verletzt und den Polizisten Ruben Lauer. In Anführungsstrichen, ich habe den Polizisten gesehen, ich war plötzlich hinter dem, sagt Suleiman A. Danach sei er selbst zu Boden gegangen. Während der Aussage zieht sich der Angeklagte emotional. Er fing an, schwer zu atmen, senkte den Kopf und rieb sich die Stirn. Das Verfahren läuft seit Mitte Februar. Aktuell sind noch 47 Verhandlungstage bis Ende Oktober terminiert. Zu der Befragung des Angeklagten kamen auch mehrere Nebenkläger, darunter die Mutter und die Schwester von Ruben Lauer sowie Stürzenberger. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe. Zudem könnte eine besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Auch eine anschließende Sicherungsverwahrung könnte angeordnet werden. Ja, also die ganze Reue ist hier das schwere Atmen und wir haben einmal leider gesagt, oder wie? Das ist hier das. Der Gelehrte. Von einem Trauertal zum nächsten. Ja, so ungefähr. Kontroversen. Ich habe den noch mitgebracht, den Artikel. Mit Schneewittchen schrieb Disney-Filmgeschichte, ja. Falls einer Lust hat, über Schneewittchen zu reden. Also der Film floppt ungefähr so wie vorhergesagt. Ne? Das war ja vorher schon so ein Theater. Um die Zwerge, die keine Zwerge sein dürfen, weil das ist ja diskriminierend. Und dann haben sie CGI-Figuren draus gemacht, Computer-Generated-Figuren eben. Und die sehen alle scheiße aus und sehen gruselig aus, haben sie Leute jeweils teilweise gesagt. Andere haben gesagt, die sind doch lustig und so. Muss man gucken, wie die Kinder reagieren, ne? Denke ich mal. Ja, und der Prinz ist natürlich kein Prinz und die Schneewittchen ändert auch gar nichts im Land, sondern die wird dann selber Königin und Diktatorin so ungefähr. Also alles ganz nein, das stimmt aber nicht. Okay, dann vertue ich mich da vielleicht. Mm-mm. Aber sonst also, gab es eben schon viel Kritik an dem Film und dementsprechend floppt er jetzt auch. Ja, zu Recht hieß es an anderer Stelle. Also, soweit ich das verstanden habe, ist es halt eines der großen Probleme des Films, dass sie eben nicht Königin und Happy Ever After will, sondern sie am Ende führt sie dann praktisch eine Revolution gegen die böse Königin. Und dann wollen die Wachen sie davon abhalten. Und dann sagt sie, ja, aber hey, du bist doch Peter und du bist Bob und du bist Justus. Ich kenne euch von früher. Und dann sagen die Wachen, stimmt. Ja, dann ist jetzt die Königin dran. Und so überzeugt sie dann halt das Militär, die Seite zu wechseln und putscht sich da. Dings, und alle tanzen dann am Ende. Hm, alle in weiß. Wunderschön. Ja. Ich hab sowohl den Drinker als auch noch eine Sache mir angeguckt. Der ist halt genau so eine grauenhafte Nummer wie erwartet. Ja, die Tagesschau muss natürlich noch drüber meckern, dass hier die Hauptdarstellerin angeblich irgendwie rassistisch angegangen worden wäre oder so. Weird, alles weird, Quatsch. Weird, genau. Weird. Der übliche Quatsch eben. Wenn sie nicht besser ihre Filme verteidigen können. Ja, die Frau hat auch gesagt, sie möchte, dass kein einziger Mensch, der Trump gewählt hat, mehr in Frieden leben kann, einen einzigen Tag. Also ja, so liebevoll ist diese Frau und dann wundert sie sich, dass sie aus dem Netz halt Ähnliches entgegenweht. Two. Ja, maximal. Ich hoffe, das war ihre Karriere auch dann, weil ich meine, finde das eh schlimm im Moment. Diese ganzen Zendaya und die Tante und so, das ist so gar nicht meine Sorte, irgendwie Schauspielerin. Zendaya kenne ich nicht. Die spielt doch in jedem Film mit inzwischen. Okay. Den haben wir beide eingereicht, Chris, ne? Dann nimm du den mal. Du hast heute Ich hab da ehrlich gesagt gar nicht mehr die Zeit gehabt, da reinzulesen, weil du den auch eingereicht hast. Aber was ich ja, okay, es hat das übliche Ghibli-Memes jetzt voll im Trend. Ich habe hier vor allen Dingen, die haben nämlich den Titel geändert. Der ursprüngliche Titel lautet Guck mal, Faschismus im Zeichentrick. Mm. Und der neue Titel lautet, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Vielleicht hat Ghibli gesagt, sie möchten nicht mit Faschismus zusammen in einem Artikel auftauchen. Wirklich. Ja, auf also, jeden Fall, diese Bilder sind schön, ich mag die voll gerne, ich finde das total lustig. Super, diesen, auf jeden Fall. Hast du wenigstens so auch die Filme gesehen? Nein. Ich kenne das ist aber wirklich Unsinn. Du solltest dir wirklich auch die Filme anschauen, weil das finde ich ja das Krasseste. Also das ist ja praktisch, dieser Stil gehört, ja, Studio Ghibli. Und der gehört nicht irgendwie einer KI-Firma. Ich finde es grauenhaft eigentlich, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite gefallen mir natürlich auch viele von den Motiven, keine Frage. Einfach, weil ich Ghibli mag, aber es zeigt ja eigentlich schon, wo wir hingehen. Ja, also ja, wie gesagt, das ist so witzig. Ja, das ist super, die Memes sind toll. Jo. Aber ich verstehe halt auch, und da kommt nämlich jetzt gerade diese Unterüberschrift in Sicht, eine Beleidigung für das Leben an sich, das ist ein Zitat von Hayao Miyazaki aus einem Schnipselfilm, wo ihm jemand praktisch eine KI vorführt, eine Bild-KI und sagt, hey, das kann man in Zukunft alles machen. Er sagt, nein, das ist praktisch ein Verbrechen gegen das Leben. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, und halt die Zeit sieht es halt ja jetzt wieder so, die bösen Rechten im Internet machen das, weil die netten Menschen ja, haben es zuerst gemacht und jetzt waren die Bösen halt Bilder von Hitler und Trump und Musk und die bösen Menschen haben sich's geholt. Das ist besonders gut, finde ich. Das ist wirklich unglaublich gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Ja, also. Ja, ich hatte Spaß. Die haben sogar diese drei Staatsanwälte. Ja. Die haben sie auch haben da die durchgejagt. Auch die waren auch und auch, dass hier die zwei Frauen und die Katze mimen, das ist auch großartig. Aber wie gesagt, ich finde es zweischneidig, weil dazu gehört eigentlich, dass du sowas kannst und nicht, dass du einfach nur einen Knopf drückst. Und irgendwo ist das eklig. Ja, es hätte halt niemand hätte für die Zeit gehabt, das auf diese natürlich. So zu bauen. Ja. Ja, aber das entwertet doch Kunst. So ist, guck dir was mit Musik passiert ist. Und da hat nur die Verfügbarkeit gereicht. Nicht mal, dass du sie selber irgendwie generieren kannst, sondern es reicht, dass die Verfügbarkeit so einfach ist. Und so wird es halt mit Kunst, mit bildender Kunst auch werden, wenn wir Pech haben. Ich bin halt ein alter Mann, ich darf vor sowas Angst haben. Ich sehe das Problem eher bei der ganzen, wenn damit Geld verdient wird, das einfach als Spaß für Memes zu machen, ist eine Sache. Ne? Aber dann, ne, der ganze Geldmacher-Aspekt an der ganzen Sache, dass da sollte man, ja, wie soll man das, wie wird das halt geregelt? Ne? Werden dann irgendwie Lizenzgebühren von den Engines abgegeben und du darfst es frei verfügen, wenn du dafür bezahlt hast? Oder wie soll das geregelt werden? Ich sehe eher das Problem. Unter anderem, dass ja, ist, da haben wir halt wieder die Frage, wird es da eine Runaway-Technology geben oder werden die Gesetzgebungen die Technologie so beschränken, dass die Entwicklung langsamer vorangeht? Das ist, glaube ich, jetzt eher die Frage. Ja, aber da werden die Chinesen doch drauf scheißen. Ja, das wäre das Runaway-Technology-Szenario. Ja, und im Endeffekt das... hier gibt es keinen weiteren Erkenntnisgewinn, außer dass halt, die Copyright-Thematik wird ja angesprochen und es wird angesprochen, dass es halt noch problematisch ist, weil die haben das eine Zeit lang gesperrt. Also ich persönlich habe das nicht hinbekommen, was zu generieren daraus. Vielleicht hatten die das gerade zu dem Zeitpunkt irgendwie gesperrt. Die hatten gesagt so, ja, hier, unsere Grafikkarten fangen an zu brennen. Das nimmt zu viel Rechenleistung in Anspruch. Und auf der anderen Seite hat er dann gesagt, so, ja, das ist ja problematisch, wir können da kein Copyright verletzen. Ja, also das ist dann halt dieser Effekt, den ich gerade angesprochen habe. Wird das eingeschränkt oder ist der Gin aus der Flasche und man kann ihn nicht wieder einfangen? Ich persönlich habe es nicht generiert bekommen, deswegen würde ich zur ersten tendieren, zumindest im jetzigen Stadium. Es geht ja immer weiter. Ein schöner Buchhaltungstrick, ja. Ja, was der Musk hier macht, meinst du? Ja, und zwar übernimmt er wohl die Plattform X in seine andere Firma, diese AI-Geschichte, also KI-Geschichte im Prinzip. XAI heißt es wohl. Ja, und das ist wahrscheinlich genau wie du sagst, dass es irgendwie um Abrechnungsprobleme geht oder so. Also möglicherweise die Geschichten, die Bilanzen etwas verschleiern oder so, den Eindruck habe ich auch, ja, genau. Ansonsten ergibt das irgendwie nicht großen Sinn. Ja, und vor allen Dingen will er natürlich die Nutzerdaten von X in seiner KI zum Trainieren benutzen. Ne? Da weiß ich gar nicht, ob man als Nutzer sein eingewilligt hat. Aber ja, ich willige mal ein, sagen wir mal so. Ja, das mit den Einwilligungen ist immer so eine Sache. Mhm. Man weiß nicht, was das irgendwann für Konsequenzen haben kann. So geht es ja auch im nächsten Artikel. Cuttlefish. Ja, am Ende bist du ein Human Centipede, wenn du Pech hast. Ja, genau. Ja, ich meine, es sind ja immer noch die AGBs, die gesetzlichen Regelungen davor, aber ja. Ja, die AGBs und die gesetzlichen Regeln und das europäische Datenschutzabkommen und so, das ist alles sehr wichtig, wie man hier an diesem Fall auch sehen kann. 23andMe war ja mal eine Trendfirma und alle haben irgendwie sich gewundert, dass sie auf einmal irgendwie Ashkenazi zu einem gewissen Prozentsatz waren und was auch immer. Dann gab es ja auch den Trend für irgendwelche Diversity oder Affirmative Action Programme, wenn man halt irgendwie indianisches Blut nachweisen konnte, dass man dann für irgendwelche Stipendien in Frage kam und sowas. Also es war eine der Firmen, die angefangen hat und größte Bekanntheit erlangt hat. Aber die ist jetzt im Endeffekt pleite gegangen, schon vor einiger Zeit, aber die geht jetzt halt, ist durch ein Konkursverfahren durchgegangen, konnte nicht saniert werden und wird deswegen jetzt zerschlagen und verkauft. Und ja, es gab ein großes Daten, wo viele Kunden quasi ihre Daten verloren haben über Umwege, aber die Firma hat halt einen großen Reputationsverlust erlitten und hat sich davon nicht mehr erholen können. Und jetzt ist es halt so, die Daten werden verkauft und jetzt kann die theoretisch jeder kaufen. Man kann dem widersprechen als Privatbürger nach amerikanischem Recht und nach europäischem Recht auch. Das Unternehmen unterliegt der DSGVO. Auch in Europa können deshalb Nutzerinnen die Löschung ihrer Daten und die Vernichtung des genetischen Materials beantragen, was sie auch noch haben. Ja. Aber da gibt es Ausnahmeklauseln für Forschungsprojekte beispielsweise und Studien. Und etwa 80% der NutzerInnen haben laut der Firma eingewilligt, dass die Daten für Forschungszwecke benutzt werden dürfen. Die kriegen ihre Sachen jetzt natürlich nicht wieder. Und im Endeffekt, weil die zugestimmt haben, dass es für Forschungszwecke genutzt werden kann, kann das jetzt als Teil der Insolvenzmasse legal verkauft werden. So viel zu Klauseln. Mhm. Mal schön die AGBs lesen. Hahaha. Ha, ha. Ja, auch ein schöner Artikel fand ich jedenfalls. Hier heißt es, dass alle Heizungen 30 Jahre, also hat jemand untersucht, wohl fast alle, oder so ein Energietechniker gefragt, der meinte, fast alle Heizungen laufen eben falsch. Und zwar liegt das daran, dass sie alle immer mit der Standardeinstellung weiterlaufen, ihre Heizungen weiterlaufen lassen. Und das nie für ihren eigenen Wohnraum irgendwie optimieren oder so. Ja, und da sagt der Techniker, das tut richtig weh. Da geht richtig viel verloren. Also, solche Dinge wären natürlich mal der Anfang für eine vernünftige Energiewende, ne? Wenn man sowas mal vernünftig in den Griff kriegen würde. Ja, keine Ahnung, die meinen da drin, wenn man die krass auf Stufe 5 lässt, dann würden die anfangen zu glühen und da würde man das merken. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ja, wenn die Sachen im Keller sind, guckt man halt auch nicht danach, ne? Ja, der Heizkörper fängt an zu glühen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weiß ich nicht mehr so genau, was er da gemeint hat. Naja, auf jeden Fall ist alleine die Möglichkeit, fand ich, dass man hier seine Heizung optimieren kann, fand ich schon ganz interessant. War mir gar nicht so richtig klar. Also klar, diese Vorlaufzeit oder diese Vorlauftemperatur kann man ein bisschen ändern und ja, ob das jetzt auf Öko läuft oder nicht oder so. Zumindest bei mir in der Gasheizung. Ansonsten, ja, mal gucken, ne, ob was geht. Ist der Tipp dann dabei. So, Skandalministerin der FDP. Ja, genau, ich wollte auch mal einen FDP-Beitrag mitbringen. Ja, ich eigentlich sonst nie. Hier haben wir die Wirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz, Daniela Schmidt. Und da ist jetzt festgestellt worden, dass die Dame ihren Mann offiziell als Unternehmer, der mit auf die Reise der Wirtschaftsministerin gekommen ist, mitgenommen hat. Auf dienstliche Reisen an so nette Orte wie die Copacabana, Indien, Ruanda und Paris. Rund 14.000 Euro hat der Staat praktisch oder das Land dazu gebuttert. Da ist jetzt nicht die Welt, aber wie Tichys Einblick im nächsten Satz berichtet, ist der Umsatz von der Firma, von dem Mann, von der Frau Schmidt halt auch 15.000 Euro, was halt irgendwie nicht rechtfertigt, ihn nach Ruanda, Indien und dann die Copacabana zu schippern. Vielleicht noch Paris, wenn er ein tolles Produkt hat. Aber naja. Und er hat Verlust gemacht, genau. Aber interessanterweise hat er trotzdem innerhalb von nur einem halben Jahr einen Kredit zu marktunüblichen Konditionen erhalten für seine Firma. Von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Also hat er sich ein Solarding aufs Dach setzen lassen, das als Firma angegründet, da noch Förderung für kassiert. Und mit dem Unternehmen ist er dann mit der Wirtschaftsministerin zum Kontakteknüpfen ins Ausland gefahren. Cool. Könnte Schlitzohrig. Sein. Ja, und dann in der ISB sitzen halt auch. Aber es hört sich so an, 50.000 könnte passen. In der Investitions- und Strukturbank sitzen dann auch schon mal ausgemusterte Pressesprecher der Landesregierung an den Stellschrauben. Ne? Tja, ne. Und die Frau Schmidt selber ist sogar noch stellvertretende Vorsitzende im Verwaltungsrat gewesen. Ne? Antrag stellen können sie auf jeden Fall, die Schmidts offensichtlich. Ja, und natürlich sieht Frau Schmidt hier auch einen Skandal. Und zwar den Skandal, dass ihre privaten Absprachen und Dinge an die Öffentlichkeit gezerrt werden, wie es nicht anders sein könnte. Das Bekanntwerden dieser Vorgänge sei eine Verschwörung von innerparteilichen Gegnern, die sie loswerden wollen, weil sie am 5. April Vorsitzende der Landes-FDP werden will. Das Amt führt sie momentan kommissarisch, weil der Herr Wissing aus der Partei ausgetreten ist. Und außerdem gab es keinen Gegenkandidaten. Nun, jetzt gibt es wohl einen. Sie sagt von sich selber, das greift mich in meinem Wertekompass an. Als frühere Bankerin und als Ministerin gehe ich diese Frage mit maximaler Transparenz und mit der Einhaltung von Compliance-Regeln an. Schöne Worte, große Worte, schreibt Tichy. Ist es jedem Menschen zu wünschen, dass er einmal in meinem Leben so geschätzt wird, wie Daniela Schmidt von sich selbst? Tja. Wir wissen weder, wie hoch das Darlehen war. Wir wissen auch nicht so genau, wie das zustande gekommen ist. Maximale Transparenz sieht natürlich anders aus. Ja, das kommt ja eh auch weg, ne? Jetzt zunächst Informationsfreiheitsgesetz. Soll ja auch, steht ja auch am Schluss. Die Nachrichtenagentur dpa hat Auszüge eines Protokolls von der Sitzung veröffentlicht, in der die staatliche Bank dem 15.000 Euro Konzern einen Vorzugskredit zukommen ließ. Danach habe sich Schmidt in der Sitzung enthalten. Nur eigentlich ist es üblich, den Raum zu verlassen, wenn ein derart offensichtlicher Interessenkonflikt vorliegt. Schon die Information über das Abstimmungsverhalten der anderen kann ein Vorteil sein. Die Präsenz der Politikerin und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates könnte die anderen in der Stimmabgabe beeinflussen. Ach was? Ja, schon verrückt eigentlich. Ja. Wo war es denn hier? Klingt ja wirklich nach einer parteiinternen Geschichte. Wenn es da um Geld geht, das von irgendeiner Bank kommt, ne? Was hat das mit der Partei zu tun? Ich meine, haben die das beschlossen, dass der Typ Geld kriegt oder einen verbilligten Kredit? Wohl nicht, ne? Das wird sie wohl mit gewesen. Na ja, gut, enthalten hat sie sich da. Die Theorie ist, das alles sei nur eine Verschwörung von Schmidts innerparteilicher Opposition. Die rheinland-pfälzische Landespresse entscheidet sich, die Theorie zu übernehmen. Denn die kommt von der Regierung. Landes-FDP auf Kamikaze-Kurs, titelt die Rheinpfalz über einem Kommentar zum Thema. Für die Landespresse ist nicht die Skandalministerin das Problem, sondern die Berichterstattung über sie, sowie deren vermeintliche Informanten. Wenn ein Regierungspolitiker in Rheinland-Pfalz damit angeben würde, er könnte das Rote Meer teilen, würde die rheinland-pfälzischen Medien lediglich nachfragen, ob sie das in einem Livestream zeigen würden und die dürfen. Und die Journalisten wären die Ersten, die ins Wasser sprengen. Lieber würde rheinland-pfälzische Medienschaffende elendig in den Fluten ersaufen, als schreiben zu müssen, dass einer ihrer Regierungspolitiker Unhaltbares getan hat und jetzt versucht, sich wieder rauszuquatschen. In einem solchen Bundesland kann sich dann auch eine Skandalministerin wie Daniela Schmidt halten. Ja. Das gibt überall faule Äpfel in jeder Partei. Ja, hört sich nach einem alltäglichen Vorfall an, der hochskandalisiert wird, was natürlich zu verurteilen ist, aber ja. Es ist nicht alltäglich, den Mann mit 15.000 Euro Zuschüssen zu lassen auf irgendwelchen Reisen. Das ist kann für mich nicht alltäglich sein. Ja, ich glaube, im Politikerbetrieb ist es schon, weil es ja, aber kann nicht. Methoden also da müssen wir noch viel öfter solche Leute vorführen. Ja, wie gesagt, generell sollte das überall stärker kontrolliert werden. Wird es aber nicht, deswegen meine ich, es ist hier ein bisschen selektiv. Aber ja. Andere Politiker müssen halt schon stärkere Straftaten begehen, bis das halt mehr Aufmerksamkeit nach sich zieht. Aber ja, kommen wir zur Europäischen Union. Ja, es gibt ja im Endeffekt drei große Refinanzierungstöpfe, die neu geschaffen werden sollen auf europäischer Ebene. Das erste ist das, die Parallelwährung der E-Euro. Dann haben wir den Investitionshaushalt. Beziehungsweise, das wird ja eine Änderung am Bankensystem wahrscheinlich werden. Das ist das, was die von der Leyen gesagt hat. Wir müssen das Geld der privaten Anleger mobilisieren. Und dann gibt es natürlich die Eurobonds. die es ja niemals geben wird. Genauso wie die Bankenunion, die es ja niemals geben sollte in Europa. Ne, die EU-Armee, die sollte es ja auch nie geben, wird es irgendwann geben. Aber die Bankenunion ist ja vollzogen, zumindest irgendwie auf dem Papier. Und die Eurobonds sind aber bis jetzt noch ein feuchter Traum, der noch nicht realisiert wurde. Zumindest nicht umfangreich. Ja, es gibt ja zwei Programme, die wir haben. Das eine ist das Verteidigungsprogramm Rearm Europe. Da kann die Europäische Union über die Europäische Zentralbank quasi Anleihen ausgeben in Höhe von 150 Milliarden Euro. Und das ist dann zweckgebunden für Verteidigungsinvestitionen, dass die Europäische Union quasi Fördergelder an die Mitgliedsländer gibt, um diese Verteidigungsinvestitionen zu tätigen. Ja, von hinten durch die Brust ins Auge und so. Aber ja, es ist ein weiterer Refinanzierungstopf, weil die Nationalstaaten halt an gewisse fiskalische Regeln auch im Rahmen des Eurosystems und der Europäischen Union gebunden sind. Und die können nicht auf dem normalen Kapitalmarkt einfach neue Staatsanleihen ausgeben, weil die über gewisse Quoten damit kommen. Und das soll halt durch Eurobonds perspektivisch gemacht werden. Ja, weil Eurobonds können quasi Mitgliedstaaten, also die Idee ist, dass nur Mitgliedstaaten die quasi kaufen können, aber dass es dann halt zusätzliche Refinanzierungstöpfe sind, die nicht zu den originären Staatsschulden zählen. Ja, und zwar gibt es die entweder als rückzahlbare Kredite, die dann ad infinitivum, wo keine Tilgung gezahlt wird, sondern nur der Zins gezahlt wird, immer weiter gestreckt werden können und dann nicht rückzahlbare, rückzahlpflichtige, dann kriegt Deutschland zum Beispiel, kann Eurobonds kriegen, muss die nicht zurückzahlen, sondern alle EU-Mitgliedstaaten müssen über einen gewissen Zeitraum die Zinsen und Tilgungen leisten. Es wird auf alle umgelegt. Das sind die Modelle, die es da geben wird. Wird es einfach geben. Ist natürlich überhaupt noch nichts entschieden, aber das wird genauso sein. Und dann wird es eine Zweckgebundenheit geben und bei manchen Sachen, bei anderen Sachen nicht. Dass das Ganze passiert, wird damit gerechtfertigt, dass wir es ja in der Vergangenheit auch gemacht haben, mit dem Rearm Europe Fonds und mit dem Next Generation EU Fonds. Das ist der Corona, also pandemiebedingte Wiederaufbaufonds. Ne? Das war ja im Endeffekt der Punkt, wo die Rechtsgrundlage geschaffen wurde für Eurobonds generell. Und das ist jetzt, ja, das läuft ja im Endeffekt noch, dass dieses Instrument soll zurückgezahlt werden ab 2026, beziehungsweise ab 2026 läuft diese Pandemiefinanzierung aus. Deswegen wird jetzt ja auch dieses neue Instrument der generellen Eurobonds irgendwie ins Gespräch gebracht, um einen neuen Refinanzierungstopf zu öffnen für Europa. Und ja, dann muss es auch irgendwann zurückgezahlt werden, dieser Topf. Ne? Dieser Topf wird mit 30 Milliarden pro Jahr ab 2028 zurückgezahlt werden. Das ist ja auch noch nicht, das sind 7 Jahren. Da wird dieser erste Topf zurückgezahlt. Das sind ein Fünftel des regulären EU-Haushaltes. Ja, das kann ja nur über höhere Mitgliedstaatenbeiträge kommen oder über höhere Tarife. Tarife ist ein Punkt, wo die Europäische Union auch Geld verdienen kann. Auch wichtig bei der Trump-Debatte jetzt, wenn Europa die Tarife erhöht, kriegen das nicht die Nationalstaaten, sondern die Europäische Union. Die es natürlich wieder auf Umwege an die Nationalstaaten weitergibt, zumindest das, was übrig bleibt, was nicht in Brüssel hängen bleibt. Und ja, das wollte ich nur sagen, das ist jetzt das Dritte, was uns halt bald bevorsteht. Hier wird das Ganze nochmal theoretisch und natürlich wohlmeinend zusammengefasst. Auf die Kritiker wird eingegangen, ja, natürlich, es gibt Korruptionsrisiken, schon bei den bestehenden Programmen, da sind sehr viele Gelder veruntreut worden, da laufen auch Prozesse. Aber da laufen ja Prozesse, also funktioniert das Ganze. Und die grundsätzliche Logik gemeinsamer Schuldenaufnahme ist halt, dass es irgendwann zurückgezahlt werden muss, wie ich es gerade auch gesagt habe. Ne, in 7 Jahren müssen wir schon den alten Topf anfangen zurückzuzahlen. Und dann werden wir das Geld nicht haben und müssen einen neuen Topf aufmachen, um das Geld rauszunehmen, um das zu bezahlen. Ne, das ist so ein Long LTRO sind das. Das ist ganz schön. Ja, das ist der Weg, den wir gehen. Und natürlich, dass die Durchschnittszinsen dann auf dem Kapitalmarkt für Deutschland steigen werden, klar. Ne, dafür werden sie sinken für andere Länder, weil die halt ein zusätzliches Refinanzierungsinstrument haben, was sie vorher nicht hatten. Und Deutschland kann sich ja relativ günstig noch auf dem Kapitalmarkt Geld beschaffen. Andere Länder zahlen höhere Zinsen, aber das kennt ihr ja. Das war die ehemalige Griechenland-Problematik. Ne? Warum ja. Läuft mit Europa und ne, deswegen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, diese Diskussion anzufangen. Braucht Europa eigene Atombomben? Ja, ihr habt es ja bestimmt gesehen. Da gibt es einige Nachrichten, die in diese Richtung gehen, brauchen wir eine eigene Atombombe. Woran liegt das? Laufen gerade irgendwelche internationalen Verträge aus, dass irgendwas Neues gemacht werden muss? Nein, meistens gibt es ja einen zeitlichen Zusammenhang. Ich sehe da jetzt auf jeden Fall nicht so einen direkten. Außer, dass natürlich bestimmte Verträge vor ein paar Jahren schon nicht verlängert worden sind. Und ja, die Debatte ist jetzt halt im Endeffekt, wie kriegen wir das denn hin, wenn die Amerikaner, jetzt denken ja alle, die Amerikaner lassen uns im Stich, und wenn die Amerikaner nicht mehr da sind, können wir uns denn mit den britischen und französischen Atombomben verteidigen? Und solche Debatten, ich meine, rein vertraglich ist es so, dass Deutschland ja keine Atombomben haben darf. So, aber wir haben diese Teilhabe im Rahmen der NATO. Deswegen ist die NATO ja auch wichtig für uns, weil im Rahmen dieser Atomwaffenteilhabe halt in verschiedenen Ländern amerikanische Waffen stationiert sind. Ne, das ist in Belgien, Italien, in Holland, in der Türkei und in Deutschland sind halt amerikanische Atomwaffen stationiert. Das ist nicht so, dass es wie bei anderen Sachen, dass auch britische oder französische da irgendwo stationiert sind. Nein, die sind komplett ausgehalten. Also da geht es wirklich nur um amerikanische Atomwaffen. Das soll jetzt halt geändert werden. Die Briten und die Franzosen haben eine relativ ähnliche Strategie. Die setzen halt hauptsächlich auf U-Boote. So, und ja, die haben wenige stationäre Sachen. Die können zwar auch Kampfjäger damit ausstatten, aber die setzen hauptsächlich auf U-Boote. Die Amerikaner haben ja Full-Spektrum, die haben ja alles Mögliche. Und da müssten jetzt diese Kapazitäten, wenn das denn gemacht wird, müssen ja in Europa auch aufgebaut werden. Reden wir jetzt nicht darüber, wer baut die Waffen, wo kriegen wir das waffenfähige Zeugs her. Das sind alles Probleme für morgen. Jetzt geht es wirklich um die Diskussion, wann machen wir das. Bei 40% ist eine Grafik, da kannst du nochmal gucken, welche Länder haben denn generell weltweit Atomwaffen. Es gibt ja die sogenannten 5 Atomwaffenstaaten, ne? Großbritannien, Frankreich, USA, Russland und China. Und ihr werdet jetzt merken, ja, da sind noch ein paar andere dabei, ne? Israel, Pakistan, Indien, Nordkorea. Die haben auch Atomwaffen, ne? Und Russland natürlich. Und ja, generell ist der Anteil von, ich meine, Großbritannien und Frankreich müssten das Achtfache ihrer derzeitigen Kapazität haben, um den amerikanischen Atomschutzschild irgendwie zu ersetzen. Und das Wort Atomschutzschild ist natürlich super. Also diese ganze Diskussion, man fragt sich, wo soll die Sache hinführen? Weil es führt kein Weg an den Amerikanern vorbei. Alle anderen Sachen sind wirklich Makulatur, sind völkerrechtswidrig teilweise. Und man sollte sich sowieso mit den nuklearen Strategien nicht so ganz genau befassen. Gerade die französische Nukleardoktrin ist sehr interessant. Könnt ihr euch mal irgendwann durchlesen. Wird man nicht glauben, was da drin steht. Aber ich will das jetzt wirklich nicht spoilern. Aber der Begriff Brandmauer kommt auch vor. Nur ist damit Deutschland gemeint. Den Rest könnt ihr euch selber durchlesen. Ja, und auch hier geht es auch um das Thema nukleare Bewaffnung. Und wie ich es ja schon gesagt habe, die Briten, die setzen auf U-Boote, allerdings nicht U-Boote, also U-Boote, die sie selber entwickelt haben, aber die Waffentechnik, die U-Boote verwendet, die ist halt amerikanische Technologie. Amerika ist ja der privilegierte Partner von Großbritannien immer gewesen. Die haben eine tiefe, also zumindest seit Ende des Zweiten Weltkriegs, eine tiefe diplomatische, wirtschaftliche, militärische Vernetzung miteinander, industrielle Vernetzung miteinander. Jetzt gehen die Debatten halt los. Okay, wenn wir es wirklich ernst meinen, dass wir uns von Amerika unabhängig machen können, haben wir denn überhaupt eigene Systeme? Und da müssen die Briten jetzt im Endeffekt, die müssen auch mal eben ein eigenes Sondervermögen dafür auflegen, um ihre Trident-Nuklearflotte nicht zu modernisieren, sondern mit eigenen Techniken auszustatten. Und das ist dann halt eine Debatte, die halt, ja, dann haben die Briten quasi eine ähnliche Debatte wie wir, nur noch mit der zusätzlichen Würze, ja, hier geht es um Atomwaffen nur, nicht nur ums gesamte Militär. Also, das wird ja eine Diskussion in Großbritannien sein. Bei der demografisch-politischen Entwicklung in Großbritannien finde ich das eigentlich ganz beruhigend, dass jemand den Stecker ziehen kann. Ich stelle mir so ein Kalifat mit Atomwaffen nicht so richtig gut vor. Das ist ja generell bei den wehrtechnischen Sachen auch, das wird immer, da wird immer in dieses Horn geblasen, so ja, wir brauchen das aus Europa, ne? Deswegen wird ja dieses Investitionspaket jetzt auch gemacht für europäische Wehrtechnik. Und dann gibt es natürlich die Diskussion auch bei anderer Technik, ne? Stichwort China, Router, Sicherheitstechnik, Backdoors und so weiter. Ja, das ist ein Thema. Oh, ich hätte eine Drohne mit westlichen Kfz-Chips. Das Auto, ja, Auto ist schon ein bisschen älter, aber fand ich interessant. Also wie halt die Iraner und die Russen ganz einfach solche Regelungen unterlaufen. Das ist wohl aus einer Shahid-Drohne geborgen, hier das Steuerelement. Das ist kein Sowjetdesign, kein russisches, kein amerikanisches, kein europäisches und kein chinesisches, sagt der Analyst. Das erkenne ich sofort. Das ist klar etwas Eigenes, iranisch. Der Aufbau erinnert eher an eine Industriesteuerung oder den Gerätebau für Unilabore. Die Entwickler erscheinen also aus diesem Bereich gekommen zu sein. Aber es scheint auch einen weiteren Grund zu geben. Mehrere der Platinen sind quasi baugleich und haben in der Mitte je einen Texas Instruments TMS 320 Chip. Dieser wird vor allem im Kfz-Bereich für die Signalverarbeitung genutzt. Nach tieferer Analyse stellt sich heraus, dass der Computer ein Bussystem hat. Genau genommen den von Bosch zusammen mit Intel entwickelten CAN-Bus, welcher vor allem aus Fahrzeugsteuergeräten bekannt ist, aber auch sonst in der Industrie Anwendung finden. Und das Ding ist, du kannst halt ganz einfach bei irgendeinem chinesischen Platinengroßhändler sagen, ich brauche halt hier folgende Platine mit folgenden Chips, die brauche ich für meinen, was weiß ich, Getreideernter oder was auch immer. Ja, aber in Wirklichkeit kommt das Ding halt irgendwann in deine iranische Drohne rein. Und so können wir boykottieren, solange wir wollen, und können sagen, keine westliche Technik und etc. pp. Für Russland oder Iran, solange China das denen einfach liefert, ist das, ja, wie das Rennen zwischen Hase und Igel. Ja, das ist deswegen auch profitabel, nicht nur weil die Nachfrage so hoch ist, sondern weil da halt Lizenzgebühren und sowas bestimmt nicht anfallen. Ja, natürlich. Texas Instruments weist natürlich alle Schuld von sich, sagt, sie würden niemals irgendwie sowas in der Richtung machen. Aber sie verkaufen natürlich die Chips weltweit und die können auch Chinesen kaufen. Ja, die Chinesen produzieren die und zahlen dann halt Lizenzgebühren an dieses Unternehmen. Das ist ja das westliche Industriemodell mittlerweile. Der 13 Ghost sagt, das ist eine iranische Kopie, einer israelischen Kopie einer deutschen Drohne, damals von Dornier entwickelt, daher wahrscheinlich auch der Kernbus. Das wäre halt durchverrückt, ja. Fand ich auf jeden aber Fall interessant, mit auch welcher wenn ich Know Your Enemy ein bisschen reißerisch, ja, finde, aber interessant. Ja, dass das mit so einfacher Technik machbar ist, ne? Also, das sind ja nur auch wirklich keine Wunderchips, diese Dinger, sondern das sind ganz normale Standard-Dinger, wie sie in einer Heizungssteuerung oder irgendwas vorkommen können. Tja. Tja, also du sagst, Autotechnik lässt sich leicht für Wehrtechnik adaptieren. Ich frage mich, was das nächste sein wird. Ja, so ungefähr, genau. Rheinmetall möchte wohl eine Fabrik übernehmen von VW. Genau. Und da fragt man sich auch spontan, wieso eigentlich nicht, ne? Wenn VW doch Fabriken abzugeben hat und Rheinmetall offensichtlich welche braucht. Ja, warum nicht, ne? Benennen sie sich dann um in Rheinwagen oder Volkspartei? Das war eine Frage. Aber ich finde es eine schöne Kontinuität auch. Also zum Zweiten Weltkrieg. Dass man, ja, Volkswagen und. Ja, habe ich auch schon so gedacht, genau. Krupp und. Und was macht Conti? Die müssen auch dabei sein, Continental. Ne, MAN ist noch dabei. Machen wir auch wieder diese leckere Schokolade, wo man wach wird von. Ne, weiß ich nicht. Hier wird auch nur abgehoben, vor allen Dingen auf Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsicherung und so weiter, was das für Arbeitsplätze bedeutet. Ja, in einem Werk, wo ist das, Osnabrück oder was, da wird nur noch der T-Roc Cabrio hergestellt. Da sind nicht ganz so viele Leute, aber der Bürgermeister hat eher mit Rheinmetall ein Problem, glaube ich. Klang jedenfalls so an einer Stelle. Aber ja, sie werden sich dann trotzdem nicht dagegen wehren, dass die kommen und die Arbeitsplätze erhalten, ne? Denke ich mal. Das heißt ja auch rein Metall, nicht raus Metall. Immer rein mit dem Metall, genau. Ja, warum wir nennen den Vielfalt Metall? Das heißt gut. Und Metall. Demokratie Metall. Borussia Metall ist es. Okay. Attack Plans. Sea Attack Plans. Ja, sehr Transitweisers. Genau, hier geht es um den Signal Leak, der da jetzt gemacht wurde. Inwieweit das jetzt ein Leak ist, ich meine, da wurde wohl ein Journalist zu einer Gruppe eingeladen, was eine interne Gruppe war, wo es halt um bestimmte Militärschläge und deren politische und organisatorische Vorbereitung gab. Aber nicht sehr detailliert, ne? Also Wichtigste an Daten war halt so der Einsatzplan, was um wie viel Uhr stattfinden soll, wann die Flugzeuge abheben sollen, aber sonst wurden keine konkreten Ziele oder irgendwie sowas besprochen. Es ging eher halt um die diplomatische Einordnung und sowas, was mich sowieso direkt stutzig macht, wie authentisch das Ganze ist, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Wenn man mal einfach davon ausgeht, dass es authentisch ist, weil es könnte größtenteils authentisch sein, finde ich das Bemerkenswerte an dieser Konversation, dass das, was sie hier im hinter geschlossenen Türen untereinander reden, fast das gleiche ist, was sie öffentlich vor den Kameras sagen. Was normalerweise nicht unbedingt der Fall ist. Und zwar auch der Tonfall und wie es formuliert wird. Ja, also das finde ich das Interessanteste an der Sache. Ja, es geht im Endeffekt um ein Thema, was ich auch angesprochen habe, was für Amerika sehr wichtig ist, dass die Handelskorridore weltweit offen gehalten werden. Und hier geht es halt darum, ist es für Amerika wirklich so wichtig, den Korridor aufzuhalten? Weil wir haben nur 3%, die Europäer haben irgendwie 80% an Schiffen, die da durchgehen. Hinterher wird ja auch korrigiert und wird gesagt, so ja, man kann das so nicht sehen, weil die Europäer transportieren auch Waren für uns und umgekehrt und dies und das. Also ne? Ja, interessant. Ne? Und deswegen, um das freizuhalten, wird jetzt gegen jedem vorgegangen. Gibt keinen anderen Grund. Ich denke mal, das kann man aus dieser Konversation rausziehen, dass gesagt wird, ja, das ist für den Präsidenten ein Prioritätsthema und ob wir das jetzt gut finden und ob das langfristig Sinn hat, wir machen das jetzt einfach, auch wenn es den Europäern mehr nützt als wir. Das ist das, was man da rausziehen kann. Und ob das jetzt ein Skandal ist, dass sie Signal benutzt haben und nicht dieses eigene System, die haben, die als Behörde, ja, kann man sich drüber streiten. Wie gesagt, das Interessanteste fand ich, wenn es alles authentisch ist, wie authentisch die sich geben in der Öffentlichkeit dann. Wir nehmen ja kein Blatt vorm Mund und reden nicht das Gegenteil hinter geschlossenen Türen. Der Average Atheist merkt an, halt die NPCs lachen über diesen Patzer und vergessen komplett die Blamage beim Taurus League. Ne? Also, wer ist blöder, unsere Militärs oder die amerikanisch? Gibt sich nicht viel. Aber das ist schon wieder vergessen gegangen. Ja, verschiedene nukleare Abkommen sind hier ja auch außer Kraft getreten in den letzten Jahren. Unter anderem ging es da in einem Abkommen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Was vielleicht das START 2? Egal, ich will jetzt nichts weiter sagen. Auf jeden Fall, das ist ausgelaufen und deswegen gibt es jetzt auch die Möglichkeiten, dass atombetriebene Satelliten, sei es zur Stromerzeugung oder sei es zur Antriebstechnik, in die Erdumlaufbahn geschossen werden dürfen. Aus vielen verschiedenen Gründen, die sich jeder normale Mensch denken kann, gab es dann eine Übereinkunft international, natürlich durchgesetzt durch damals UdSSR und Amerika und den nachfolgenden Nationen, Vereinten Nationen dann hinterher, dass es keine gute Idee ist, weil was passiert, wenn es einen Raketenfehlstart gibt oder irgendwas passiert, dann kann ein Reaktor verseuchen oder es kann explodieren und verseuchen. Und was passiert, wenn oben dann ein Nuklearreaktor explodiert? Da gibt es ja natürlich verschiedene Experimente. Der James-Bond-Film GoldenEye, der fällt einem direkt dazu ein, wobei es natürlich anders funktionieren würde. Und jetzt ist es im Endeffekt soweit, dass die ersten zivilen Weltraumorganisationen die Satelliten hochschießen. wenn es militärische machen, dann wird das ja nicht angekündigt. Aber es ist soweit, dass die Zivilen es machen. Also könnt ihr euch denken, dass die Militärischen das vielleicht auch können, wenn es die Zivilisten schon machen. Aber die sind natürlich noch im Beta-Test. Die schicken jetzt erstmal ein paar Satelliten und Sonden hoch. Wie stabil das Ganze ist und in einem kleinen Maßstab. Und zur Kurskorrektur von Satelliten erstmal. Aber im Endeffekt ist ein Nuklearantrieb ja auch eine Antriebsart, die für größere Strecken sinnvoll sein kann. So, da wird ja noch dran geforscht. Es ist jetzt kein Alcubierre-Antrieb, das wäre natürlich wunderbar, aber nukleare Antriebe. Gefährlich, aber interessant. Wenn man irgendwann die Nuklearreaktoren in der Erdumlaufbahn selber bauen kann, zusammenschrauben kann, sieht die Sache vielleicht anders aus. Aber die Dinge einfach mit Raketen hochzuschießen, das ist, ich weiß nicht. Ich finde es persönlich, ist mir das mit zu viel Risiko verbunden. Ich sehe die Sache skeptisch. Ha, die erste deutsche Astronautin, habt ihr gehört? Morgen gibt es die erste deutsche Astronautin, die in die Weltumlaufbahn fließt. Komme ich gleich dazu, weil es gab ja diese tolle Aktion, die erste deutsche Astronautin, habt ihr bestimmt mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal drüber gesprochen haben. Ich glaube nicht, ja, aber das ist eine tolle Aktion. Also das hat wirklich, wenn es nicht so dreiste Geldabzocke gewesen wäre, dann hat das wirklich Comedy-Format. Und zwar wurde hier im Endeffekt eine Stiftung gegründet, ich glaube 2000. Okay, ich will mich jetzt nicht an den Zahlen aufhängen, aber auf jeden Fall, um vorwegzunehmen, die wurde letztes Jahr platt gemacht, ja, also von den Eigentümern, so, und das Ziel war, die Stiftung, lasst uns gemeinsam die Astronautin und die erste deutsche Frau ins Weltall bringen. Die haben ein Casting gemacht, aber keine Person. Die erste deutsche Astronautin wurde letztes Jahr platt gemacht. Ja, die Firma, also die GmbH und so wurde platt gemacht. Bei Zweck kannst du draufklicken, da steht noch ein paar wichtige Sachen. Aber im Endeffekt, was sie gemacht haben, die haben ein Casting von Astronautinnen gemacht. Da gab es auch ein paar Skandälchen. Die Gewinnerinnen wurden nicht genommen und andere sind dann nachgerückt. Aber im Endeffekt hatten die dann zwei Astronautinnen, für die wurden Spenden gesammelt und die wurden dann quasi zu Astronautinnen ausgebildet, was man halt macht, dieses astronomische Grundwissen und halt die körperlichen Belastbarkeitstrainings und im Anzug, im Tank und was man da halt nicht alles macht. Das wurde halt mit denen gemacht, aber das Ganze es sollte geplant werden, da die beiden dann irgendwie zu ISS zu schicken, indem man per Lobbyismus halt Kontakt aufnimmt mit den Leuten, die das zu entscheiden haben. Und das hat halt nicht funktioniert. Und die Stiftung, wie gesagt, Januar 2024, glaube ich, hat die dicht gemacht. Ja, wir wollen die Wissenschaft weiterbringen. Ja, dann von, ja. Ne, hier sind sehr viele Formulierungen drin, die ihr kennt. Und ein Nebenverdienst von denen war halt auch noch, dass sie halt Diversity-Trainings angeboten haben für halt Unternehmen. Damit haben die wohl auch Geld verdient. Die Website von der Stiftung, die ihr hier seht, die gibt es nur noch im Archiv, aber von der Firma, mit der die beraten, die gibt es noch, aber die will ich jetzt nicht zeigen, das wäre dann schon fast üble Nachrede. Da hat man ein Foto gesehen von den beiden, das zweite, das waren die beiden Teilnehmerinnen und ganz unten ist natürlich die Nachhaltigkeit besonders wichtig. Moment, muss ich nochmal gucken, wo ich das habe. Ja. Wie groß der CO2-Fußabdruck ist. Genau, es ist ganz wichtig, wir müssen die erste Frau im Weltraum haben, aber wichtig ist auch, wie hoch ist der CO2, also ihr merkt, in welche Richtung das Ganze geht. Wunderschön. Wegen Training, pflanzenbasiert, also es ist wirklich dreist eigentlich, aber die haben halt einiges, ich habe die Summen jetzt nicht vor Ort, weil ich will das eher unter dem Comedy-Aspekt als unter dem Trübsal-Aspekt behandeln. Green Space-Bewegung. Die haben die SJW-Kampagne gemacht. Frauen sind benachteiligt, Frauen ins Weltall. Ja. Gebt uns Geld. Wir machen Trainings für euch. Und ja, hat nicht funktioniert. Ja. Space for Future. Und die haben dann den. Ja, wir starten 2023. Ja, nee. Was ist das für ein Logo hier? Vielleicht ist das Astronomie, Astrologie? Vielleicht verwechseln wir das auch. Oh Mann. Warum nur zwei Sterne? Warum nicht noch mehr? Ja, aber das war wirklich ein Zufallsfund. Oh Gott, das hier unten ist das so. Das ja, ja. Wurmfortsatz. Oh Gott. Ja, aber irgendwelche Weltraum-Sachen haben ja oftmals so satanistische Symbole, munkelt man, ja. So ein umgedrehtes Kreuz und so ein Stöckelschuh natürlich. Wunderbar. Gar nicht. Ja, aber das war ich lustig. Also das war der Gedanke. Und jetzt, wer hat's gemacht? Der Asiate, der mit Krypto sein Geld verdient hat, der macht jetzt einfach mal auf eigenes Budget, macht er einfach mal eine Tour. Ach, es ist noch nie jemand um die Pole geflogen in der bemannten Kapsel. Ja, dann mache ich das mal und nehme mal so ein paar Polarforscher mit. Und da hat er sich auch entschieden für die Rabea Rogge. Rabea is a robotics researcher from Berlin, currently pursuing her PhD in Norway. In Deutschland wird sie als Elektrotechnikerin bezeichnet. Ja, die ist Elektrotechnikerin. Ja, die ist, ja, okay. Vielleicht das auch, aber, ne? Und macht gerade ihren Doktor und kann halt jetzt da mal eben ins Weltall fliegen. Und als erste Frau, wer hätte gedacht. Das ist auch und gut sogar, hier. Was war auf dem? Nee, warte nochmal. She has always been fascinated by extreme environments. Ja, die kommt aus Berlin, ja. Wunderschön. Ja. Passt eins zum anderen. Ja, und ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück und hoffentlich wird's lustig und die machen ein paar Experimente und anscheinend ist noch nie jemand über die Polregionen geflogen in einer bemannten Kapsel, weil es da anscheinend keinen zusätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn gibt. Aber hey, wie gesagt, ist doch wunderbar. Die Feminismus ist gerettet, das SJW-Projekt ist gescheitert, aber wie gesagt, der Kryptotyp aus China, der kommt zur Rettung. Finde ich genial. Das ist ein Treppenwitz. Das ist echt cool. Ja, eine ganz witzige Geschichte von dem Roboter, von der Roboterentwicklung. Das, man hat so ein Skelett entwickelt, das nicht an jeder Stelle den gleichen Motor einsetzen muss, sondern ja so reaktive Effekte benutzt sozusagen. Vielleicht ist das vielen bekannt, diese Strandläufer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die überhaupt Wind benötigen oder so, oder ob sie wirklich von alleine laufen, diese Teile. Also man kann über Mechanik ja schon eine ganze Menge machen und da wollen sie eventuell dann auch einiges an ja, Leistung einsparen. Und das finde ich eine ganz gute Idee. Erinnert mich so ein bisschen an die Segelschiffe. Habe ich mir nur gedacht, bringe ich mal kurz mit. Zeige ich mal, wie das bei so einem Hunter aussieht. Sieht man ja hier. Oder beziehungsweise es ist dann so nachgeahmt eben auch von der Natur entsprechend. Auf die Idee gekommen sind sie, indem sie, ja oder weil sie einen Fisch gesehen haben, der irgendwie tot war und trotzdem diese Schwimmbewegung praktisch gemacht hat in der Strömung. Also sich automatisch mit der Strömung bewegt hat. Und das ist eben die Struktur des Fisches an der Stelle. Und das haben wir bei einem Hund dann auch nochmal versucht nachzuahmen und ganz gute Ergebnisse jetzt erzielt. Mechanik kann viel ersetzen, sag ich mal. Ark of the Covenant? Was ist das? Genau. Das sind schön die zwei Filme, und zwar The Man Who Starred Goats und Indiana Jones. Ne? Und ja, hier sind ein paar CIA-Dokumente deklassifiziert worden, wo es um genau das geht. Und zwar soll in einer, also es ist in, soll offiziell sein, haben verschiedene auch darüber berichtet und ne, es ist die CIA, ob das, was die CIA veröffentlicht, immer so der Realität ist, ob das übereinstimmt mit der Realität, das könnt ihr jetzt selber aber bewerten, aber ich finde es einfach lustig. So, die haben im Endeffekt diese Transkripte veröffentlicht und daraus geht halt vor, dass halt eine Person dieses Remote Viewing gemacht hat. Das läuft halt so ab, dass die Person in einen Trance-Zustand versetzt wird oder mit Drogen oder wie auch immer das gemacht wird. Beschreibung ist halt ein bisschen vage, wie es gemacht wird, aber dann sehen diese Personen im Endeffekt Bilder, die sie dann später zu Papier bringen können. Panzerschokolade. Ja, und hier wurde halt wenn du runterscrollst, siehst du die Bilder auch irgendwann, das sind einfach Strichzeichnungen von einem Turm, wie es in der Moschee vielleicht ist und dann irgendwelche Personen anwendern, ne, Mumien, ne, Seraphim, ein Vogel, wie man das öffnet, und es soll halt eine Karte sein zu einem Tempel, wo man dieses finden könnte. Ja, also kommt da jetzt großartig darum? Nein, das ist einfach nur eine lustige Debatte. Ist das jetzt Desinformation? Ist das einfach ein Experiment, wo sich jemand LSD irgendwo einen gefahren hat? Oder ist es genauso passiert mit irgendwelchen Leuten, die psychische Begabung haben? Remote Viewing, ne? Das ist ja auch nachweislich, ich glaube, das ist ja immer sehr gut, ne? Also nicht. Da ist auch, wenn man sich mit vielen Leuten zum Endspiel trifft. Ja, so Remote Viewing. Ja, ja, genau. Also das Medium hat gesagt, das ist wahrscheinlich irgendwo in Arabien. Super. Ja, die Person wird so in einen dissoziativen Zustand gemacht, dass er quasi, während er malt und schreibt, aber nicht weiß, dass er malt und schreibt. Und das, ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen wischiwaschi beschrieben. Ihr könnt das mal selber ausprobieren zu Hause, wenn ihr wollt. Aber was Besseres, was ihr machen könnt, ist einfach mal Waldbaden. Ja, Waldbaden ist wunderbar. Es hat sogar einen Fachbegriff. Shinrin-yoku. Ja, eine alte japanische Tradition aus den 70er Jahren, glaube ich. Und ja, Waldbaden finde ich einfach schön. Was macht man beim Waldbaden? Beim Waldbaden erfasst man im Gegensatz zu einem kurzen Waldspaziergang den Wald mit all seinen Sinnen. Man hört, riecht, sieht, fühlt und schmeckt den Wald. Ja, wie sie das Shinrin-yoku aber genau gestalten, ist ganz ihnen überlassen. Hauptsache, sie lassen sich genug Zeit, um den Wald gänzlich wahrzunehmen und den Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Bitte nicht die roten Pilze mit den weißen Punkten essen. Nein. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Es gibt auch eine medizinische Studie zu diesem Thema. Die sogenannte Forest-Studie, haha, eine deutsche Studie von der Onkologie. Und da wird das Waldbaden als therapeutische Maßnahme für Krebspatienten empfohlen. Und es läuft gerade eine Studie, die auch mit 800.000 oder vielleicht war 800.000 das Gesamtvolumen und es waren nur ein paar hunderttausend Fördergeld vom Staat, was halt die medizinische Eignung von Waldbaden als Therapieansatz in der Onkologie und Schmerztherapie und für Schizophrenie-Patienten haben könnte. Als Gesundbrunnen, schön. Doch schön, oder? Ja. Also in Wald gehen hat nur Vorteile. Das ist das Fazit. Ja. Es sei denn, es regnet. Wenn ihr das Kalt gehen sogar hochstilisiert, könnt ihr sogar vielleicht Fördergeld abgreifen. Ja. Denkt mal drüber nach. Als Waldläufer. Waldläufer e.V. Waldläuferförderung. Dann machen wir besser elektrische Waldläufer oder so. Elektrobetriebene Waldläufer. Ja, wir könnten ja eine Gesellschaft gründen für weibliche Äffinnen im Weltraum. Gab es schon weibliche Äffinnen im Weltraum? Das waren doch bis jetzt immer nur Typen, oder? Das Kränzchen, pur. Also ich finde, das ist unfassbar. Das ist schon fast Femizid. Da müssen wir Fördergelder für kriegen. Schießen einen weiblichen Affen in den Weltraum mit einem Atomantrieb. Kannst du doch nicht machen. Wenn wir einen Atombaum haben können, können wir auch einen Atomantrieb für unsere Raketen haben, oder? Ich warte ja darauf, dass sowas entwickelt wird, aber die kommen ja nicht aus der Socken. Wenn es nach mir ginge, würden wir schon privat Auto fahren mit Atomkraft und so, aber nein. Nach mir geht es ja nun mal leider nicht. Ja, also eine kleine Atombatterie, unerschöpfliche Energie. Zum Beispiel. Die ganzen Windkraftwerke sparen. Beim Kauf des Autos vielleicht den Sprit für 10 Jahre mitkaufen, so ungefähr. Das fände ich doch mal cool. Like. Ja. Und ansonsten fördert, was der freie Dieb und zersplittert, was er schadet. Eine Bombe für die Ungläubigen. Was? Eine CO2-Bombe? Eine dreckige. Schädlichste Klimagas. Ja. Nicht oder ganz. So. Ja, natürlich nicht. Also bei diesen Sharknado-Filmen haben sie doch mit so einer CO2-Patrone dann die Haie abgeschossen, ne? als Bombe sozusagen. Eine CO2-Patrone. Oh Mann. Ich meine, wenn das jetzt so weitergeht, gibt es dann auch die Klimakleber vor den Kasernen, weil so ein Panzer, ich weiß nicht, ob der so mit Elektro fährt. Ja, ja, das ist auch so ein bisschen konterkurierend, ne? Dass sie da die Rüstungsindustrie pushen und gleichzeitig Klimagedöns irgendwie anstarten. Ach echt? Das ist schon ein bisschen widersinnig. Da müssen sich die Verteidigungsmäuse nochmal mit den Klimamäusen zusammensetzen und das ausmäusitieren. Genau, der neue elektrische Mauspanzer, den gibt es dann. Der muss so groß sein, sonst passt die Batterie nicht rein. Der Solarpanzer Annalena wird das alles in Ordnung bringen. Kommt aus dem Völkerrecht angefahren. Und genau. Die Mistgabel Robert räumt dann mal auf hinterher. Es gibt noch einen Weggang zu verkünden. Einer meiner Helden hat wieder mal einen meiner Helden erwischt. Richard Chamberlain alias John Blackthorn ist von uns gegangen. Werden immer weniger von den alten Haudegen. Ja, die alte Variante von Shogun gucken. Nach dem Knicklicht lesen. SafeSpace.net. Das Mammon-Magazin ist sehr gut. Abonniert das. Jo. Und lasst euch einfach mal nicht gendern diese Woche. Nehmt euch das mal vor. Sagt einfach, ich bin eine Frau. Ja. Hört man doch. Und auch nächste Woche wieder mit jeder Menge grünem Fanservice. Ja, und mindestens genauso pünktlich wie heute. Genau. Ab in den Wald. Tschüss. Baden. Wie geht man in den Wald in die Badewanne? Tschüss.